Esoosmos von Anastasia Nowoch. Alle Ereignisse und Personen sind von der Autorin erfunden. Jegliche Übereinstimmungen der Namen, Nachnamen und beruflichen Positionen der Personen mit Namen lebender oder verstorbener Menschen, wie auch mit tatsächlich geschehenen Ereignissen, sind absolut zufällig und vollkommen unbeabsichtigt. Die verborgene Realität ist im Leben der Menschen jeden Tag präsent. Die Erkenntnis ihrer Geheimnisse hilft dem Menschen nicht nur die Erfahrung der Existenz in dieser Welt zu bekommen, sondern auch einen Schritt in der Erforschung des eigenen Selbst zu machen. Zahlreiche sogenannte Volkskrankheiten, plötzliche Depressionen, Selbstmordversuche, Unfälle, Morde sind oft die Ergebnisse der Tätigkeit der verborgenen Kräfte. In der Vergangenheit gab es diejenigen, die ihnen aktiv Widerstand leisteten und die Menschen auf der anderen Seite der Realität verteidigten. Die Waage von Gut und Böse liegt in den Händen eines jeden Menschen selbst. Alles bestimmt sein Esoosmos. Teil 1 – Ein ungewöhnlicher Angelausflug. Es waren die letzten warmen Tage des vergehenden Sommers. Jeder nutzte diese Zeit auf seine Weise und wusste diese großzügige Gunst der Natur zu schätzen. Einige begnügten sich mit der Beobachtung des sonnigen Tages durch die Fenster, anstatt der regnerischen Bilder, die für diese Jahreszeit üblich waren. Andere beeilten sich, an die frische Luft zu gehen, indem sie entlang der wenigen grünen Inseln spazierten, die auf wundersame Weise inmitten der grauen Asphalt- und Betonkomposition der städtischen Zivilisation erhalten geblieben waren. Und die Abenteuerlichsten sehnten sich nach der Natur, um sich ausgiebig zu erholen, genug Kraft und Eindrücke für den kommenden langen Winter zu sammeln. Drei Autos, vollgepackt mit denjenigen, die in der Morgendämmerung angeln wollten, fuhren langsam entlang eines Waldweges und umfuhren sorgfältig Erdlöcher und Unebenheiten. Der Fahrer des führenden Wagens war ein blonder Mann mit dunkelblondem Schnauzbart. Dem Aussehen nach war er etwa 30 Jahre alt, mittelgroß und athletisch gebaut. Freunde behandelten ihn mit Respekt und nannten ihn Sensei, da er seit vielen Jahren die Schule der fernöstlichen Kampfkünste leitete und unter Profis für sein Können berühmt war. Seine Haupttätigkeit war jedoch die Medizin, und zwar die Vertebrologie. Sensei war ein ziemlich außergewöhnlicher, interessanter Mensch mit umfangreichem Wissen und unerschöpflichem Sinn für Humor. Deshalb gab es wie immer mehr als genug Leute, die mit ihm Zeit verbringen wollten, selbst bei solch einer ruhigen Veranstaltung wie Angeln. Senseis Mosquitsch blinkte paar Mal mit den Bremslichtern und die Autos, die ihm folgten, hielten an. Der Fahrer warf einen bewertenden Blick auf eine Spur der Straße, die an einer breiten Lichtung endete und fragte mit einem ironischen Blick den großen jungen Burschen, der sich auf dem Beifahrersitz breitmachte: »Na, wo hast du uns denn hingebracht, du unehelicher Sohn des Vaterlandes?« »Ich? Hingebracht?« Eugen antwortete mit einem Grinsen und fügte dann schelmisch hinzu: »Aber, Sensei, du bist es, der fährt. Ich zeige nur den Weg in die strahlende Zukunft.« Sensei lächelte zusammen mit den anderen Jungs. Eugen blickte umher auf die Gebüsche entlang des Waldweges und auf die Lichtung vor ihm und sagte scherzhaft: »Ja, es scheint so, als wäre das der richtige Ort.« »Es scheint so, es scheint so.« Sein Freund Stas konnte sich nicht mehr zurückhalten. Stas saß auf dem Rücksitz und hielt ein 3 Liter großes Einmachglas mit Wasser in den Händen, in dem Köder für Raubfische, Schmerlen, schwammen. »Die Sonne ist schon aufgegangen. Es ist Beißzeit und wir prüfen in der Wildnis zum 4. Mal dein »Es scheint so.« »Ich sagte doch, dass ich vor 2 Jahren hier war«, begann sich Eugen lachend zu rechtfertigen und fügte poetisch hinzu: »Ich erinnere mich, dass da ein Wald war, eine Lichtung, ein Fluss. Da war ein erstklassiger Ort, Unmengen von Fischen. Da plätscherten solche große.« Bei diesen Worten, um die anderen zu beeindrucken, begann er, seine Arme weit auszustrecken, um die Größe der Fische zu zeigen. Aber seine Spannweite war offensichtlich durch das Innere des Autos begrenzt, um genauere Parameter der im Fluss lebenden Monster zu veranschaulichen. Wie man scherzhaft im Volksmund sagt, Je länger die Arme des Fischers sind, desto weniger Vertrauen hat man in seine Geschichten. Übertreib nicht, Eugen! So etwas gibt es in der Natur nicht, erklärte Senpai Victor, ein stämmiger Kerl, der neben Stas saß und ein Brötchen aß. Die gibt es, klar gibt es die, redete Eugen beflügelt auf ihn ein. Sensei, sag es ihnen! Warum sollte es sie nicht geben? Heutzutage ist doch alles möglich, stimmte Sensei mit einem Lächeln zu. Auch solche und solche mit zwei Köpfen und auch mit drei Schwänzen. Die Jungs lachten, während Eugen mit gespielter Beleidigung mit der Hand abwinkte. Oh, warum sollte ich mit euch reden? Ich werde sehen, womit ihr euch brüstet, wenn ihr so einen Bombenträger fangt. Mit diesen Worten stieg er erhobenen Hauptes aus dem Wagen aus und ging voraus, um den Durchgang zum Fluss sowie die umliegende Gegend zu besichtigen. Stas, begleite ihn mal, schlug Sensei vor, als das Lachen im Auto mehr oder weniger verstummte. Wenn die Stelle gut ist, bleiben wir hier. Sonst fahren wir bis zum Abend mit diesem direkten Abkömmling von Susanin herum. Stas nickte und reichte das Einmachglas vorsichtig an Victor weiter. Nimm die wertvolle Fracht und schau, dass du sie nicht aufisst, du Vielfraß, sagte er und drohte dabei scherzhaft mit dem Finger. Die sind ja ganz schön träge, bemerkte Victor ironisch und betrachtete den Inhalt dieses Wanderaquariums. Was willst du denn? Die armen Dinger mussten sich nach so einer Fahrt übergeben, jammerte Stas, der die ganze Nacht mit der mühsamen Beschaffung dieser Leckerei für die Welse verbrachte. Zum ersten Mal im Leben machen sie eine Landreise und haben Eugen als Reiseführer. Gütiger Himmel! Ja, kein Glück gehabt, bemitleidete Victor lachend. Stas stieg aus dem Auto aus und eilte Eugen hinterher, der gerade hinter der Kurve verschwinden wollte. Es ist anzumerken, dass sich in den Autos ein recht gemischtes Publikum versammelte, wenn man nach Alter und Beruf urteilt. Zum Beispiel war Victor, der in Senseis Mosquitsch fuhr, ein Ermittlungsbeamter. Eugen und Stas, abgesehen von ihrem lebenslangen Streben nach unermüdlichem Training, verdienten sozusagen in den Pausen ihren Lebensunterhalt als Automechaniker. Der vierte Passagier in Senseis Auto, Ruslan, ein hagerer, mittelgroßer Kerl mit leicht ausgeprägten Muskeln, war ein gewöhnlicher Werkarbeiter. Der Fahrer des zweiten Autos, das im Volksmund Bobik genannt wurde, war Wladimir, ein stämmiger, mittelgroßer Mann mit willensstarken Gesichtszügen. Er leitete bereits seit Jahren eine Spetsnaz-Gruppe, Spezialeinheit des russischen Militärdienstes. Neben ihm saßen seine Freunde, Kameraden, Bagdan, Oleg und Seva. Freunde nannten ihn Swat. Sie fielen nicht nur durch ihre militärische Haltung auf, sondern auch durch ihre besondere Art der Kommunikation, die sich unter Menschen entwickelt, die lange Zeit gemeinsam im Dienst waren. Der vierte Passagier, der neben Wladimir saß, stammte merkwürdigerweise aus einem ganz anderen sozialen Umfeld. Er war Wladimirs Kindheitsfreund und ein Nachbar. Äußerlich war Valera nicht viel anders als Seva oder Oleg. Ein gewöhnlicher junger Bursche, mittelgroß, durchschnittlich gebaut. Sein Gesicht trug jedoch einen besonderen Abdruck des Lebens in einem Gefängnis. In seinem etwas strengen Blick konnte man Misstrauen lesen. Sogar eine versteckte Drohung für jeden, der es wagen würde, seine Privatsphäre zu verletzen. Hinter dem Steuer des dritten Autos, dem Wolga, saß Nikolai Andreevich. Seine Fahrgäste waren junge Leute, die gerade ihr Studium abgeschlossen hatten. Andreas, Nastja, Tatjana und Kostja. Man würde diese fröhliche Gruppe nicht als eingefleischte Fischer bezeichnen. Nikolai Andreevich natürlich ausgenommen. Ganz im Gegenteil, die Gruppe war so voll von beschwingter jugendlicher Energie, dass sich kein anständiger Fisch solchen Generatoren von Lachen, Scherzen und unaufhaltsamem Geplapper nähern würde. Wahrscheinlich nur ein Psychotherapeut, der übrigens Nikolai Andreevich war, konnte eine solche Atmosphäre aushalten, aber auch nicht allzu lange. Alle Anwesenden in diesem Auto wollten jedoch solch eine seltene Gelegenheit nicht verpassen, gemeinsam mit Sensei irgendwohin in den Kurzurlaub aufzubrechen. Deshalb gaben sie sich als Angler aus, angeblich um ihre Anglerfertigkeiten sowie ihre Kenntnisse über die Flora und Fauna der Umgebung zu verbessern. Diese große, bunt zusammengewürfelte Gruppe wartete ungeduldig auf die Rückkehr ihrer Erkunder. Eugen und Stas. Etwa nach 10 Minuten kamen die beiden im Joggingtrab mit freudiger Nachricht zurück. Schon von Weitem begannen sie den Autofahrern und ihren Passagieren Zeichen zu geben, dass der Angelplatz endlich gefunden sei. Eugen versuchte als Pantomime, eine ganze Fülle von Fischen unterschiedlicher Größen zu zeigen. Die Fischgrößen zeigte er beim Laufen an verschiedenen Körperteilen seines Begleiters. »Hier«, sagte Stas keuchend und stieg zusammen mit Eugen in Senseis Auto ein. »Erst geradeaus, dann nach rechts, da ist eine bequeme Durchfahrt zum Fluss.« Nach mühsamer Warterei und Bewältigung der letzten Meter zum lang erwarteten Ziel kamen die Autos zu einer Lichtung, die am Ufer eines Flusses lag. Der Ort war wirklich schön. Der Fluss machte an dieser Stelle einen sanften Bogen. Die Lichtung war von einem Nadelwald, gemischt mit Laubbäumen umgeben. Tannenduft schwebte in der Luft. Die grüne Wiese war voller leuchtender Sonnenstrahlen und voller Lichtreflexe von diamantfunkelnden Tautropfenperlen. Das alles, zusammen mit dem Blick auf das gegenüberliegende Ufer, ergab einfach ein bezauberndes Bild der Natur. Das sandige, leicht abfallende Ufer war noch unberührt von groben Stiefelabdrücken. Und das erfreute die leidenschaftlichen Angler dieser großen Gruppe, die ein Interesse an hiesiger Fauna hatten. Zufrieden mit dem Erscheinungsbild des Ortes machten sich alle daran, die verlorene Zeit aufzuholen. Erfahrene Angler, angeführt von Sensei, schnappten ihre Angelausrüstung, gingen sofort zum Wasser, um sie zu platzieren. Und das mit einer solchen Leidenschaft, als ob bis zur Verwirklichung ihrer Anglerträume nur 10 Sekunden bleiben würden. Andere begannen, ein Zeltlager zu errichten. Als der ganze allgemeine Organisationskram erledigt war und die Leute vom Frühstück leicht gestärkt waren, verteilte sich fast die ganze Gruppe mit Spinnen- und Angelruten entlang des Ufers. Die meisten setzten sich bequem mit ihrem Angelarsenal in größerem Abstand zueinander und hofften insgeheim auf einen guten Fang genau an ihrem ausgewählten Platz. Die Küstenwildnis füllte sich schnell mit den Utensilien der Zivilisation. Wenn ein Papua aus Neuguinea zufällig hierher käme, würde er wahrscheinlich eine lange Zeit damit verbringen, all diese seltsamen Dinge anzuschauen. Und wenn man ihm die Bedeutung jedes einzelnen Gegenstandes erklären würde, einschließlich diverser super-duper Angelausrüstung, würde der Papua sicher 3 Tage lang darüber lachen. Wie es irgendein cleverer Händler geschafft hat, so viele Leute, den ganzen Stamm sozusagen, reinzulegen. Aber ein Papua gab es nicht in der Nähe. Und die für dumm verkauften Leute glaubten, dass die Dinge, die sie kauften, helfen würden, die schlauen Fische aus dem Fluss zu locken. Der einzige Mann, der noch im Lager blieb, war Eugen. Und das lag daran, dass sich sein Fischernetz hoffnungslos verhedderte. Der Bursche gehörte zu jener ungewöhnlichen Anglerkategorie, die es nicht ertragen konnten, stundenlang mit einer Angelrute in der Hand zu sitzen. Er mochte es, sofort Fische zu fangen. Und das in rauen Mengen. Eugen konnte vielleicht noch bei einer Unterwasserjagd Auge in Auge einem Fisch nachjagen. Zumindest war es eine Art sportlicher Eifer. Wer als Erster aufgibt, aber untätig zu sitzen und das Wasser vom Ufer aus zu betrachten, war ganz und gar nicht in seinem Sinne. So nahm Eugen zum Angeln immer ein Kuddelmuddelfischernetz. Damit ist alles ganz einfach. Man spannt ein Fangnetz, treibt Fische rein und das war's. Die Fischsuppe kann gekocht werden. Das ist die ganze nasse Arbeit. Deshalb, als Eugen den Jungs einen grandiosen Fang versprach, hat er im Prinzip nicht viel geheuchelt, in der Hoffnung auf seine siegessichere Option. Allerdings gab es eine unvorhergesehene Fehlzündung. Abends hat er keine Zeit gehabt, das Netz zu Hause zu überprüfen. Und auf der letzten Angeltour hat er sich nicht die Mühe gemacht, es ordentlich zu verpacken. So bekam er das unvermeidliche Ergebnis. Der Kuddelmuddel machte diesmal seinem Namen alle Ehre und brachte Gewichte und Schwimmer hoffnungslos durcheinander. Egal, wie sehr sich der Bursche auch anstrengte, die Sache bewegte sich nicht vom Fleck. Aber Eugen wäre nicht Eugen, wenn er in Verzweiflung fallen oder so tun würde, als würde er versagen. Zumindest in der Gegenwart der Mädels erlaubte er sich das nicht. Und seinen langen Aufenthalt im Lager während der besten morgendlichen Beißzeit der Fische erklärte er seinen Freunden mit nichts anderem als mit reinen Gentlemans Beweggründen. Den Mädels mit seinen witzigen Geschichten eine unschätzbare Hilfe bei ihrer harten Frauenarbeit, dem Abwasch nach dem Ansturm solcher hungrigen Horde zu leisten. Kurzum, auch dort verschwand Eugen keine Zeit. Auf einem Klappstuhl sitzend sprach er den Mädchen sein Mitgefühl aus. Und das in unserem technologischen Zeitalter, in dem die Raumschiffe durch den himmlischen Raum durchkreuzen, in dem der Mensch 90% der Produktion automatisierte, müssen diese feinen, zarten Finger eine unendliche Anzahl von Bewegungen über diesen schmutzigen, modernisierten, menschlichen Futtertrog ausführen. Zu dieser Zeit tauchte auf dem Waldweg, durch den die Fahrzeuge dieser Gruppe sich den Weg bahnten, ein Jeep auf. Der Jeep hielt an der Einfahrt zur Lichtung. Der Fahrer, ein schmächtiger Mann, stieg aus. Sein blasses Gesicht war vom blonden Haar und einem schütteren, rötlichen Bart umrahmt. Seine Camouflage, Fischerkleidung, war ihm etwas zu groß und sah aus, als würde sie jemandem anderen gehören. Eugen unterbrach seine vorherige Rede für das Arbeitsvolk und blickte neugierig in Richtung des ungebetenen Gastes. Der Fahrer des Jeeps, als er den durchdringenden Blick spürte, steckte seine Hand in die Hosentasche. Mit der anderen Hand spielte er mit dem Autoschlüsselanhänger und schlenderte zu Senseis Mosquitsch, dessen Heck leicht in die Straße ragte. »Nun, wessen Schindmäher hat sich denn hier auf halbem Weg breit gemacht?« sagte der Fremde mit absichtlich lauter Stimme und trat ein paar Mal mit dem Fuß gegen den Reifen. Eugen sprang sofort auf und verschluckte sich fast an seinem Speichel vor Empörung. So viele Worte wollte er auf einmal in einem Atemzug adressiert an den ungebetenen Gast sagen. »Hey, Mann! Warum trittst du mit deinen Füßen? Ist das deine Schrottkarre?« fragte er spöttisch. »Meine oder nicht? Was geht dich das an?« Eugen näherte sich eilig dem Auto von Sensei. Er holte ein nicht ganz sauberes Taschentuch heraus und tat so, als ob er vom Auto die letzten Staubpartikel abwischen würde. Bei einer so offensichtlichen Liebe zu einheimischen Autos nahm Eugen eine bedrohliche Haltung des eifrigen Besitzers ein. »Was ist denn eigentlich los?« »Wie, was ist los?« empörte sich der Fahrer. »Du lässt diesen Schrotthaufen mitten auf der Straße stehen und fragst, wo das Problem liegt? Normale Autos kommen nicht durch.« »Ist dieser Traktor ein normales Auto?« Ein Feuer patriotischer Gefühle flammte in Eugen auf. »Auf so einem kannst du nur Nashörner in Afrika treiben und nicht auf den anständigen, slawischen Wegen die Luft verderben. Außerdem gibt es hier ausreichend Platz. Deinem Traktor wird nichts passieren, wenn du seine Raupen ein wenig Richtung Büsche verfrachtest.« »Aha, sofort. Hättest du gerne. Wirst du danach das Auto spachteln und lackieren?« »Warum denn nicht, wenn ein solches Bedürfnis entstehen sollte?« »Ich kann es nicht nur lackieren, sondern auch für dich nach vollem Programm bemalen, wenn du willst. Deine eigene Mutter wird es nicht wiedererkennen. Warte mal, ich hole das Werkzeug.« Und Eugen wandte sich den Zelten zu, als wollte er sein Versprechen sofort erfüllen. Er machte ein paar Schritte, zögerte, setzte einen albernen Gesichtsausdruck auf, drehte sich um und sprach verblüfft. »Hey Mann, ein Gedanke kam mir in den Kopf. Wofür brauchst du diesen Weg? Da vorne ist eine Klippe. Dieser Platz ist besetzt. Wir sind viele. Findest du etwa keinen anderen Platz? Der Fluss ist doch so groß. Was heißt wofür? Ich habe die Fische hier eine Woche lang gefüttert. Habe ihnen verschiedene Gerichte, wie in einem Restaurant, serviert. Und ihr kamt angestürmt, an den zugefütterten Platz. Naja, ich habe doch auch die Fische hier gefüttert.« Eugen machte einen sturfrechen Gesichtsausdruck und sagte fröhlich, »Man kann sagen, ich habe das letzte Stück Brot geopfert und alles für Sie, die verdammten Schuppigschwänzigen.« »So wie es aussieht, haben wir beide Sie total überfüttert. Sie liegen wahrscheinlich auf dem Flussboden, wie ein Schwein nach dem Mittagfraß, zu faul, um die Schwanzflossen zu bewegen. Und ich frage mich, warum Sie nicht beißen? Sie haben doch Blähungen, die armen Dinger.« Die Mädels, die auch dieses Gespräch hörten, lachten leise. »Hey Mann, warum lassen wir diese frechen Fische nicht einfach aufdynamiten?« »Was?« »Ich sage, ob du zufällig Dynamit dabei hättest«, fragte Eugen mit offensichtlichem Interesse absichtlich laut. Vor solch einer übermütigen Rede dieses Verrückten konnte er keinen ernsten Gesichtsausdruck mehr bewahren. Die Mundwinkel des Fahrers gingen nach oben und es entblößten sich seine lückenhaften Zähne. »Keine Sorge, ich kriege sie trotzdem.« Eugen schaute auf das Objekt namens Zahnarztfreude und sagte mitfühlend, »Weißt du zufällig, ob Fische Herzinfarkte erleiden können?« Offensichtlich warf diese Frage den Mann aus der Spur der Nörgelei und er antwortete mit Achselzucken, »Keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn es ein Herz gibt, kann es auch einen Herzinfarkt geben.« »Dann macht es Sinn.« »Was macht für dich Sinn?« »Ich habe mich schon gefragt, wie du die Fische rausholen wolltest.« »Ach so!« Der Mann kapierte es und lachte mit Eugen gutherzig. Nachdem er gelacht hatte, sprach der Jeepfahrer in einem ruhigeren Ton. »Na gut, ruf den Besitzer des Wagens.« »Ich bin sein Stellvertreter. Bin ich ihm etwa nicht ähnlich?« »Du? grinste der Mann. Du bist nicht schlau genug. Und ein Schnurrbart hast du auch nicht. Eugen öffnete schon den Mund, um über seinen glänzenden Intellekt zu streiten. Aber als er von dem Schnurrbart hörte, zögerte er und sah den Fahrer aufmerksam an. Ruf ihn schon, hetzte er Eugen und beobachtete seine Reaktion. Wozu brauchst du ihn? Er wird gebraucht. Punkt. Was soll ich vor dir Rechenschaft ablegen? Nun, sieh zu, Mann, warnte ihn Eugen scherzhaft für alle Fälle. Du hast es so gewollt. Ich wollte das Beste, Sicherste für deine Person. Mit diesen Worten ging er in Richtung des Flusses und verschwand hinter der Uferböschung. Sensei und Nikolai Andreevich saßen auf einem knorrigen Baumstamm, der in seinem langen Leben offensichtlich alle möglichen Arten von zweiten Hauptarbeitswerkzeugen von Angler gesehen hat. Jeder der beiden hielt eine Angelrute in der Hand und schaute auf seinen Schwimmer so, als ob ein Fisch gleich anbeißen würde. Eugen ging den Sandhügel hinunter. Keiner der Amateurangler achtete auf seine Ankunft, so groß war ihre Konzentration auf den Fangprozess. Der Bursche schaute die auf dem Wasser treibenden Schwimmer an und stellte die ewige Frage des am Ufer entlang schlendernden Fußgängers. Und? Beißt einer? Naja, nur Kleinfisch, antwortete Sensei mit einem gewöhnlichen Satz eines Anglers. Eugen stand noch ein wenig mit der heimlichen Hoffnung, dass in seiner Gegenwart ein grandioser Biss beginnen würde. Aber ohne dieses bedeutsame Ereignis abzuwarten, kehrte er zum Thema des Tages zurück. Hey Sensei, da ist ein frecher Typ, der nach dir fragt. Er kreuzte mit einem Jeep auf, so ein Hochnäsiger. Sensei, ohne seinen Blick von dem Schwimmer abzuwenden, grinste und fragte mit einem Lächeln. So ein Dünner mit einem roten Bart? Ja! Ha, verjage ihn. Verstanden, freute sich Eugen und begann zügig, den Sandhang hinaufzuklettern. Hey, halt! Rief ihm Sensei nach. Das war doch ein Scherz, das ist der Pater. Pater? In unsagbarer Überraschung rutschte Eugen den Sandhang hinunter. Derjenige, von dem du sagtest, er würde sich uns beim Angeln anschließen? Sensei nickte lachend, sah in das verwirrte Gesicht des Burschen und begann, seinen Anglerhinterhalt zu verlassen. Als er seinen Freund sah, war Pater Johann, oder wie Sensei ihn von Kindheit an nannte, Wano, sofort wie verwandelt. In ihm konnte man den früheren, pingeligen Jeepfahrer nicht mehr erkennen. Er nahm eine demütige Körperhaltung an und machte einen leidgeprüften Gesichtsausdruck. Mit ungewöhnlich herzlicher Stimme, die O's betonend, begann der Gast, seine Beschwerden auszuschütten und zu belehren. Was in aller Welt ist los? Es ist schon schlimm genug, dass ich euch kaum finden konnte. Und das nur mit Gottes Hilfe. Dazu noch verbreitet dieser listige Knabe abscheuliche Lästereien. Es kam fast zur Handgreiflichkeit. Danach schilderte Pater Johann gekonnt und detailliert die Szene seiner Begegnung mit Eugen und zog somit die Zuhörer auf seine Seite. Dann hielt er eine kurze belehrende Predigt darüber, wie man seinen Nächsten lieben sollte. Sensei hörte mit ernstem Blick der bewegenden Rede von Pater Johann zu, nickte als Antwort und schaute vorwurfsvoll zu Eugen. Letzterer wurde durch solche Worte des Paters sogar ein wenig verlegen. Die Spitzen seiner Ohren waren rot wie bei einem straffälligen Schuljungen. Als die feurigen Worte des Paters den Burschen dazu brachten, stumm auf das Gras unter seinen Füßen zu starren, bereit vor lauter Scham über sein Verhalten, besonders vor Sensei, im Erdboden zu versinken, verstummte Pater Johann plötzlich misstrauisch. Eugen schwieg zunächst, erdrückt von der zerstörenden Flut von Anschuldigungen, hob dann zaghaft sein überschwängliches Haupt und sah, wie Wano und Sensei in stummen Lachen erschauderten. Und dann verstand Eugen endlich den ganzen verborgenen Sinn dessen, was gesagt wurde. Puh, atmete er erleichtert aus. Alle drei brachen in Gelächter aus. Das Lachen als erquickliche Verlockung brachte Jungen und Mädchen zusammen. Wano begrüßte Sensei herzlich und schüttelte den anderen die Hand. Er wechselte zu seiner üblichen Sprache und bemerkte scherzhaft: Nein, wirklich, ich habe 2 Stunden gebraucht, um eure Manöver zu entschlüsseln. Wir wollten uns eigentlich woanders treffen. Wie es mir erklärt wurde, wo dieser Platz ist, so habe ich es auch weitergegeben, sagte Sensei fröhlich und nickte zu Eugen. Oh, also war er derjenige, der es dir erklärt hat? Rief Wano mit einem Lachen aus. Kein Wunder, dass ihr hier seid. Du bist mir einer, sogenannter Iwan Osipowitsch. Was? Welcher Iwan Osipowitsch? Eugen verstand das nicht. Susanin, junger Mann, Susanin. Es ist eine Schande, die eigene Geschichte nicht zu kennen, sagte Pater Johann vorwurfsvoll. Die ganze Gruppe brach in Gelächter aus. Der Name des berühmten Bauern vom Kostroma-Bezirk, der im Jahr 1613 die Truppen der polnisch-litauischen Invasoren in die unwegsame Waldwildnis führte, klebte an Eugen das ganze Leben lang und das von völlig unterschiedlichen Menschen. Die scheinte den Burschen aber nicht zu stören. Im Gegenteil, es verleihte ihm einen gewissen Stolz für seinen historischen Landsmann. Eugen täuschte ein Lächeln vor, da er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller stand, zuckte mit den Schultern und sagte humorvoll: Jeder kann sich irren. Wer weiß schon, was im Leben passiert. Übrigens, das Motto meiner Vorfahren war: Alle Ereignisse des Lebens sind je nach Umständen und Möglichkeiten genau in zwei Hälften geteilt. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Mit diesen Worten löste eine neue Schar von Witzen und Gelächter in seine Richtung aus. Anschließend, als alle endlich herausgefunden hatten, wer wer ist und welchen Platz er unter der Sonne einnimmt, wurde der Ehrengast herzlich begrüßt. Bei dem Versuch, sich vor dem Neuankömmling zu rehabilitieren, hetzte Eugen unnatürlich für seine Schelmenhaftigkeit und bot eine breite Palette von seinen Dienstleistungen an. Er half mit, den Jeep in der Nähe des besten Baumes auf der Lichtung zu parken, der seiner Meinung nach den breitesten Schatten bot. Vorsichtig brachte er die Angelausrüstung von Vanneau an den Rand des Wassers. Er pumpte sogar sein Schlauchboot selbst auf. Der Nachschub an Angelutensilien durch ein so wertvolles Transportmittel auf dem Wasser begeisterte unaussprechlich alle Anwesenden. Natürlich wurde das Recht, zuerst zu paddeln, an die eifrigen Angler weitergegeben. Zusammen mit Vanneau wechselten sie sich bei der Erkundung der Flusswege auf der Suche nach dem Fischbiss ab. Eugen, nachdem er sich vergewissert hatte, dass das Objekt seiner glühenden Liebe auf den ersten Blick in beträchtlicher Entfernung gepaddelt war, lächelte listig. Seine Augen blitzten schelmisch auf. Als alle schon in den Prozess des morgendlichen Angelns vertieft waren, machte sich der Nachkomme von Susanin derweil daran, seinen lang gehegten, hinterlistigen Plan in die Tat umzusetzen. Außerdem glaubte er, dass er wegen des hoffnungslos verhedderten Fischnetzes in naher Zukunft nicht mehr angeln gehen könnte. Nachdem er eine leere Dose gefunden hatte, baute Eugen sie fachmännisch zu einer einfachen Sprühflasche um, indem er ein paar Löcher im Deckel durchstach. Danach füllte er sie mit Wasser und ging zum Lebensmittelzelt, wo er großzügig Zucker in die Dose reinschüttete. Dann rührte er seine Knallmischung gründlich um und beim Aussteigen aus dem Bunker blickte er mit einem zufriedenen Grinsen auf das Boot. Der Bursche spazierte zum Jeep, ging um ihn herum und betrachtete liebevoll dieses fremdländische Ungetüm. Er schaute sich um und begann, nachdem er keine Zeugen entdeckte, mit einem unbeschreiblichen Vergnügen einen süßen, wässrigen Weg vom Ameisenhaufen, der sich hinter dem voluminösen Stamm des besten Baumes auf der Lichtung befand und einen glückseligen Schatten bildete. Zudem dank Eugens exorbitanten Bemühungen das Auto erfolgreich geparkt wurde, bis zum verhassten Traktor zu ziehen. Eine patriotische Melodie pfeifend übergießte er mit besonderer Begeisterung die Reifen und die unteren Türschlitze des Jeeps. Das Einzige, was der Bursche bedauerte, war, dass es für diese Szene keine Zuschauer gab, die seine Erfindung und sein Schauspieltalent würdig zu schätzen wussten. Es war nur ein Vogel, der in der Nähe auf einem hohen Kiefernzweig mit zur Seite geneigtem Kopf saß und beobachtete mit Neugierde das für seine Vogelnatur unverständliche Gewusel eines irdischen Zweibeinigen. Nachdem der Behälter geleert war, atmete der gerechte Susanin mit großer Erleichterung aus und wie ein treues Mitglied von Greenpeace begann er mit Vergnügen zu beobachten, wie die ersten Ameisenscouts erfolgreich die unsichtbare Strecke bewältigten, die er gezogen hat. Eugens Stimmung hat sich offensichtlich verbessert, aber sein schelmischer Enthusiasmus war noch nicht erschöpft. Eugen wartete, bis die Sonne das Wasser leicht erwärmt und beschloss, auf die Unterwasserjagd zu gehen und mindestens einen prachtvollen Fisch zu fangen. Nachdem er auf der Suche nach dem Fischkondike über die Wasseroberfläche einen Blick geworfen hatte, hielt Eugen seinen Blick wieder auf das am gegenüberliegende Ufer treibende Boot, das ihn wie ein Magnet anzog. Vanneau war schon seit einer halben Stunde da, zusammen mit Viktor, der ihn gebeten hatte, sein Partner beim Fischen vom Boot aus zu sein. Und dann wurde Eugens abenteuerlustiger Verstand von seiner unveränderlichen Muse besucht. Nach den Vorstellungen des Burschen eine hinreißende, mystische Frau mit einem unerschöpflichen Sinn für Humor. Er packte seine schwere Tauchausrüstung aus und trug es schnaufend zum Schilfrohr, wobei er sich die Mühe machte, einen kleinen Umweg durch die Waldwildnis zu machen, um unbemerkt zu bleiben. Und genau in dem Moment, als der Bursche begeistert die Tauchausrüstung anzog, raschelte das Schilf verdächtig. Zwischen dem Schilfrohr tauchte der Kopfscheitel von Stas auf. Sein Freund erschien, wie man so schön sagt, im interessantesten Moment. Oh, und ich denke, wo bist du verschwunden? Ich sah, wie du die Tauchausrüstung nahmst und in den Wald gingst. Wolltest du etwa unterirdisches Schwimmen versuchen? Da dachte ich mir, ich muss solch ein unterhaltsames Spektakel mit eigenen Augen sehen. Das gibt's doch nicht, grinste Eugen. Sieh mal, er beschloss, meine hellen Gedanken mit seinen schmutzigen Pfoten zu begrapschen. Bevor Stas auftauchte, hatte Eugen gerade im Kopf seine große Kombination vollendet, um die anwesenden Angler davon zu überzeugen, dass es an diesem Ort nicht nur Fische gab, sondern Fische von gigantischer Größe wie Haie. Der Gedanke an einen echten Anglertrubel gefiel ihm. Das Erscheinen von Stas war in den strategischen Plänen von Eugen nicht vorgesehen, denn es ist bekannt, was zwei wissen, weiß auch das Schwein. Aber gleichzeitig konnte er es nicht erwarten, jemandem seinen grandiosen Plan dieses amüsanten Abenteuers mitzuteilen. Und wer, außer Stas, einem unfreiwilligen Zeugen seiner zahllosen Abenteuer, würde ein solches Unterwasserspektakel zu schätzen wissen? Stas war seinerseits von solchem bisslosen Angeln gelangweilt. Deshalb, als Eugen die Grundzüge des Plans dargelegt hatte, unterstützte sein Freund ihn nicht nur, sondern äußerte auch den Wunsch, an dem Unterwassertrubel unmittelbar teilzunehmen und ergänzte Eugens Plan mit raffinierten Details. Nachdem er seine Aqualung zum Ausgangspunkt, also zum Schilf, geschleppt hatte, legte Stas seine Ausrüstung an und tauchte zusammen mit Eugen ins Wasser, in der Annahme, dass er und sein Freund von der halbschlafenden Anglergesellschaft unbemerkt blieben. Die beiden schwammen im tiefen Wasser zu Vanos Schlauchboot. Zu dieser Zeit saß Viktor in der Nähe des Hecks mit einer Angelrute in der Hand. Die Fische hier wollten nicht nur nicht beißen, sondern schien seinem fetten Wurm nicht einmal näher zu kommen, den er gestern so liebevoll im Gemüsegarten seiner Großmutter ausgegraben hatte. Viktor kämpfte hart, um wach zu bleiben und versuchte, seinen Blick auf den schwankenden Schwimmer zu konzentrieren. Doch immer öfter wanderten seine Pupillen verräterisch zum Nasenrücken zusammen. Seine Augen fielen zu und ein süßer, ruhiger Traum ersetzte verlockend das Bild der monotonen Flusslandschaft. Angetrieben von seinem Gewissen und seinem Pflichtgefühl als Angler, schaffte Viktor von Zeit zu Zeit, seine bleischweren Augenlider zu öffnen. Vano saß am anderen Ende des Bootes mit seinem Spinning. Sein Angeln war dynamischer. Er warf ständig einen Spinner in den Fluss, mal hier, mal da, ohne die Hoffnung aufzugeben, irgendetwas zu fangen. Es schien, als ob dieser Mensch die Worte Müdigkeit, Schlaf, Niedergeschlagenheit überhaupt nicht kannte. Während er die Angelleine mit seinem Spinner weiter aufwickelte, blickte Vano über das Wasser in der Nähe des Bootes. Dann schielte er in Richtung des dösenden Viktors und entfernte sich vorausschauend mit einem rätselhaften Lächeln vom Bootsrand. Er spulte schnell die Angelleine auf und begann mit Begeisterung, als ob nichts geschehen wäre, den Blinker zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt waren die Diversanten bereits an den exakten Koordinaten. Eugen schwamm vorsichtig zu dem Wurm, der träge am Fischhaken zuckte und zog mit Kraft an der Angelschnur. Der verschlafene Viktor fiel vor Überraschung fast ins Wasser und griff instinktiv nach der Angelrute. Adrenalin strömte in übermäßiger Dosis in sein Blut und wie ein plötzlicher Orkanwind wirbelte im menschlichen Dachboden all der staubige Ramsch in Form von den uralten Jagdinstinkten auf. Viktors Augen wurden in einem Moment rund und ganz nach dem Motto des Fischers, Fische mögen Stille vergessend, rief er Vano voller Aufregung zu: Ich habe ihn! Gefangen, gefangen! Die Angelleine straffte sich, bog die Rute in einen steilen Bogen und begann, sich im Kreis zu drehen. Viktor, der sein Anglerglück nicht fassen konnte, versuchte hartnäckig, sie an sich zu ziehen. »Wow, so ein Fisch, das muss ein riesiger Hecht sein«, sagte er prahlerisch und fokussierte seinen bewundernden Blick auf den Strudel des trüben Wassers. Vano tat so, als sei er überglücklich für seinen Kameraden und begann fieberhaft, ihm mit Ratschlägen zu helfen, wie man diesen Fisch am besten herausbekommt. Auf dem Schiff flammten die Leidenschaften der Fische auf. Schau, schau, wie er führt!« Berauscht von dem beispiellosen Erfolg prahlte der glückliche Angler. Victor stand sogar vor Aufregung auf. »Das Netz! Ich meine, den Kescher! Gib mir den Kescher! Ich werde ihn gleich rausholen!« In diesem Moment zog sich die Angelleine plötzlich in die Mitte des Flusses und gleich darauf folgte ein kräftiger Stoß auf den Boden des Bootes. Durch diesen plötzlichen Stoß konnte Victor, der hingerissen von der Jagd nach einem riesigen Hecht war, das Gleichgewicht nicht mehr halten und fiel über Bord. Sein Gefühl für persönliche Sicherheit vor solchen Flussmonstern übertraf sofort seinen Anglerinstinkt. Victor ließ seine Angelrute los und kletterte mit unglaublicher Geschwindigkeit zurück ins Boot. Dabei warf er dieses in Panik mitsamt Warnung fast um. Und wenn nicht die rechtzeitige Hilfe von Pater Johann gewesen wäre, wer weiß, wie es geendet hätte. »Wahnsinn, Wahnsinn!« wiederholte Victor es wie einen Zauberspruch und klapperte mit den Zehen, entweder wegen des kühlen Wassers oder aus Angst. »Nein, hast du es gesehen? Und wie er zuschlug! Sicherlich so einer, nicht kleiner als...« Bei diesen Worten nahm die Anglerkrankheit ein immer größeres Ausmaß an. »Ja, anscheinend ein alter Wels«, nickte Vanneau, der mit seiner ganzen Erscheinung das geweckte Interesse eines Hobbyanglers äußerte. »Wels? Oh, Wahnsinn! Nein, hast du das gesehen? Hast du es? Es gibt ein ganzes Schwarm von ihnen. So eine Rute staubte er ab, der Lump.« »Ja, dieser Wels kommt etwa auf 60 Kilogramm«, fachte der Fischerpartner die Leidenschaften an und begann zu paddeln. »Mit meiner Spinrute werden wir ihn sicherlich nicht bewältigen können.« »Ja, ja«, befürwortete ihn Victor und war insgeheim froh, dass sich ihr Boot von dem Ort seiner jüngsten Freude entfernte, der für ihn in völligem Horror endete. »Wir müssen eine stärkere Angelleine und größere Haken nehmen.« Offensichtlich von der Angst, die er durchgemacht hatte, ließ sich Victor zu einem unaufhörlichen verbalen Erguss hinreißen. Er begann spontan, sich unglaubliche Pläne auszudenken, um diese Fische zu fangen. Am Ufer wartete bereits auf die Leitangler der neugierigste Teil der Anglergruppe. Sie ließen ihre Angelrute fallen und starrten erstaunt auf den unglaublichen Flug von Victor ins Wasser, gefolgt von einer glücklichen Aufnahme der Rettung des Ertrunkenen, die sich sofort in ein rasantes Rudern seines Partners ans Ufer verwandelte. Nachdem er einen festen Untergrund unter den Füßen gefühlt hatte, wurde Victor letztendlich mutig. Er erzählte überschwänglich den Jungs von seinem fast erfolgreichen Fang und von dem heldenhaften Kampf mit diesen Flussmonstern im Wasser, wo er fast einen Fisch am Schwanz erwischt hatte. Wie bekannt sind die größten der gefangenen Fische immer diejenigen, die im entscheidenden Moment des Kampfes vom Haken gehen. Angestachelt durch die Angel- und Jagdleidenschaft, nicht wenig angespornt durch Vanneau, übertrug sich die Begeisterung auf die anderen. Alle begannen sich für den Fang der Trophäen vorzubereiten. Einige von ihnen brachten riesige Haken, andere Kapronfäden und jemand zufällig den mitgenommenen großen finnischen Aluminiumkescher. Jemand warnte, dass es besser sei, nicht ins Wasser zu gehen, denn er hatte eine tragische Geschichte über einen riesigen Wels gehört, der einen ganzen Hund verschluckt hätte, und angeblich gäbe es auch menschenfressende Wälse. Und dann folgte eine ganze Reihe von verschiedenen wahren Fällen. Nach all diesen Horrorgeschichten begannen die Leute gemeinsam, ein super Angelgerät zu bauen, und zwar eines für alle. Vanneau unterstützte, wie es sich gehört, die Initiative der Fischer moralisch, beteiligte sich aber nicht aktiv an der Realisierung des Projektes. Freundlich stellte er das Boot den Enthusiasten zur Verfügung und stoß zu Sensei und Nikolai Andreevich, die friedlich und weit vom Getümmel auf ihrem knorrigen Lieblingsbaumstamm saßen. »Was ist dort für eine Panik?«, fragte Sensei Pater Johann. »Ach«, winkte er mit der Hand ab, »dein Susanin gab sich als Amphibienmensch aus. Er und sein Freund legten eine Tauchausrüstung an und spielen uns einen Streich. Ah, dieser kann noch mehr Blödsinn machen.« Angeln ist allgemein eine gute Sache, besonders für die Entwicklung des Vorstellungsvermögens. Die Männer lachten und schauten in jene Richtung. In der Zwischenzeit kam Eugen und Stas auf die Jungs zu, als ob nichts gewesen wäre. Sie beteiligten sich aktiv an der allgemeinen Aufregung und gossen durch aufgeregte Reden und intensives Gestikulieren Öl ins Feuer. Die jungen Leute verbrachten fast 3 Stunden mit dem Fang des Wunderfisches. Abwechselnd paddelten die Jungs entlang und quer des Flusses und versuchten, Victors sonderbaren Fisch zu entdecken. Am Ende waren alle müde, hatten ihre Kraft und Nerven erschöpft und praktisch den Glauben daran verloren, überhaupt etwas zu fangen. Irgendwann am Nachmittag wurde das Geheimnis des Wunderfisches auf eine über alle Maßen triviale Weise gelüftet. Und vor allem von wem? Von dem unnachahmlichen Komödienschreiber selbst, der von den anderen im Schilf feierlich einen Eid abgenommen hatte, das Geheimnis von fast staatlicher Bedeutung nicht zu verraten. Zunächst lief alles wie geplant. Eugen beschloss sogar, seinen Mut und sein Heldentum eines furchtlosen Schwimmers vor den Anglerzuschauern zu demonstrieren. Das Wasser war schon warm genug, aber nach all den Horrorgeschichten wollte keiner mehr so richtig ins Wasser steigen. Nur Eugen badete mit großem Vergnügen, tauchte wie eine Ente an verschiedenen Stellen auf der Suche nach großen Welsen. Aber in einem Moment begann der Bursche, der sich in der Tiefe befand, plötzlich und verzweifelt im Wasser zu zappeln, wie ein Ertrinkender. Zuerst dachten alle, es sei seine übliche Albernheit, aber normalerweise wurde eine solche Aktion von einer witzigen Rede begleitet, die der Öffentlichkeit all die Heldentaten des Besitzers dieses Körpers ankündigte. Jetzt aber dümpelte Eugen lautlos vor sich hin und verschwand periodisch unter Wasser. Stas war der Erste, der zu Hilfe eilte. Hinter ihm, ohne zu zögern, sprangen Bogdan und Svart ins Wasser. Zu dieser Zeit gelang es Eugen endlich, sich von etwas zu befreien. Und er eilte zum Ufer mit einer solchen Geschwindigkeit, von der wahrscheinlich nicht einmal Meisterschwimmer träumen können. Er sprang wie ein Blitz aus dem Wasser und drehte sich entsetzt um und begann die Stelle anzustarren, an der er fast ertrunken wäre. »Was ist passiert?« Die Jungs liefen heran und fragten. »Haben die Welse angegriffen?« erkundigte sich Viktor aufgeregt. »Ach, was für Welse!« schwatzte Eugen vollkommen ernst. »Das waren Stas und ich, die einen Scherz gemacht haben. Und jetzt hat mich tatsächlich etwas in die Tiefe gezogen. Es war so anhänglich und zottelig, einfach gruselig. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Ich befreite erst ein Bein, als es sich am anderen festkrallte. Ich wollte eintauchen, aber es war so groß.« Sensei, der hinter der Gruppe vorbeikam, blieb stehen, hörte dem Gespräch zu, schaute auf die von Eugen angegebene Stelle auf dem Wasser. Er schaute sich alle Anwesenden an, lächelte und ging seinen Weg, um ein paar Ersatzhaken zu holen. Die Menge lauschte den Worten von Eugen mit Misstrauen, als er plötzlich in eine Erstarrung fiel. Sein Blick harrte auf dem Wasser. Alle schauten in diese Richtung. Im wogenden Strudel erschien ein unfassbares Monster, das mit langem Wassergras bedeckt war. Es begann sich langsam dem Ufer zu nähern. Die Menge stand regungslos da. Einige konnten sich aus Neugier, andere aus der naturbedingten Schwäche nicht vom Fleck rühren. Als bei diesem Monster allmählich ein menschlicher Körper aus dem Wasser zum Vorschein kam und sein Oberteil vom Wassergras befreit wurde, begann die in Erstarrung gefallenen erste Lebenszeichen zu zeigen. Am Ende transformierte sich dieses Objekt von Eugens übergroßer Angst schließlich zu Warnung. Der, nachdem er den letzten Büschel Wassergras abgeschüttelt hatte, ins Wasser tauchte und sich die Haare mit den Händen glättete und mit seinem unveränderlichen Lächeln mit den lückenhaften Zehen ans Land kam. »Nun, wie war der Wels?« neckte er Eugen spöttisch, und die Menge überschlug sich vor Lachen. Nach diesem Vorfall hatte niemand mehr Angst, ins Wasser zu gehen. Die Jungs planschten im Fluss und verscheuchten glatt weg sogar die kleinsten Fische. Vano unterstützte aktiv diese turbulente Begeisterung der Jugend mit einem endlosen Schwall seiner Witze. Er beeindruckte Eugen dermaßen tief, dass Eugen nicht merkte, wie er sich mit ihm anfreundete, und fand in ihm einen unverzichtbaren Partner in seinen amüsanten Angelegenheiten. Fast alle hatten das Angeln aufgegeben und gaben sich der Erholung hin. Nur Sensei war immer noch ein hingebungsvoller Angler, der mit seiner Angelrute am Ufer saß. Vano und Eugen hielten es nicht mehr aus, näherten sich demonstrativ Senseis Angelrute und begannen einer nach dem anderen an der Angelschnur zu ziehen und einen gewaltigen Biss zu imitieren. Sensei ertrug ihren Spott relativ lange und dann hielt er es nicht mehr aus und sagte mit einem Lächeln: »Wenn Angeln nicht so beruhigen würde, hätte ich euch, Karauschen, schon längst versenkt.« Eugen rief ihm optimistisch zurück: »Fische ertrinken nicht im Wasser!« Und Vano bemerkte sogleich ironisch: »Hörst, Amphibienmensch, hast du nicht etwas verwechselt in Bezug auf das, was genau im Wasser nicht untergeht?« Über die Weiten des Flusses erklang das ausgelassene Lachen. Als sich die Gruppe nach den Wasserprozeduren selig in der Sonne ausstreckte, kam Wladimir auf Sensei zu. »Was, Stille? Er nickt in Richtung Schwimmer. Stille, sagte Sensei mit trauriger Note. Lass diese undankbare Beschäftigung bleiben, riet Wladimir mit einem Lächeln. Meiner Meinung nach hat es hier noch nie gute Fische gegeben. Nein, sagte Sensei hartnäckig, aber nach einer Pause grinst er und fügt hinzu. Kennst du ein Volksomen eines Anglers? Einen guten Biss gibt es entweder, bevor du zu angeln beginnst oder nachdem du deine Angellein bereits aufgewickelt hast. Stimmt, also wickele die Leine auf, wie es das ehrlichste Anglervolk der Welt rät, schlug Wladimir lachend vor. Sensei unterstützte seinen Scherz. Deutest du subtil auf das Naturgesetz an, wonach ehrliche Menschen keine guten Fische sein können? Sie lachten beide und erinnerten sich an einen bekannten Anglerwitz. Ich wünschte, ich könnte wenigstens einen anständigen Fang, sonst... Sensei zeigte auf das Einmachglas, in dem ein paar Heringe friedlich schwammen. Lässt uns der Kater nicht einmal über die Türschwelle? Wladimir grinste wieder und blickte in Richtung des Waldes. Von dort kam Valeria und ging zum Lager. Hinter sich schleppte er einen langen, trockenen Baumstamm. Oh, Valeria. Wieder schleppte er einen Baumstamm. Sensei sah sich um. Guter Kerl. Er bereitet Brennholz für den Abend vor, im Gegensatz zu manchen anderen. Er sah Wladimir unzweideutig an und sagte dann, mich eingeschlossen. Ich habe ihm vorgeschlagen, schwimmen zu gehen, aber er hält sich von der Gruppe fern. Er ist schüchtern, das erste Mal in einer neuen Gruppe. Er kennt niemanden außer dich. Das ist richtig, sagte Wladimir mit einer Bassstimme. Übrigens, ich wollte mit dir über ihn sprechen. Er ist kein schlechter Kerl. Sein Schicksal ist aber schwer. Ich würde ihm gerne helfen, damit er nicht wieder in Schwierigkeiten gerät. Wir sind sozusagen Freunde seit unserer Kindheit. Er ist mein Nachbar. Früher besuchten wir zusammen das Sporttraining und waren in einer Clique. Seine Eltern arbeiteten im Norden und Valeria wurde von seiner Großmutter großgezogen. Eine gütige Frau. Als seine Eltern aus dem Norden für immer zurückkamen, war er gerade 14. Da fing sein Spaßleben an. Sein Vater begann zu trinken und die Mutter zu schlagen. Sie ließ sich scheiden, ohne lange zu überlegen, und heiratete einen anderen Mann. Und er entpuppte sich keinesfalls besser als sein Vater. Also sie tauschte Not gegen Elend, wie man sagt. Nur die Streitereien in der Familie nahmen zu. Valera begann mit und ohne Grund auszuflippen. Das erste Mal kam er in den Knast aus Dummheit. Er war gerade 18 geworden, einen Monat vor der Einberufung hat er bei einer Straßenschlägerei einen Mann verprügelt. Er bekam ein Jahr Knast. Als er herauskam, lungerte er herum. Er bekam keinen Job. Und dann ging noch der Stiefvater ihm jeden Tag auf den Geist, indem er sagte, er werde keinen Schwerverbrecher auf seine Kosten ernähren. Kurzum, er hatte kein Geld. In den Jugendjahren hat man aber viele Wünsche. Und dann bekam er noch 3 weitere Jahre für einen Raubüberfall. Er kehrte zurück, das Leben zu Hause war aber nach wie vor unerträglich. Und um eine Wohnung zu mieten, braucht man Geld. So kam er mit Kriminellen in Kontakt. Er heiratete, aber nicht einmal ein Jahr später ließen sie ihn ins offene Messer laufen. Reingelegt haben sie ihn wie einen Dummkopf in die Straftat. Und der Kerl landete wie ein Volltrottel wieder im Knast. Gut, dass er mit 5 Jahren davongekommen ist. Während er im Gefängnis saß, verließ ihn seine Frau. Seine Eltern starben bei einem Autounfall. Von seinen Verwandten blieb nur seine Großmutter. Und die ist jetzt in ihren 80ern. Er ist gerade aus dem Gefängnis gekommen. Er ist immer noch auf Bewährung, um es kurz zu fassen. Sein Leben war nicht einfach. Er ist aber kein schlechter Kerl. Ja, kein schlechter. Nur bloß 3 Vorstrafen, schmunzelte Sensei. Das Leben hat sich so entwickelt. Ich kenne ihn schon seit so vielen Jahren. Ich habe ihm ins Gefängnis immer Briefe geschrieben, sozusagen moralisch unterstützt. Besonders in den letzten 4 Jahren haben wir viel geschrieben. Es wäre gut, ihn irgendwo unterzubringen, damit er nicht wieder abstürzt. Er ist charakterschwach, instabil. Instabil, sagst du? Sensei grinste wieder und schaute Wladimir auf eine seltsame Weise an. Dieser geriet in Verlegenheit. Nun, man weiß ja nie, ob er nicht wieder unter den bösen Einfluss gerät oder etwas Unnötiges tut. In Ordnung, wir werden uns etwas einfallen lassen. Während alle scherzten, bemerkte niemand, wie es Abend wurde. Alerk und Swat begannen sich aufzuwärmen. Diese schlechte Angewohnheit, die für viele Anwesenden bereits zum physiologischen täglichen Bedürfnis wurde, wirkte auch auf die anderen ansteckend. Die Jungs von den Spetsnaz hatten eine etwas andere Trainingstechnik als die Jungs von Sensei. Daraus ergab sich ein gegenseitiges Interesse beider, sich aufzuwärmenden Seiten. ein Wort nach dem anderen, und die Jungs begannen, ihre militärischen und zivilen Erfahrungen auszutauschen. Nach und nach kam es zu kleinen Sparrings. In der Zwischenzeit versuchten Pater Johann, Sensei, Wladimir und Nikolai Andrejewitsch immer noch zu angeln, zogen Kleinfische, wie sie es nannten, wenigstens für den Geruch für die Fischsuppe, und warteten untröstlich auf das Läuten der Glocken aus den Faden, die einen großen Biss signalisieren sollten. Wären sie greise, würden sie sich für nichts anderes interessieren, außer für eine Angel in der Hand und den Prozess des Angelns. Aber junges Blut sprudelte noch in ihren Adern. So schauten sie immer öfter in Richtung der Sparringspartner. Endlich beschloss Vanu, seine Angelrute in der Obhut von Wladimir zu lassen, und ging auf die Kämpfer zu. Oh, grinste Sensei, wenn der Pater sich mit dem Training befasst, bedeutet das, dass jetzt der belehrende Prozess beginnen wird. Komm mit, schauen wir uns das mal an. Als sie sich näherten, war Pater Johann bereits in seinem Repertoire. Während des Sparrings verletzte Stas unabsichtlich Eugens Lippe, als er mit ihm kämpfte und versuchte, Wladimirs Jungs einen interessanten Griff zu zeigen. Pater Johann wuselte um Eugen herum wie eine fürsorgliche Henne um ein Küken, wobei er fast gewaltsam eine kalte Kompresse in Form eines wasserbefeuchteten Taschentuches anlegte. Zuerst winkte Eugen erstaunt ab. Wohl eine gewöhnliche Sache, aber unter dem Druck von Pater Johanns Überredungskunst gab er nach. Diese Szene erregte ungewollt die Aufmerksamkeit der anderen Beobachter. Ja, genau, es ist immer so. Wenn der Verstand dumm ist, leidet der Körper, erklärte der Pater Eugen das Wesentliche des Scheiterns. In dir drinnen sollte die Kraft Gottes sein. Ohne sie ist dein Körper nur Staub, die Unendlichkeit des Leidens. So führt die Unendlichkeit des Leidens beim Training letztlich zur Stabilität des Körpers während des Kampfes, antwortete Eugen humorvoll und versuchte vom Baumstamm für die Bestraften und Verletzten aufzustehen. Aber der Pater, der offensichtlich seine belehrende Predigt noch nicht beendet hatte, legte seine Hand auf Eugens Schulter und drückte ihn wieder an seinen vorherigen Platz. Pater Johann war es viel lieber, von oben nach unten zu predigen, als diesem fast 2 Meter großen Riesen in den Bauchnabel zu atmen. Was du nicht sagst, das Wichtigste im Menschen ist der Geist Gottes. Er ist die wahre Quelle der Kraft, nicht das vergängliche Fleisch. Verlasse dich auf ihn. Jedoch sei selbst auf der Hut, unterbrach Eugen Pater Johann, der wieder versuchte aufzustehen. Doch Vano setzte ihn wieder mit eiserner Hand nieder. Der Pater schüttelte den Kopf und sah zu Sensei, der sich näherte. Die Stimme eines Greises imitierend, mit seiner Lieblingsbetonung auf dem O, sagte Vano: Nein, wo's für eine Jugend, wo's für Taten, wo's für Worte. Als wir jung waren, hatten wir nicht so herumgeolbert, wir fragten um Rat. Dürfen wir dies und dürfen wir das? Sensei und Wladimir lächelten und sahen den Pater an. Ich sage es dir doch, du Tölpel, verlasse dich nicht auf deine Muskelberge, sondern auf den Geist Gottes, der in dir ist, fuhr Pater Johann fort, Eugen zu belehren. Ohne ihn bist du ein Jämmerling, ein Abtrünniger aus Fleisch. Bin ich ein Jämmerling? Bin ich ein Abtrünniger aus Fleisch? Eugen war empört und stellte sich mit seiner ganzen Statur aufrecht gegen den hageren Pater. Die Komik der Situation sorgte für Gelächter bei der Gruppe, die das Geschehen beobachtete. Vano schaute auf Eugens riesigen Rumpf mit trainierten Muskeln, maß ihn mit einem verächtlichen Blick, winkte mit der Hand ab und sagte: Hä, du Schwächling, ist das etwa Kraft? Es ist nur ein aufgeblasener Sack voller Knochen. Puste drauf und er wird davonfliegen. Ich werde es dir zeigen, was Gottes wahre Kraft ist, die durch das Sakrament des unaufhörlichen Gebets angesammelt wurde. Bei diesen Worten hob Pater Johann belehrend den Zeigefinger. Dann begann er demonstrativ, den Oberkörper freizumachen. Ein jämmerlicher Anblick bot sich den Anwesenden. Ein hagerer, abgemagerter Pater. Als käme er gerade aus Buchenwald, seinem Körper fehlte selbst der Anschein von Muskeln. Unter der blassen Haut des Paters konnte man nur seltsam dicke Sehnen sehen, was ihn wie eine verhungerte Kuh im Stall eines nachlässigen Besitzers aussehen ließ. Aber nur ein wahrer Profi konnte auf diese nicht unwichtige Tatsache achten und noch auf die ungewöhnlich breiten Handgelenke und vergrößerten Ellbogen- und Schultergelenke. Bei den anderen rief seine Erscheinung eher ein Mitleidsgefühl hervor. Ein brennendes Verlangen, diesem unterernährten Naturwunder so schnell wie möglich etwas Essbares zu geben. Sogar Eugen, der auf ein Duell erpicht war, ist beim Anblick dieser wandelnden Reliquie, wie man sagt, die Luft ausgegangen. Alle guckten mit unverhohlenen Lächeln auf den seltsamen Pater, der dazu aufrief, ihr Schicksal auf die Probe zu stellen. Es schien, dass eine Berührung mit dem Finger den armen Kerl zerbröseln würde. Niemand, entweder aus Mitleid oder aus Respekt, wagte es, sich Pater Johann zu nähern, der in weniger als 12 Stunden jedermanns Freund geworden war. Nun? Der Pater stemmte wichtig die Arme in die Seiten und stand erwartungsvoll ganz für sich allein. Wer denkt, dass er stark ist? Kommt, tretet vor. 2, 3 oder auch 8 Leute. Die Kraft des Geistes ist eine große Kraft. Sie kann viel mehr als das. Als Sensei Mitgefühl und Mitleid auf den Gesichtern der Gruppe sah, kam er Pater Johann zu Hilfe. Kommt, kommt schon, seid nicht schüchtern. Ungläubige, wenn der Pater sagt, dass er kann, dann kann er es auch. Mit seinem Segen begannen sich die Leute ein wenig zu rühren. Als Eugen Vanos ernste Einstellung zum Sparring sah, kam er auf Sensei zu. Und da er in seinem Wortschatz keine Worte fand, um seine ganze Empörung auszudrücken, streckte er ein paar Mal die Hand in Richtung des Paters aus. Sensei, nun, wohin? Kam es schließlich aus seiner mitleidigen Natur heraus. Ich könnte ihn unbeabsichtigt umbringen. So eine Sünde für meine Seele? Ich habe doch so einen Schlag! Und da er kein adäquates Wort finden konnte, schlug Eugen mit seinem Fuß ein Yoko gegen den nächsten Baum, der viel dicker als der Rumpf von Pater Johann war. Der kräftige Schlag ließ den Baum erbeben und trockene Äste fielen von oben herab. Nun, wohin? Wiederholte er seine Frage, worauf der Pater dem Eugens Demonstration völlig gleichgültig blieb, mit priesterlicher Stimme belehrend sprach. Nicht im Fleisch, mein Sohn, ist die Kraft des menschlichen Geistes, sondern in seiner Seele. Jesus spuckte ja auf einen Feigenbaum, der keine Früchte trug, und er verdorrte. Und von deinen Kräftchen sind nur 2 abgefallen. Gut, schmollte Eugen, bereit, seine Richtigkeit in der Tat zu beweisen. Das war alles, was Vano wollte. Er lebte auf und begann, die Leidenschaften des Publikums wie ein Marktschrei auf dem Marktplatz aufzuheizen. Wer möchte noch die Kraft des inneren Geistes auf sich spüren? Was? Ist er der Einzige? Der Pater zeigte mit dem Finger auf Eugen. Einer auf dem Feld ist kein Krieger gegen eine solche Kraft. Kommt schon, noch jemand, der mutig ist? Ich empfehle euch dringend, euch in aller Ernsthaftigkeit zu zeigen. Denn ich zeige es das erste und das letzte Mal. Die Jungs lächelten, nahmen seine Worte auf ihre eigene Weise auf. Und mehr zum Lachen als für ein echtes Sparring begannen sie, ihre Kandidaturen gegen den dürren Pater aufzustellen. Sensei grinste nur rätselhaft und warnte dann, entweder aus Scherz oder im Ernst, schaut, aber denkt daran, die Augen trügen. Der Pater mag es zu scherzen. Wenn er in dieser Form spricht, haltet eure Ohren steif. Ich rate euch, in vollem Kontakt zu arbeiten. Und er fügte mit einem Hauch von schwarzem Humor hinzu, damit dieses Mal nicht euer letztes sein wird. Schließlich umringten 8 Leute, die sich an diesem Scherz beteiligen wollten, Vano und kreisten ihn in einem Abstand von 2-3 Metern ein. Eugen nahm gezielt eine Position gegenüber dem Pater ein. Einerseits natürlich schaffte es Pater Johann, ihn zum Sparring zu entfachen. Andererseits tat dem Burschen der Pater aufrichtig leid. Er hat ja keine Ahnung, mit welcher Kraft er es zu tun hat, überlegte sich Eugen. 3 Spitznaskämpfer, die schon in Krisengebieten waren, und noch dazu unsere Jungs? Wieso rennt er mit dem Kopf durch die Wand? Er wird mit einem Schlag zu Pulver vermalt. Mit einem Schlag. Und da hatte Eugen eine tolle Idee. Er entschied sich, den edlen Ritter zu spielen, als erster Vano anzugreifen und ihn mit einem einfachen Griff zu Boden zu werfen, um den Pater vor Schlägen anderer Angreifer bzw. vor einem möglichen Polytrauma zu schützen. Wie bekannt, schlägt man nicht denjenigen, der am Boden liegt. Von diesem Gedanken befeuert, stellte sich Eugen in Kampfstellung, um mit seinem Anschein die Bereitschaft zu zeigen. Und ohne lange zu überlegen, sprang er als erster auf Vano zu und versetzte ihm einen Schlag auf die Brust. Woraufhin, daran bestand für Eugen kein Zweifel, der Pater zu Boden gehen würde. Aber von wegen. Pater Johann stand frei mit einem Fuß nach vorn, aber im Moment des Schlags wich sein dünner Körper schnell und leicht wie eine Feder in einem Orkanwind zur Seite aus. Der vernichtende Schlag von Eugen, der die Kraft von mehr als 100 Kilogramm des Gewichts des Burschen trug, verfehlte nur wenige Millimeter die Brust des knochigen Paters. In diesem Moment schwollen Pater Johanns Sehen ungewöhnlich an. Und Vanos rechte Hand flog wie eine Kugel in einem Schuss in Eugens Brust und führte mit der offenen Handfläche einen kräftigen Gegenschlag aus, ähnlich dem Glöckchenschlag. Entgegen allen Gesetzen der Physik flog der Körper des edlen Ritters von der knochigen Hand des Paters mit so einer Geschwindigkeit weg, als ob Eugen in voller Fahrt mit einer Eisenbahn, die die Verspätung des Tages aufholte, kollidieren würde. Kaum war der edle Ritter in der von Vanneau vorgegebenen Richtung gelandet, reagierten die restlichen Kämpfer, die vorher mit einem Grinsen da standen, sofort auf den Gegenangriff von Vanneau. Oder besser gesagt, reagierten ihre Gehirne, die jahrelang für solche Extremsituationen trainiert wurden. Ihr Unterbewusstsein bewertete sofort die Situation und aktivierte unter Ausblendung ihrer Emotionen den Selbstschutzreflex, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Stas stand auf der rechten Seite am nächsten zum Pater. Deshalb flog beim demonstrativen Gegenangriff von Vanneau sofort sein Bein mit einem Mawashi-Schlag heraus. Aber fast gleichzeitig, als sich Stas Bein vom Boden löste, schlug Pater Johann hockend mit der Geschicklichkeit eines Panthers mit dem linken Fuß kraftvoll gegen Stas Standbein. Die Beine des Burschen flogen hoch und er sackte auf den Rücken. Aber sofort machte er eine Rolle, auf sichere Entfernung, hielt an, um selbst zur Besinnung zu kommen und die Situation zu beurteilen. Sein Körper, sich vom Sturz erholend, hatte es eindeutig nicht eilig zu kämpfen. Stas zog es vor, das grandiose Sparring in all seinen Details von der Seite zu betrachten. Eugen krabbelte aus dem benachbarten Dickicht und starrte ununterbrochen mit Augen voller Bewunderung auch auf die Szene der unglaublichen Verwandlung des schmächtigen Paters. In dieser Zeit rechnete Vanneau graziös mit den anderen ab. Seine Füße blitzten abwechselnd in dem gemeinsamen Haufen der sich bewegenden Körper. Drei Kämpfer flogen aus dem Kreis unmittelbar nach Stas, nur mit ein paar Sekunden Abstand heraus. Keineswegs von ihrem eigenen Wunsch geleitet, alle Freuden eines solchen Kunstflugs zu spüren. Andrei wich ein paar Mal geschickt der Angriffslinie von Vanneau aus, aber vielleicht, weil sein Angriff nicht auf ihn gerichtet war. Ermutigt durch diese gespenstische Hoffnung auf einen möglichen Sieg, startete der Bursche einen heftigen Angriff. Im Moment, in dem Vanneaus Gesicht offen war, nutzte dies André und schlug ihn mit aller Kraft mit einem direkten Fußschlag, My Gary. Aber der Körper des Paters schwank sofort wie ein Pendel zurück. Vanneau schlug mit seiner Hand sofort das auf ihn fliegende Bein nach oben aus und beschleunigte damit dessen Bewegung. Und anstatt den Burschen, der das Gleichgewicht verloren hatte, ruhig auf dem Rücken landen zu lassen, trat Vanneau ihm in den Hintern. Und zwar so, dass er seine Flugbahn von frei vertikal auf gezwungen horizontal änderte und wie ein Torpedo ins Gebüsch flog. Anscheinend hat er den Pater mit seinem Rumgehampel schon zu sehr genervt. Während dieses demonstrativen Fluges sprangen die verbliebenen Kostja und Ruslan, ohne sich abzusprechen, schnell von Pater Johann zur Seite, ohne das Schicksal herauszufordern, um eine ähnliche Weltsicht im Zustand der Schwerelosigkeit auszuleben. Pater Johann, so, als hätte er damit nichts zu tun, schaute sich um und winkte ihn mit dem Finger. »Bitte, seid so freundlich!« Worauf sie lächelnd antworteten, »Nein, danke, Pater. Wir hatten schon heute früh die Kommunion empfangen.« Mit diesen Worten sorgten sie für eine Runde Gelächter und eine Entspannung der Situation. Die Atmosphäre war wieder einmal von unermüdlichem Humor und gutmütigen Witzen erfüllt, sowohl von Pater Johann als auch von denen, die die Kraft Gottes des knochigen Paters erlebten. Als alle Kämpfer eine aufrechte Position eingenommen hatten und anfingen, bewundernd über einen dermaßen kurzen Kampf zu diskutieren, zog Pater Johann wieder seine Camouflagekleidung an. In das Gespräch kommend hob er demonstrativ den Finger zum Himmel und sagte bedeutungsvoll, »Ihr seht, meine Kinder, welche Kraft der Glaube Gottes uns gibt, der Dienst dem Herrn.« Dann lächelte er und blickte zu Sensei und fügte hinzu, »Und natürlich die jahrelange Freundschaft mit Sensei, Die Menschenmenge brach wieder in Gelächter aus. Die Jungs erinnerten sich an die verschiedenen Kuriositäten, die mit den langen Jahren der Freundschaft mit Sensei verbunden waren. Nach diesem Ereignis wurde die Autorität von Wano in der Gruppe noch höher. Besonders übermäßig wuchs sie in den Augen von Eugen, der in der Aufregung eines unvergesslichen Fluges nicht wusste, wie er es dem Pater recht machen sollte. Er bot sogar freundlicherweise an, seinen Jeep zu waschen, der, nach der Aussage vom Burschen, sich in das schönste und praktischste Auto auf unseren Straßen verwandelte. Warum sollte so eine luxuriöse Schönheit die ganze Nacht schmutzig sein, während ihr Besitzer daran schläft? Besser ist es, sie gleich in einen ordentlich funkelnden Zustand zu bringen. Es ist angenehm für das Auge und es wird leichter drin zu atmen sein. Pater Johann widerstand einem solchen aufrichtigen Angebot Eugens nicht und reichte ihm schweigend, aber mit einem listigen Lächeln die Schlüssel. Als erstes parkte Eugen das Auto auf einen neuen Platz um. Angeblich war dort die Wiese ebener und zum Fluss war es nah. Und dann mit hektischer Eile rannte er mit einem Eimer, um Wasser zu holen, begleitet von Witzen und Spott von den Jungs. So wie Paters Lakai bereitet sich zur Verleihung der Mönchsweihe vor. Aber Eugen lächelte nur zurück. Er hat den Jeep mit so viel Sorgfalt und Liebe gewaschen, innen wie außen, als hätte er den ganzen Tag nur davon geträumt, das Auto von Pater Johann zu waschen. Die zunehmende Dämmerung war fast zur Nacht geworden, als sich die fernöstlich kämpferischen Leidenschaften der Gruppe beruhigten. Nach dem Abendessen setzten sich alle dicht aneinander ans Feuer und tranken genüsslich ihren duftenden Kräutertee. Es wehte eine leichte Brise. Sterne leuchteten verstreut im Himmel. Die Wärme des Feuers, die Frische der belebenden, nach Kiefer duftenden Luft und das faszinierende Bild der Sterne schufen eine besondere Weltwahrnehmung, die offenbar bei vielen Menschen entsteht, die aus der zivilisierten, verrauchten und mechanisierten städtischen Box in die Weiten der lebenden Natur fliehen. Es war angenehm, in dieser stillen Nacht zu sitzen, sich ungezwungen zu unterhalten und mal auf das Feuer, mal auf den funkelnden Himmel zu schauen. »Was für eine Schönheit«, sagte Tatjana, aufschauend. »Die Sterne sind so grell, so anziehend.« Kaum hatte das junge Mädel ihren Eindruck geäußert, trat Kostja mit seiner üblichen logischen Weisheit in ihre Welt der Faszination ein. »Das liegt daran, dass wir in der Nähe des Wassers sind und die Städte mit ihren Beleuchtungen sind weit weg. Die Luft ist verdünnt, deshalb sind die Sterne auch so hell.« Andrej schnaubte und konnte sich den Sarkasmus nicht verkneifen. »Nun, du hast aber eine Anatomie des Denkens, Mann.« »Wenn Lieutenant Rzeszewski hier wäre, hätte er sich schon längst mit dir duelliert, und zwar mit der Hand des Meisters, direkt in deine Fresse. Die Dame spricht von Stern, und du sprichst von der dünnen Luft.« Die Gruppe fing an zu lachen. Kostik wurde von allen Seiten mit einer Flut von Witzen und Anekdoten bombardiert, die er gerade noch mit seinen Lieblingsaphorismen parieren konnte, was eine noch größere Welle des Gelächters auslöste. Da er dem verbalen Druck nicht standhalten konnte, stürzte sich der Bursche schließlich im Scherz auf Andrej, dem Anstifter dieses Skandals. »Es ist immer so, wie der französische Comedian sagte, und wo er mich nur nicht getroffen hat. Überall bin nur ich das Ziel seiner spitzen Pfeile.« Und indem er seinen Freund vorwurfsvoll ansah, rezitierte er sein Lieblingsgedicht, das er oft benutzte, wenn er aus einer verzwickten Situation rauskommen wollte. »Ich weiß, my Lord, wie wortgewandt ihr seid. Euer Kopf ist mit Beispielen vollgestopft. Aber vielleicht ist das schon genug? Kümmert euch besser um euch selbst und überlasst mich meinem Schicksal.« Nun, was soll man da sagen? Andrej breitete seine Arme aus, nur ein Wort: Diplomat. »Wofür ich ihn respektiere, ist, dass er einen so weit wegschickt und dass du dann mit großer Freude auch noch hinläufst.« Daraufhin schmunzelte Eugen und schielte in Richtung des Paters. »Ja, ein solcher Abend wie heute macht aus jedem einen geschickten Diplomaten.« Alle haben wieder gelacht. Als das Lachen verstummte, entstand eine längere Pause. Die Leute vertieften sich wieder in stiller Betrachtung des Feuers und des Nachthimmels. Die Flammen tanzten leidenschaftlich ihren bezaubernden Tanz zum melodischen Knistern der brennenden Zweige. Von dieser Glut flogen die Bündel der Funken im kreisenden Wirbel in die Höhe und setzten ihre verrückten Pass im Raum der Dunkelheit fort. Und es ließ sie wie eine Vielzahl von klitzekleinen Sternchen aussehen, die ihren einen, einzigartigen Moment lebten. Nikolai Andreevich, der die Himmelssterne betrachtete, brach als erster das Schweigen. Die Sterne sind in der Tat faszinierend. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Welten es um uns herum gibt, wie viele Galaxien, die ihr eigenes Leben führen, kollidieren, divergieren, untergehen. Irgendwo geschehen grandiose Katastrophen. Irgendwo entstehen neue Formen. Und all dieses Leben sprudelt ständig inmitten dieses riesigen Universums. Wenn man sich solche unglaublichen Massen, Größen, diese wahnsinnigen Bewegungsgeschwindigkeiten der Galaxien von einigen hundert Kilometern pro Sekunde und überhaupt diesen ganzen gigantischen Prozess vorstellt, entsteht unwillkürlich eine Frage. Wer sind wir überhaupt vor dem Hintergrund von Milliarden von diesen Sternen? Nichts, nicht einmal ein Lichtpunkt. Und doch sind wir uns dieses brodelnden Lebens bewusst. Und wir realisieren nicht nur, sondern erkennen und erforschen den Prozess der Schöpfung des Lebens und des Untergangs dieser riesigen Objekte. Es erweckt den Eindruck, dass uns erlaubt wurde, durch das Schlüsselloch des Universums zu schauen. Dabei nur mit einem Auge, sowohl in den Mikro- als auch in den Makrokosmos. Und warum nur mit einem, interessierte sich Ruslan mit einem Glucksen. Wie warum, sagte Kostik humorvoll, um unsere Neugier zu befriedigen, wie die anderen leben. Es ist doch die ewige Wohnungsfrage. Nikolai Andreevich lächelte und sagte, ich denke, wenn es nur eine Wohnungsfrage wäre, würde man uns nicht so detaillierte Informationen in Formeln und Zahlen geben, in akribischen Bestätigungen des Offensichtlichen für den menschlichen Verstand. Hier ist eine andere Frage angebracht. Wofür? Offensichtlich, damit wir etwas verstehen, etwas sehr Wichtiges, was uns selbst, unser Wesen, unsere Natur betrifft. Pater Joran nickte zustimmend mit dem Kopf. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott seine Schlüssellöcher nicht vor uns verbirgt. Weil er unsere Natur kennt und möchte, dass wir tiefer in die Gesetze seiner Schöpfung eindringen, damit wir, seine Kinder, an seiner vollkommenen Schöpfung teilhaben können. In der Bibel gibt es solch tolle Zeilen von katholischen Briefen des heiligen Apostels Jakobus im 1. Kapitel Vers 25. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu vergessen, sondern danach handelt, der wird durch sein Tun selig sein. Und als er das Zitat beendet hatte, fügte er seiner Rede eine Erklärung hinzu. Selig ist, wer das Rechte tut. Ja, verweilte Nikolai Andreevich nachdenklich. Dann lebte er auf, erinnerte sich an etwas und wandte sich an Sensei. Apropos, ich hatte einen einzigartigen Patienten, einen Astronomen. Ein üblicher depressiver Fall, Gefühl der Einsamkeit, weil seine Frau ihn für einen anderen Mann verlassen hatte. So drückte dieser Wissenschaftler seinen Zustand auf eine recht unterhaltsame Weise aus, indem er ihn mit dem Leben der Sterne assoziierte. Und das Wichtigste ist, dass es ein Verständnis in ihm gab, wenn auch auf eine eigentümlich getarnte Weise, dass die Einsamkeit in Wirklichkeit eine Illusion der Psyche ist, ihre Fiktion, da der Mensch objektiv von Gesellschaft umgeben ist. Und das Gefühl der Einsamkeit entsteht meist durch die Unfähigkeit, sich darin zu adaptieren. Der Astronom interpretierte all diese Überlegungen interessanterweise in der Sprache seines Berufsfaches. Er sagte, wenn man einen Stern betrachtet, erscheint er uns auch als ein einsames Objekt. Tatsächlich ist es nur eine Illusion unseres bloßen Auges, denn selbst moderne Teleskope können in einem solchen Stern 300 bis 500 Sterne unterscheiden. Ach, das ist noch nichts, winkte Eugen wissend mit der Hand ab. Wenn man sich unter einem modernen Mikroskop dieses hier ansieht. Sein Finger bewegte sich in Richtung von Pater Joran, aber seine Augen trafen gerade noch rechtzeitig auf einen unmissverständlichen Blick des Paters, der Eugen dazu zwang, die Richtung seines Fingers plötzlich auf die gegenüberliegende Seite zu ändern. Wusst das saß. Dieses verdächtige Subjekt, was man dort nicht alles entdecken kann. Ein ganzes Universum aus allen möglichen Gemeinschaften von Flöhen, Keimen und diversen kleinen ekelhaften Parasiten. Du bist selbst ein kleiner ekelhafter Parasit, parierte Stas mit einem Lächeln. Man kann es auch mit bloßem Auge sehen. Die ganze Gruppe lachte wieder. und als der Spaß nachließ, setzte Nikolai Andreevich fort. Nun, das bestätigt nur, dass Sterne und Menschen in vielerlei Hinsicht ähnliche Geschöpfe sind. So ist es auch in unserem Leben. Sterne wie Menschen leben in Gruppen, Clustern, die durch die Kräfte der gegenseitigen Anziehung verbunden sind. Und das Interessanteste daran ist, dass bei ihnen, wie in der menschlichen Gesellschaft, binäre Systeme am weitesten verbreitet sind. Welche? Hakte Victor nach. Duale Systeme, erklärte diesmal Sensei. Es ist wie zwei Sonnen, die sich um ein gemeinsames Massenzentrum drehen. Ja, bestätigte Nikolai Andreevich. Dieser Astronom sagte mir, dass es sehr stabile Systeme sind. Und außer Doppelstern gibt es auch Dreifach-, Vierfach- und Fünffachsterne. Sie kommen aber seltener vor als Doppelsterne. Aber natürlich schenkte er dem Thema der Dreifachsterne besondere Aufmerksamkeit und verglich es mit seinem eigenen Fall. Es stellt sich heraus, dass Dreifachsterne nicht stabil koexistieren können. Und wisst ihr warum? Zwei Sterne stoßen einfach einen dritten Körper aus und sie selbst bewegen sich noch lange Zeit stabil in der Nähe voneinander. Ein Naturgesetz der Mechanik, sagte Sensei mit einem Achselzucken. Ein dritter Körper stört die Bewegung der beiden anderen und führt in der Regel zum Zerfall eines solchen Systems. Erstaunliche Gesetze und vor allem stimmen sie mit der menschlichen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht überein, sagte Nikolai Andreevich. Es hängt davon ab, wie man diese Gesellschaft betrachtet, legte Swat mit einem Kichern sein Wörtchen ein. Besonders eine Trinität. Wenn es mit einer Frau kombiniert wird, ist es eine Sache. Es ist eine delikate Frage, ich streite nicht darüber. Aber wenn es sich um eine männliche Gesellschaft handelt, es entsteht manchmal so ein stabiles System, vor allem in dem Prozess des Besaufens zu dritt, dass man über diese gegenseitige Anziehung nur staunen kann. Und was wichtig ist, ist so eine Angelegenheit, sie trinken nicht zu viert oder zu fünft, sondern gerade zu dritt, nicht mehr und nicht weniger. Es macht das Denken leichter, es schafft eine Art Ganzheit des Verstandes, bemerkte Bogdan kichernd. Richtig, bestätigte Alek und verdeutlichte. Vier ist bereits ein Überschuss, einer ist schon zu viel. Das Interessanteste ist, dass dort alles dasselbe ist, lachte Nikolai Andreevich zusammen mit allen und zeigte auf den Himmel. Bei denen sind die Vier- und Fünffachsterne auch ein unzuverlässiges Kollektiv und es zerfällt viel schneller. Es ist nichts anderes als die Handlung derselben Naturgesetze. Bei den Sternen können sich solche Lebensgemeinschaften viele Male während ihrer Existenz bilden und wieder zerfallen. Und ein Stern, so erklärte mir mein Patient, kann ständig seine Partner wechseln. Das heißt, dass zum Beispiel in dichten Sternhaufen ein Stern während seines Lebens bis zu 6-mal in verschiedene Gruppen gehen kann. Eugen schaute Pater Johann listig an. Pater, das ist doch ein himmlischer Ehebruch. Wo schaut die Kirche hin? Pater Johann machte einen klugen Gesichtsausdruck, schaute zu den Sternen und verkündete mit pfäffischer Stimme. Alles geschieht, mein Kind, nach dem Willen Gottes. Damit sorgte er für Gelächter bei den Anwesenden. Und es ist wahr, nickte Nikolai Andreevich fröhlich und wandte sich wieder an Sensei. So hatte ich nicht einen Patienten, sondern eine ganze Fundgrube von psychologischen Argumenten für unsere depressiven Klienten. Er steckte mich so sehr mit seiner Vergleichsanalyse an, dass ich mich nach Gesprächen mit ihm selbst für seine Wissenschaft zu interessieren begann. Er brachte mir sogar Bücher über unterhaltsame Astronomie mit. Sensei grinste und fragte scherzhaft, ich habe nicht verstanden, wer von euch denn der Patient war. Naja, manchmal passieren auch solche Vorkommnisse in der Medizin, unterstützte der Psychotherapeut seinen Humor mit einem Lachen. Weißt du, wie unsere Ärzte manchmal sagen, manchmal bekommt man einen so talentierten Irren, dass er, bevor du dich versiehst, dich leicht in seine Lage versetzt. Die Gruppe brach wieder in Gelächter aus. Kannst du dir vorstellen, was ich in diesen Büchern gelesen habe? Fuhr Nikolai Andreevich fort und erzählte begeistert von seinen Eindrücken. Es stellt sich heraus, dass in komplexen Sternsystemen von 100, 200 oder 1000 Sternen sich die Interaktionssituation kardinal ändert. Gar nicht so wie bei einfachen Ansammlungen. Ein Stern fühlt nicht mehr jeden Nachbarn. Er fühlt das allgemeine Feld und bewegt sich recht gleichmäßig. Das heißt, der Einfluss der Nachbarn wird gewissermaßen ausgeglichen. Solche stabilen Gruppen finden sich häufig in Galaxien, bemerkte Sensei wie selbstverständlich. Genau, und ich habe es auch bemerkt. Es ist genau wie in der menschlichen Gesellschaft. Eine und dieselbe Psychologie der Massen. Denn im Grunde genommen nivelliert die Masse die Individualität des Menschen. Das heißt, Sie stellt in vielerlei Hinsicht den Menschen gleich, die völlig unterschiedlich sind, und vergibt den beitretenden Menschen neue Eigenschaften. Nehmen wir mal die Lehre nach Le Bon. Was sind die Hauptunterscheidungsmerkmale des Individuums in der Masse? Erstens Anonymität, das Verschwinden der bewussten Persönlichkeit. Zweitens die Vorherrschaft der unterbewussten Persönlichkeit, die Reduktion von Intellekt und Rationalität. Drittens die Orientierung der Gedanken und Gefühle der Massen in eine Richtung. Und was am wichtigsten ist, die Bildung der Einstellung des Individuums zur unmittelbaren Erfüllung der eingeflüsterten Ideen. Man könnte sagen, es ist alles fast wie bei den Sternen. Aber das ist noch nicht alles. Ich interessierte mich für Zahlen, für die Anzahl der Sterne in solchen komplexen Ansammlungen. Etwas Ähnliches gibt es auch in der menschlichen Gesellschaft. Und das nicht nur in der menschlichen Welt, sondern auch in der Tierwelt. Die Biologen haben interessante Arbeiten, die mit der Psychologie der Massen im ähnlichen Vergleich mit dem Verhalten der Tiere verbunden sind. Durch die Verarbeitung der Daten identifizierten die Wissenschaftler die optimale Anzahl der Menschen in einem Kollektiv, nicht mehr als 150 Menschen, wobei diese Zahl auf eine Vielzahl von Gemeinschaften anwendbar ist. Angefangen von einem Stamm von Jägern und Sammlern bis hin zu einer Kirche, dem Militär und den Dienstleistungskollektiven. Alles begann mit der Beobachtung des Verhaltens von Pavianen und Schimpansen durch Biologen. Als eine positive Korrelation zwischen dem Volumen der Großhirnrinde, insbesondere des Frontal- und Temporallappens, und der Gesamtzahl im Tierrudel festgestellt wurde. Und was ist eine Korrelation? Fragte Viktor, der die professionelle Sprache von Nikolai Andrejewitsch nicht ganz verstand. Nun, es ist eine Korrelation, eine Wechselbeziehung. Also in den Experimenten wurden Affen beobachtet. Sie lebten in Gruppen von etwa 50 Individuen. Alle Tiere im Rudel waren miteinander vertraut. Darüber hinaus pflegten sie sogar verschiedene gegenseitige Beziehungen. Freundschaften, Feindschaften, sie bildeten eine Art Bündnisse. Auf der Grundlage ihrer Beobachtungen führten Wissenschaftler Berechnungen unter Berücksichtigung der Größe des Gehirns des Homo sapiens durch und ermittelte diese Zahl für ein menschliches Kollektiv nicht mehr als 150 Menschen. Sie stellten auch fest, dass beim Wachstum einer Gemeinschaft die Menschen beginnen, sich daran als Fremde zu empfinden. Das bedeutet, sie verlieren im Wesentlichen die Fähigkeit, den Überblick über alles zu behalten. Was innerhalb des Kollektivs geschieht, dieses entpersonalisiert sich sozusagen und zerfällt dann in einzelne Gruppen. Und das Wichtigste ist, dass es praktisch unmöglich ist, ein solches Kollektiv zu steuern. Was bedeutet das? Es werden Helfer benötigt. Folglich entsteht automatisch ein Machtapparat. Also haben Sterne und Menschen viel Gemeinsames. Selbstverständlich, konstatierte Sensei ruhig. Es ist die Welt der Materie. Ihre Gesetze gelten sowohl für die Mikro- als auch für die Makrowelt. Für die Materie sind eine bestimmte intelligente Organisation, bestimmte Überlebensgesetze und begrenzte Existenzdauer charakteristisch. Die Materie ist anfänglich und endlich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Sterne und Menschen so ähnlich sind. Sensei nahm eine Handvoll Äste und warf sie ins Feuer. Und nicht nur Menschen, sondern auch der Rest der Lebewelt. Nehmt zum Beispiel Ameisen. Inwieweit sind ihr Leben, ihre Infrastruktur organisiert? Sie schaffen neue Kolonien und jede hat eine streng definierte Funktion. Die einen beschaffen Nahrung, die anderen bewachen, die dritten beschäftigen sich mit der Belüftung. Die vierten erstellen neue Schächte, die fünften führen Kriege. Es gibt unter ihnen Kleindiebe, Parasiten, Schmarotzer. Es gibt auch Sklavenhalter. Es ist genau dieselbe Hierarchie, dieselbe Organisation. Schaut man im Maßstab der Galaxien, findet man dort eine analogische Situation. Sie reißen sich gegenseitig die Materie aus. Die Planeten verschlingen sich gegenseitig, kollidieren, trennen sich und die Menschheit verhält sich genauso. Selbst in einer kleinen Gruppe strebt jemand danach, ein Führer zu sein. Zwei Führer kommen nicht miteinander aus. Es gibt dann immer einen Konflikt. Das ist richtig, stimmte der Psychotherapeut zu. Also Materie ist Materie, doch trotz dieser, sagen wir mal, Absonderung ist die ganze Materie eng miteinander verbunden. Wie ist das gemeint? Verstand André nicht. Bedeutet es, dass ich mit einem Stern oder einer Mikrobe verbunden bin, die in einer fernen Galaxie lebt? Ja, sagte Sensei einfach und warf eine weitere Handvoll Äste ins Feuer. André hob verwundert die Augenbrauen. »Bist du mit dem Konzept der Gravitationsfelder vertraut?«, fragte ihn Sensei. »Nun, ihre Eigenschaften sind von der heutigen Menschheit noch lange nicht erforscht. Für die Gravitationsfelder sind jedoch solche enormen Geschwindigkeiten charakteristisch. Das ist, wenn man sie mit der Lichtgeschwindigkeit vergleicht, so wäre, als würde man die Bewegung der modernsten Rakete mit der einer alten, gebrechlichen Schildkröte vergleichen. Für Gravitationsfelder gibt es praktisch keinen Begriff der Entfernung, aber es gibt den Begriff der blitzartigen Fortbewegung. Und gerade dank dem gemeinsamen Gravitationsfeld, dessen Grundelement das Teilchen Po ist, ist jedes Atom an deiner Nasenspitze mit jedem Atom der Sonne, anderer Planeten, Sterne und sogar, wie du es ausdrückst, mit jedem Atom einer Mikrobe, die in irgendeiner fernen Galaxie lebt, verbunden. Schließlich ist die Materie als solche ein riesiger Organismus, der sich dank ständiger Umwandlung seiner Energien verwandelt. Es ist natürlich schwierig, sich diese riesige Unendlichkeit mit hunderten Milliarden von Sternen als irgendein Organismus vorzustellen, sagte Wladimir in den Nachthimmel schauend. Was soll man machen? Sagte Sensei. In unserem Kopf sind zum Beispiel auch Milliarden von Nervenzellen, die praktisch ihre eigenen Galaxien bilden, die ab dem Moment der Geburt auflodern. Jede Sekunde finden im Gehirn etwa 100.000 chemische Reaktionen statt. Und wenn man es aus der Perspektive eines Mikrowesens betrachtet, zum Beispiel eines Quarks, welches eine dieser Nervenzellen bewohnt, dann würde auch ihm das Gehirn wie eine unerklärliche, unerkennbare Unendlichkeit erscheinen. Das ist normal. Unser Verstand ist sehr begrenzt. Noch dazu gibt das tierische Ich mit seinem Egoismus keine Ruhe, das sich selbst als Bauchnabel der Weltevolution betrachtet. Mit einer solchen tollen Körperform. Aber was sind wir im Grunde genommen für diesen riesigen Organismus? Nur die Asche von längst erloschenen Sternen. In welchem Sinne? Verstand Swat nicht. Im direkten Sinne, antwortete Sensei. Hast du dich niemals gefragt, was dein Organismus ist? Nun wie? Muskeln? Knochen? Blut? Schau tiefer, riet Sensei freundlich. Dies ist eine bestimmte Ansammlung von chemischen Elementen, die im Durchschnitt aus 65% Sauerstoff, 18% Kohlenstoff, 10% Wasserstoff, 3% Stickstoff besteht und alles andere macht weniger als 1% aus. Und die Knochen? Was ist mit den Knochen? Knochen sind auch eine reine Chemie, eine Art Depot für Mineralsalze wie Calcium, Phosphor, Magnesium und etwa 30 weitere Spurenelemente. Und natürlich Wasser, das berühmte H2O. Jetzt überlege, woraus die Sterne bestehen, zum Beispiel in unserer Galaxie, aus den gleichen chemischen Elementen wie Wasserstoff und Helium, die zu den häufigsten Elementen gehören. Wie ich bereits sagte, gibt es eine gemeinsame Masse der Materie. Dank bestimmten Kräften, Bausätzen und Kombinationen wandelt sie sich in verschiedene materielle Objekte um. Zum Beispiel bilden sich aus interstellarem Gas durch Kondensation ständig neue Generationen von Sternen und aus dem darin vorhandenen Staub mit dem gleichen Satz chemischer Elemente Planeten. Wovon wird zum Beispiel das Sternlicht unterstützt? Von der Freisetzung der Kernenergie in ihren Kernen während des Syntheseprozesses von schweren Elementen, und zwar von Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Silizium, Eisen und so weiter. Wenn die Sterne aber am Ende ihres Lebens angelangt sind, geben sie den größten Teil ihrer Materie an den interstellaren Raum zurück und reichern ihn mit schweren Elementen an. Typischerweise passieren riesige Explosionen von sogenannten Supernovae, die fast alle chemischen Elemente erzeugen. Die aus der Mendeleevs-Tabelle? Erkundigte sich Alerk. Nun sagen wir, aus der vollständigen Tabelle, einschließlich der Elemente, die momentan von dieser Menschheit noch nicht entdeckt wurden. Das freigesetzte Gas wird zum Baumaterial für neue Generationen von Sternen, Planeten und Leben auf ihnen. Somit stellt sich heraus, dass die Substanz, aus der zum Beispiel unser Sonnensystem, die Erde und natürlich auch wir entstanden sind, mehrmals in der Zusammensetzung von bereits existierenden Sternen verwendet wurde. »Du sprichst die Wahrheit, mein Sohn«, stimmte Pater Johann zu. »Deshalb heißt es in der Bibel, dass Gott den Menschen aus dem Staub von der Erde erschuf und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.« »Völlig richtig.« Deswegen, wenn der Mensch seine Lebenskraft, Prana, das heißt Lebensatem, für sein tierisches, sein materielles verschwendet, wird er leider im wahrsten Sinne des Wortes zur Asche. Und wenn er es für das Wachstum seiner Seele nutzt, beginnen hier ganz andere Gesetze zu wirken. Die Gesetze der geistlichen Welt. Das bedeutet natürlich nicht, dass die menschliche Materie nicht mit der Zeit als Dünger für die Erde verarbeitet wird. Der Körper ist nur eine Hülle für die Reifung der geistlichen Substanz und ist wie jede Materie sterblich. Wenn aber während der Existenz dieser Hülle die Gedankenkraft, die Seele und der Lebensatem in ihrem Inneren synthetisiert würden, dann würde ein völlig neues geistliches Wesen geboren werden, eine Persönlichkeit der Ewigkeit, wenn man so will, auf die die Gesetze der Materie nicht mehr wirken. Sensei wurde still. Auf einmal fragte Valera, der während des Gesprächs kein Laut von sich gab, »Was ist das Leben in seinem wahrsten Sinne?« Sensei sah ihn aufmerksam an und sagte einfach, »Es ist lediglich Esoosmos, ein innerer Energieimpuls.« Nach so einer Antwort schwiegen alle eine Zeit lang und dachten offensichtlich über das Gehörte nach. Dann begann Kostja laut zu überlegen, »Wenn aber das Leben nur ein Energieimpuls ist, dann muss es theoretisch eine Menge davon geben, unter anderem auch das Intelligente. Aber bisher wurde noch nicht einmal ein Planet wie der unsere entdeckt. Mit den notwendigen Bedingungen für die Entwicklung von intelligentem Leben. Es scheint also, dass wir mit unserer Intelligenz wirklich ganz allein sind.« »Ich muss dich enttäuschen«, sagte Sensei ironisch. »Solche Planeten wie unseren gibt es Milliarden. Und solche, die an einem Feuer sitzen und in den Himmel schauen, gibt es auch Milliarden, aber das hat nichts zu bedeuten.« »Aber warum nehmen Sie mit uns keinen Kontakt auf?« Eugen erinnerte sich an etwas Lustiges und grinste. »Und wozu sollten Sie Kontakt mit solchen Humanoiden aufnehmen, die in ihrem sozialen Dreschboden leben? Weißt du, was für Gerüchte im Umlauf sind?« Er beugte sich vor und flüsterte verschwörerisch, als würde er eine supergeheime Information mitteilen. »Man sagt, dass das Ausbleiben der Kontakte aus dem Kosmos zu der Erde endgültig das Vorhandensein von intelligenten Zivilisationen daran bestätigt.« Die Jungs brachen in Gelächter aus, als sie so einen Experten in Sachen Humanoide sahen. »Nein, jetzt im Ernst«, erwiderte Kostja und richtete die Brille, die ihm von der Nase rutschte. »Welches intelligentes Leben kann es im Kosmos geben, wenn es dort im Grunde genommen gar nichts gibt? Staub und Ähnliches?« »Nicht nur auf anderen Planeten, sondern sogar im Weltraum gibt es intelligentes Leben«, hielt ihm Sensei entgegen. »Es ist klar, dass es nicht unsere luftatmende Form ist, die Sauerstoff benötigt. Der Schlüssel zum Leben ist der Energieimpuls, nämlich Esoosmos. Und den Impuls zum Leben kann zum Beispiel die thermische Energie geben oder die Energien der elektromagnetischen Gravitationsfelder und so weiter. Und das wird auch ein Leben sein, aber ein anderes als das biologische. Unser Verstand ist einfach gewohnt zu denken, dass nur Aminosäuren als Bausteine von lebendigen Organismen dienen können. Und wir wollen einfach nichts anderes als diese Behauptung sehen und akzeptieren. Was ist mit Aminosäuren? Im Weltraum ist dieser Baustein überall verstreut. Na und? Es bedeutet noch gar nichts. Aminosäuren allein sind noch weit nicht das Haus, in dem intelligente Wesen angesiedelt sind. Es ist nur ein Baustein, der noch in die Form eines Hauses gelegt werden muss. Und wie könnte ein alternatives Leben sonst aussehen? Fragte Kostja verblüfft. Nun, zum Beispiel gibt es Wesen mit dem Vorhandensein eines entsprechenden Intellekts, die außerhalb der Planeten im interkosmischen Raum leben. Sie füllen riesige Territorien. Es ist eine der größten Populationen intelligenter Wesen. Das, woraus sie bestehen, kann nicht einmal als Materie im menschlichen Sinne bezeichnet werden. In unserem irdischen Vergleich erinnert die Struktur ihrer sozusagen Zellen, in denen es nicht einmal einen Hinweis auf Aminosäuren gibt, ähnelt der Form von Kölbchen, solcher Zylinderchen. Aber wenn sie sich miteinander verbinden, ändern sie ihre Form. Es sind einzelne Teilchen, ihre Struktur ist viel besser organisiert und komplexer als unsere. In seinem natürlichen Zustand ist dieses Lebewesen nicht sehr lang. Es hängt jedoch von seinem Alter ab. Ihre Größe kann von wenigen Millimetern bis zu mehreren Metern variieren. Wenn sich dieses Wesen im Ruhezustand befindet, zersetzt es sich und verschmilzt mit der Außenwelt. Und bei der Fortbewegung organisiert es sich einfach, das ist alles. Im Grunde können diese Wesen auf jeden Planeten gelangen. Was? Auch auf unseren Planeten? Ruslan war erstaunt. Natürlich, Nur bei uns ist es schwer, sie mit bloßem Auge zu sehen, außer mit Hilfe moderner Geräte. Weil sie völlig andere Geschwindigkeiten haben, sie können sich organisieren, sie können in einzelne Teile zerfallen, aber gleichzeitig existieren sie bei diesem Zerfall weiter auf der energetischen Ebene und können sich bei Notwendigkeit wieder zusammensetzen. Sie können leicht in die Parallelwelt übergehen. Nun, wenn diese intelligenten Wesen existieren, sollten wir doch ihre Anwesenheit irgendwie spüren, sagte Kostja. Keineswegs, wir überschneiden uns einfach nicht mit ihren Geschwindigkeiten. Deswegen können wir sie nicht spüren, aber prinzipiell ist es möglich, ihre Bewegung festzuhalten. Wenn sie in unsere Atmosphäre eintreten, rücken bei ihrer Fortbewegung die getrennten Gruppen ihrer Zellen näher zusammen. Während der Bewegung ähneln sie einem länglichen Körper, um den sich eine Spirale windet, die an den Stab eines manuellen Fleischwolfs erinnert. In diesem Moment kann man sie mit modernen Geräten festhalten. Aber bei einer sehr hohen Aufnahmegeschwindigkeit und Fokussierung auf diese Objekte. Nun, auf eine andere Weise. Im Prinzip setzen sie keine Energie frei. Die Wärme, die sie erzeugen, verbrauchen sie selbst. Man kann noch ihre Cluster sehen, wenn man das auf dem Spektrum der Verteilung der thermischen Energie verfolgt. Die Temperatur zum Beispiel von Sonnenstrahlen sinkt hinter ihnen. Da hier ein Prozess der Absorption stattfindet. Kostja stellte erneut eine Frage, nachdem er eine Weile nachgedacht hatte. Und wodurch bewegen sich diese Wesen? Durch das Gleiten entlang der Gravitationsfelder. Sie nutzen die Gravitation, um sich zu bewegen. Ihre Bewegung ähnelt einer sich drehenden Spirale. In unserer Atmosphäre sieht es zum Beispiel so aus, als würden sie die Luft aufwirbeln. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Diese Schraubenbewegung hängt mit unseren Magnetfeldern zusammen. Kann man sie fangen? Äußerte André, indem sich offensichtlich sein primitiver Jagdinstinkt aktivierte, seine verrückte Idee. Fangen? Grinste Sensei. Das ist so, als würde man versuchen, mit dem Rand eines Fischernetzes, welches kein Netz hat, Fische zu fangen. Warum? Weil alles nicht so einfach ist. Unsere zwischenatomaren, korpuskularen Zellabstände sind zu groß, um das Durchdringen dieser Wesen durch uns zu spüren. Wir sind für sie wie eine Leere. Wie kann man das verstehen? Fragte Pater Johann. Nun, wie? Was ist im Grunde genommen der Mensch bzw. sein Körper? Leere. Wenn wir in den Mikrokosmos unseres Körpers reinschauen, können wir sehen, dass unsere Moleküle, Atome und Elektronen sich auf großer Entfernung voneinander befinden. Und je weiter wir uns in ihre Aufteilung vertiefen, desto mehr Leere wird vorhanden sein. Die Leere im Menschen beträgt etwa 97,7%. Im Prinzip, wenn man all diese Leere wegschaffen würde, passt alles, was vom Menschen übrig bleibt, bildlich gesprochen, durch ein Nadelöhr. Wir kommen nicht in Berührung mit diesen Wesen, weil zwei Faktoren das verhindern: zwischenatomare Abstände und Zeitbeschleunigung. Ihr Esoosmos funktioniert, wie ich schon sagte, in einer anderen Frequenz. Deshalb kommen wir miteinander so gut wie gar nicht in Berührung. Das ist ein Paradoxon der Parallele, das von der modernen Physik noch nicht beschrieben oder untersucht wurde. Ich habe das irgendwie nicht ganz kapiert, sagte André. Nun, zum Beispiel, während ich euch das alles erzählte, durchdrang, genauer gesagt flogen, durch unsere Körper, auch durch deinen, Milliarden Neutrinos durch. Und ihr habt es nicht einmal gespürt. Ein Neutrino besteht übrigens aus 5 Teilchen pro, im Gegensatz zu den Kölbchen dieser Lebewesen, die aus 3 Teilchen pro bestehen. Und außerdem bewegen wir uns in unserer Existenz mit einer bestimmten Geschwindigkeit, in einem bestimmten Zeitlauf, erklärte Sensei geduldig. Diese Wesen sind deshalb allgegenwärtig, weil sie frei beschleunigen können. Wir können es uns, im Gegensatz zu ihnen, nicht leisten. Da wir einfach nicht aus unserer Zeit herauskommen, sind wir hier eingeschränkt. Denn der Übergang erfordert, sagen wir, eine Beschleunigung des Energiepotenzials in uns, so dass wir zusammen mit unserem Astral, Mental und dem Gleichen in eine andere Zeit oder andere Parallele übergehen könnten. Gerade auf dieser Ebene muss die Beschleunigung stattfinden. Dann ja. Wir werden uns bewegen. Aber wie werden wir uns dann bewegen? Wir verschwinden hier und tauchen in einer beschleunigten Zeit wieder auf. Aber wenn wir in der anderen Welt erscheinen, gelangen wir im Grunde genommen in eine analoge Parallele. Also, es ist nicht ausgeschlossen, dass es dort die gleichen Meere, Himmel und Sonne gibt. aber wir werden in eine völlig andere Welt gelangen, die sich nicht mit unserem Leben in seinen Frequenzen überschneidet. Zum Beispiel kann dort, wo bei uns ein modernes Gebäude steht, eine Wüste oder ein Wald sein. Ja, in der Welt gibt es viel mehr Leben, als wir denken, sagte Nikolai Andrejewitsch. Und wir sind noch weit davon entfernt, sie zu begreifen. Natürlich, bei weitem nicht erforscht, stimmte Sensei zu. Die Menschheit, kann man sagen, beginnt gerade den Kindergarten zu verlassen und die Schultür ein bisschen zu öffnen. Denn wie viel Zeit ist seit dem Beginn der intensiven Entwicklung der Wissenschaft vergangen? Etwas über 160 Jahre sind seit der Erfindung des Transformators und der elektromagnetischen Induktion vergangen. Vor fast 60 Jahren wurde der Atomkern gespalten. Vor 30 Jahren erschienen Computer mit Blasenspeicher. Das ist doch ein elementares Wissen und eine lächerliche Zeitspanne, wenn man das Alter der Menschheit bedenkt. Das sind nur die ersten Schrittchen, um die vielfältige Welt zu erforschen. Und Lebensformen gibt es wirklich eine Menge. Wenn die Menschen es zeitlich schaffen, werden sie auch das Paradoxon der Parallele erforschen können. Es gibt nichts Kompliziertes daran. Alles, was man braucht, ist... Aber lasst uns nicht ins Detail gehen. Kurz gesagt, es ist nicht kompliziert. Mit der Entwicklung der modernen Technologien ist es durchaus realistisch, in die Parallelwelt überzugehen und dort ein durchaus intelligentes Leben mit entsprechendem Intellekt zu finden. Warum sollte man es irgendwo auf dem Mars mit seinen für Menschen gefährlichen Mikroben suchen, wenn es gleich nebenan ist? Leben gibt es reichlich. Im Großen und Ganzen ist das Universum das Leben selbst, das Leben in seiner breitesten Ausprägung und Vielfalt. Die Kälte der Nacht hat sich schon längst um uns gelegt. Deshalb wurde die Wärme des Feuers noch spürbarer und angenehmer. Und was ist der Übergang ins Nirvana? Fragt es das. Ist es ein Ausgang über die Grenzen unseres Zeitzyklus, das Übergehen in eine andere Parallele? Keineswegs. Es ist ein Ausgang über die Grenzen der Parallelen, über die Grenzen der Zeit und des Raums. Es ist ein Ausgang aus den materiellen Universen. Denn im Grunde genommen, wenn man darüber nachdenkt, was ist das Leben in menschlicher Form? Dies ist eine vorübergehende Anwesenheit der geistlichen Substanz in den einander abwechselnden Formen der hochmolekularen Konglomerate der Materie. Sagen wir mal so. Es ist eine Art Schale für die Reifung des inneren Fötus, der die Seele ist. Dieser Fötus verändert in dieser zeitlich-räumlichen Schale nur seine Hüllen. Die Körper. Ein geistlich reifer Mensch stirbt nicht, er geht fort. Wenn der Mensch sich geistlich entfaltet, erkennt er, wer er ist und wo er gelandet ist. Unser Universum ist nur eine der materiellen Parallelen. Auch hier existieren mehrere Parallelen. Alle von ihnen sind interessant, alle sind bewohnt. Da ist nichts dabei, das ist ganz natürlich. Jede Parallele darin ist materiell und existiert in ihrer eigenen Zeit, mit ihren eigenen Geschwindigkeiten, mit ihrer eigenen Art der Materie. Jedoch ist der Austritt über die Grenzen der Materie hinaus, auf die geistliche Ebene, das ist viel bedeutsamer. Es ist ein Übergang in die Realität Gottes, genauer zu sagen oder es zu erklären. Ist sehr schwierig, denn wir sind auf unseren materiellen Verstand mit seiner assoziativen Wahrnehmung beschränkt. Aber außerhalb der materiellen Welt gibt es so viel mehr Interessantes. Jeder Mensch kann in die Realität Gottes übergehen, weil es in ihm ein Teilchen dieser Realität gibt, nämlich seine Seele. Das Paradoxe ist aber, dass die Menschen aufgrund ihrer Verklemmtheit in der Materie ihre Seele, das Ewige, für eine Fantasie halten und die Augenblicke der Existenz der eigenen illusorischen Hülle des Körpers für die Realität halten und dies als Leben betrachten. Ich verstehe es irgendwie nicht ganz, wie der Körper eine Illusion sein kann, wenn ich ihn eigentlich spüre, fragte Valera verwundert. Dein Körper ist nur eine fokussierte Welle, die einen kurzen Impuls in Form von Lebensenergie, Prana, erhält. Die Zeit seiner Entstehung nach dem Impuls, die Zeit seiner Hochgeschwindigkeitsfahrt bis zum vollständigen Erlöschen, dieses Intervall ist das, was du Leben nennst. Das ist ein sehr flüchtiger Zeitabschnitt. Bevor du dich versiehst, ist das Leben bereits vorbei. Die Frage ist, wie wirst du dieses Leben während des Durchlaufs nutzen? Wie wirst du die Kraft jenes inneren Impulses, der dir gegeben wurde, verbrauchen? Und wie kann ich es rational verbrauchen, wenn die Ereignisse, die in meinem Leben passieren, nicht von mir abhängen? Jeden Tag gibt es neue Kopfschmerzen, eine ständige Sorgenlast. Merke dir, alles ist in dir. Wenn du dich innerlich veränderst, wird sich auch die Welt um dich herum verändern. Die materiellen Probleme sind eine vorübergehende Erscheinung, eine Art Prüfung für dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr dein Gedanke materiell ist und wie er die Kraft deiner Aufmerksamkeit nutzt. Wenn du deinen schlechten Gedanken, Kakadimon, den Vorzug gibst, dann entschuldige, es ist deine eigene Schuld, dass dein Kopfschmerz ins chronische Stadium überging. Und wenn du gute Gedanken bevorzugen würdest, das heißt, wenn du dein Zentrum positiver Gedanken, Agathodämon, täglich stimulieren würdest, würdest du über deine innere Veränderungen staunen und darüber, wie sich die Welt um dich herum verändern würde. Als ob Gott selbst seinen Blick auf dich richten und dir helfen würde. Es ist ein unbeschreibliches inneres Gefühl der Anwesenheit. Wenn du dich im Zustand der grenzenlosen Liebe zu allem in deiner Umgebung befindest, wenn du diese Liebe Gott schenkst, erwacht deine Seele, die ein Teil von ihm ist. Wenn deine Seele erwacht, bist du derjenige, der sich in erster Linie verändert. Und wenn du dich veränderst, bedeutet das, dass sich eine ganz andere Realität eröffnet. Solche Möglichkeiten, von denen du nicht einmal geträumt hast. Das Gespräch, das ungewollt dazu führte, dass die ganze Gruppe still wurde, hörte ebenso plötzlich auf, wie es begann. Als Sensei zu Ende gesprochen hatte, trat eine Stille ein, die nur durch das Knistern der Glut gestört wurde. Alle saßen schweigend da, eingetaucht in die geheimnisvolle Welt der eigenen Gedanken. Die Flamme des Feuers erlosch und hinterließ eine Erinnerung an ihre frühere Existenz in den rötlichen Rissen glühender Kohle, die allmählich abkühlte, verglühte und sich zu einem Häufchen Asche verwandelte. Es war etwa 2 Uhr nachts, der leichte Wind hörte längst auf. Die Fische bissen nach wie vor nicht an und die Glöckchen gaben keinen einzigen Ton von sich. Sensei schaute auf seine beleuchtete Uhr und sagte, »Nun, solange so eine Stille herrscht, schlage ich vor, dass wir vor dem morgendlichen Angeln noch ein bisschen schlafen.« Victor zögerte. »Ich denke, wenn die Leute jetzt einnicken, werden sie es kaum schaffen, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Es bleiben nur noch, keine Sorge, es wird niemand verschlafen, das verspreche ich dir,« versicherte Pater Johann mit einem schelmischen Lächeln. »Ich habe einen wunderbaren Wecker, der durch sein Klingeln das ganze Angelcamp aufwecken wird.« Sensei sah seinen Freund an und grinste. »Solange dein Wecker nicht die ganzen Fische verscheucht?« »Nun, das kann ich nicht garantieren«, sagte Pater Johann ironisch. Und so gingen wir nach und nach auseinander und räumten die um uns herum geworfene Angelausrüstung auf. Sensei war gerade dabei, die Angelrute von jemandem aufzuwickeln, die achtlos neben den Baumstamm, auf dem sie saßen, geworfen worden wurde, als Valera zu ihm kam. Er begann, die Angelschnur zu entwirren und leuchtete mit der Taschenlampe drauf. Valera wollte offensichtlich etwas fragen, traute sich aber nicht. Sensei, als er sah, dass ihn etwas plagt, sagte gutmütig, »Wolltest du etwas fragen?« Valera war ein bisschen verlegen und sagte nach einer Pause, »Ja.« »Gibt es Gott wirklich?« Sensei sah ihn aufmerksam an. »Bist du bereit, die Antwort zu hören? Sie könnte dein Leben auf den Kopf stellen«, sagte er und fügte nach einem kurzen Schweigen hinzu. »Wenn du dich einfach für das Thema interessierst, gibt es jetzt reichlich Literatur zu lesen. Nimm und lies. Dort drüben sitzt ein Priester. Auch er ist ein guter Gesprächspartner.« Valera schaute Sensei direkt in die Augen. »Für mich ist es nicht einfach ein Interesse. Ich bin bereit, die Antwort von dir zu hören.« »Ja«, sagte Sensei bestätigend, »Gott gibt es.« Die Nacht wich langsam zurück und überließ den Platz dem Sonnenaufgang. Die Morgendämmerung löste die Dunkelheit ab, wie ein Malerlehrling, der sich täglich in der Malerei übte. skizzierte sie zunächst flüchtig die Außenlinien des Grundrisses des Naturbildes und zeichnete dann sorgfältig jedes kleine Detail mit ihrem Bleistift nach. Allmählich wurde das Bild klarer und die Schatten wurden kontrastreicher. Bald nahm der Künstler selbst die Morgendämmerung die Arbeit auf, indem er die fertige Skizze mit einer vielfältigen Farbpalette bemalte. Die Vögel begannen, das vertraute Morgenrepertoire zu singen und erfüllten alles ringsum mit harmonischem Gesang. Und plötzlich, inmitten dieser wunderbaren Melodie, erklang so ein wirrer Laut, ähnlich dem Brummen oder dem Brüllen eines aus dem Winterschlaf geweckten Bären, so, dass die erschrockenen Vögel alle auf einmal verstummten. Und es war so, Eugen bewegte sich im Schlafsack und wachte von einem ungewohnten Gefühl auf, als ob sein Körper sich in einer sehr unbequemen Position befinden würde. Er versuchte, die Augen zu öffnen, aber zu seiner Überraschung sah er nur eine undurchdringliche Dunkelheit. Im Halbschlaf, unfähig, irgendetwas zu verstehen, wollte er sich auf die andere Seite drehen. Nun, im Traum kann ja einiges geschehen. Doch stattdessen kam eine unklare Bewegung heraus, als ob Eugen etwas festhalten würde. Auf einmal begann das von Panik ergriffene Bewusstsein zu arbeiten, wie man sagt, um komplett aufzuwachen. Plötzlich erkannte der Bursche, dass seine Hände vorne gefesselt und seine Augen verbunden waren. Sein Schlafsack war am Fußende fest umschlungen. Und das Wichtigste, seine Beine waren aufgehängt und sein Kopf und oberer Rücken stützten sich auf etwas Weiches. Der Schlaf war weg, wie von der Zauberhand. Er begann heftig zu zappeln und versuchte, sich aus dieser unerwarteten Gefangenschaft zu befreien. Bei jeder Bewegung wurde das Kissen unter seinem Kopf immer flacher, als würde es einsacken. Nicht nur das, etwas Kleines und Kitzliges begann auf seinem Gesicht und Hals zu krabbeln und Eugen aggressiv zu beißen, wie man sagt, überall. Als der Bursche es endlich schaffte, mit seinen gefesselten Händen die Augenbinde von den Augen zu reißen, welche wie aus dem Nichts während seines süßen Traums auftauchte und den Reißverschluss seines Schlafsacks zu öffnen, sah er den ganzen Horror seiner Situation. Der Schlafsack war im Bereich seiner Füße mit einem Seil verknotet. Und der Knoten war so raffiniert, dass er bei der Körperbewegung noch fester wurde. Das Seil war an einen dicken Ast des besten Baumes auf der Lichtung gebunden. Und der Kopf, wie es sich herausstellte, war an einen großen Ameisenhügel gelehnt. Bei dem Versuch, sich zu befreien, wühlte Eugen unwillkürlich seinen oberen Teil auf. Und Horden winziger Krieger stürzten sich unverzüglich auf den Angreifer ihres Heimes. Der Bursche fuchtelte mit den gefesselten Händen vor ihm herum und versuchte, sich seine gestrigen Verbündeten vom Gesicht zu verscheuchen, was seine ohnehin schon heikle Situation nur noch verschlimmerte. In der Stille der schlummernden Natur brach eine Schimpftirade aus, sowohl über Sch als auch über die genaue Adresse und Richtung zu denjenigen, die sich einen solchen Streich ausgedacht hatten, gehen sollten. Die Stimme eines brüllenden Bären schreckte das gesamte Lager auf wie eine plötzliche Sirene der Luftabwehr. Die verschlafenen Burschen sprangen bei dieser plötzlichen Unterbrechung ihres Schlafes mit verrückten Augen aus ihren Zelten und Autos. In der Zwischenzeit versuchte Eugen sich mit einer gehörigen Portion Ausweichgeschick sowie durch das Wunderwerk seiner aufgepumpten Bauchmuskeln aus den Fesseln zu befreien. Seine Gedanken tendierten in Richtung eines Streichs der Spetsnaz-Jungs. Wer sonst, außer diesen Diversanten, konnte so professionell solch komplizierte Knoten machen? Sicherlich nicht der Pater und schon gar nicht seine eigenen Leute, denn in der Gruppe von Sensei gab es ganz andere Menschen mit anderen Einstellungen. So seltsam es klingen mag, die ersten, die zur Hilfe kamen, waren die Jungs vom Spetsnaz. Eugens Befreiung wurde von solchen emotionalen Ausbrüchen auf beiden Seiten begleitet, dass sich das ganze Lager darum versammelte. Nikolai Andrejewitsch und Sensei kamen dazu. Später gesellte sich noch Vano zu ihm, der im Gegensatz zu den anderen fit wie ein Turnschuh aussah. Sensei brauchte nur seinen Kindheitsfreund anzugucken, um zu verstehen, was passiert war. Er lächelte, seufzte schwer, schüttelte vorwurfsvoll den Kopf und wendete seinen Blick zur Seite. Während Eugen mit Gelächter wie ein Koalabär vom Baum abgehängt wurde und Wladimir ihm humorvoll bewies, dass seine Jungs nichts damit zu tun hatten, waren letztendlich alle wach. Das Interessanteste war, dass es genau 5 Uhr morgens war, die Zeit des Aufstehens, die gestern von Pater Johann versprochen wurde. Worauf sich Vanneau beeilte, zu scherzen, sich zu rechtfertigen, dass es ein reiner Zufall sei. Nachdem sich der allgemeine Trubel gelegt hatte und alle mit dem morgendlichen Frischmachen beschäftigt waren, fand Eugen zu seiner unsäglichen Überraschung neben allen Reizen des Aufwachens auch noch Zucker in seinem süßen Schlummer im Schlafsack. Und in diesem Moment dämmerte es ihm. Wer der Autor und Vollstrecker dieses heimtückischen Plans war, dieses unvorhersehbaren Anschlags auf seine geehrte Person. Ohne einen Moment zu zögern, ging Eugen zur Abrechnung. Mit einer geschäftsmäßigen Geste kam er zu Vanneau. Er hockte und justierte das Angelgerät am Flussufer. Eugen, der sich an den gestrigen Flug erinnerte, blieb vorsichtshalber in einiger Entfernung vom Pater stehen. Du bist es also? Du bist derjenige, der mir einen süßen Morgen beschert hat? Rief Eugen anklagend, als wäre er ein Staatsanwalt. Ich höre dir zu, mein Sohn, sagte Pater Johann mit seinem unnachahmlichen Lächeln. Wie konntest du nur? Ich war mir doch meiner Schuld bewusst. Ich habe mich ehrlich und gewissenhaft von meinen Sünden reingewaschen. Und du? Es sind doch keine Ameisen, es sind Raubtiere. Was, wenn sie in meine Ohren oder in meine Nase hineinkriechen würden? Sie könnten doch, sie könnten. Eugen konnte nicht die richtigen Worte finden, um seine Empörung auszudrücken. Mein Gehirn auffressen. So. Gehirn? Pater Johann war überrascht und fügte freundlich hinzu. Sei nicht traurig, mein Sohn. Für dich besteht keine Gefahr. Und was das Reinwaschen von den Sünden betrifft? Und die Augen von Vanneau funkten freudig auf. Nun, wenn du darauf bestehst. Ich? Aber ich? Bevor Eugen etwas erwidern konnte, fing Pater Johann mit einer geschickten Bewegung den fuchtelnden Arm des empörten Burschen ab und überwarf ihn mit Leichtigkeit mithilfe eines Elementes des Kampf-Aikidos in die Luft. Er schaffte es, Eugens Körper so zu werfen, dass er ein paar Meter vom Ufer flog und im Wasser landete. Der Bursche fiel schwerfällig wie ein nasser Sack in den Fluss und erzeugte dabei nicht nur Spritzer, sondern einen Fluss-Tsunami. Als Eugen entsetzt auf der Oberfläche erschien, rief er als erstes, »Wofür?« Pater Johann grinste und antwortete, als ob nichts geschehen wäre. »Siehst du, mein Sohn, ich habe auch meine Schulden beglichen. Ich habe dich von Kopf bis Fuß mit Weihwasser reingewaschen. Inquisitor, Seelenversenker, das Wasser ist doch kalt. Hier ist es wie in der Hölle.« »In der Hölle?« Das ist nichts, mein Sohn, im Vergleich zur echten Hölle. Du hast keine Ahnung, was dort einige zappelige Wasserwesen erwartet, begann Pater Johann mit schwarzem Humor, ihn mit Horrorgeschichten zu erschrecken. Die ganze Szene löste bei den Zuschauern Gelächter aus und Sensei schaute vom Steilufer auf das aufgewühlte Wasser und schüttelte den Kopf. Nun, die letzten Fische sind verscheucht. Was seid ihr für Angler? Es war ein herrlicher Morgen. Das Wetter war schön und ruhig. Und alles wäre toll, aber die großen Fische wissen immer noch nicht. Obwohl sich Pater Johann und Eugen ständig gegenseitig neckten, und so seltsam es auch scheinen mag, setzten sie sich gemeinsam hin, um vom Ufer aus zu fischen. Genauer gesagt war es Pater Johann, der sich hingesetzt hatte. Und Eugen half ihm aus Langeweile, indem er Fischleckerbissen an den Haken hängte. Er war so sehr mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er in dieser Sache sogar bemerkenswerte Kreativität bewies, indem er verschiedene Käfer, Spinnen und schleimige Larven aus dem Wald mitschleppte. Womit sie die Fische nicht nur anlocken wollten, indem sie großzügig verschiedene Köder ins Wasser warfen, aber das Ergebnis war das gleiche. Lediglich Kleinfische bissen. Gewollt oder ungewollt arrangierten sie an diesem Morgen ein Festmahl für die Fische und fütterten sie mit den köstlichen Walddelikatessen. Zu guter Letzt organisierte Eugen zusammen mit Pater Johann die Zeremonie der Erlassung der Sünden. Für alle gefangenen kleinen Fische. Sie validizierten, wie man sich nicht fangen lässt. Wenn im Wasserwirbel auf dem Weg plötzlich Haken mit Gratisködern auftauchten, und wie hart man arbeiten muss, um seine tägliche Nahrung zu erjagen. Und dann, unter feierlichem Pfeifen eines fröhlichen Liedes von Eugen, ließen sie die Fische in Frieden frei zurück in den Fluss. Eugen und Pater Johann verloren das Interesse fürs Angeln und begannen, den anderen Anglern Streiche zu spielen, wodurch sie endgültig der gesamten Gruppe auf den Keks gingen. Als sie genug davon hatten, begannen sie sich gegenseitig zu necken und übten sich in der Kunst, neue Streiche zu erfinden. Und natürlich hat sich Pater Johann in der Erfindung besonders ausgezeichnet. Dank seiner Bemühungen fand Eugen den ganzen Tag lang Ameisen in seinen belegten Broten und anderem Essen, welche von Vanneau unbemerkt untergejubelt wurden. Im Allgemeinen ergänzten sie sich trotz ihrer zwischenmenschlichen Konfrontation vollkommen. Sensei gab ihnen sogar scherzhaft den Spitznamen »Zwei Hälften« von Aesops Seele. Vielleicht wäre der altgriechische närrische Sklavenfabeldichter in seinem 6. Jahrhundert vor Christus unsagbar erstaunt gewesen. Wenn ihm jemand von einer solchen unvorhergesehenen Reinkarnation seiner Seele in ferner Zukunft erzählt hätte. Der Tag verging wie im Fluge. Zur Mittagszeit begann die Gruppe, dem Beispiel von Valera folgend, mit vereinten Kräften Brennholz für das Feuer zu sammeln und säuberte unbemerkt für sich selbst den Waldboden rund um die Lichtung von diesem Müll. Das Ergebnis war ein ganzer Berg von trockenen Ästen und Baumstämmen. Am Nachmittag war das Lager etwas verwaist. Die Spetsnaz-Jungs beschlossen zusammen mit Wladimir, die Gegend entlang des Flusses auf der Suche nach fischreichen Orten zu erforschen und versprachen, nicht so schnell zurückzukommen. Valera hingegen äußerte den Wunsch, zu bleiben. Anscheinend waren Wladimirs Jungs zu sehr mit der Fischjagd beschäftigt, denn als die Gruppe mit dem Abendessen fast fertig war, waren sie immer noch nicht da. Valera beschloss sogar, auf der Suche nach Wladimir am Ufer entlang in die Richtung zu gehen, in welche die Jungs gegangen waren, und gleichzeitig die abgelegenen Wege auf Bisse zu überprüfen. Er berichtete Sensei darüber. Nach dem Weggehen von Valera verkündete Eugen stolz in Bezug auf das Verschwinden der ganzen Truppe: »Siehst, sie haben mich nicht mitgenommen, deshalb haben sie sich verlaufen.« Worauf Vanneau sofort eine Bemerkung machte: »Ohne dich haben sie eben mehr Chancen, zurückzukommen.« Eugen setzte ein komisches Lächeln auf und die Leute brachen wieder einmal in Gelächter über seine Clownerie aus. Übrigens, noch während des Abendessens brachte Eugen die Anwesenden wieder zum Lachen mit einer eher gründlichen Inspektion seines Essens, indem er, wie beim Zoll, fast jeden Zentimeter des verzerrten Essens kontrollierte. Zu seinem Glück gab es dort keine feindlichen Diversanten und jetzt, während der Teerunde, hat er sich sogar ein wenig entspannt. Der Bursche schaute triumphierend zu Vanneau, der gegenüber saß, nach dem Motto: »Auch wir sind wachsam.« Als Eugen eine Tasse Tee bekam, beschloss er, ihn sogar ohne Zucker zu trinken, um nicht wieder auf einen von Pater Johanns Tricks hereinzufallen. Er nahm von Njastja eine Tasse des aromatischen, heißen Getränks an, bemerkte in seinem Glas schwimmende Teeblättchen und murmelte mit einem Lächeln sanft: »Also Mädels, wer hat den Tee gemacht? Ihr hättet das Wasser heißer kochen sollen, hier schwimmen die ganzen Teeblättchen.« »Was ist los, Eugen?« Tatjana war überrascht. »Es ist doch ein Beuteltee.« Nach diesen Worten war Eugen das Lachen sofort vergangen. Er begann, seine Teeblättchen aufmerksam anzuschauen. Auch Stas blickte neugierig in seine Tasse und stellte lachend fest: »Ja, es sind Ameisen. Ameisen. Heiliger Bimbam, aber wie?« Er war sich sicher, dass die Mädchen sich auf eine solche Provokation sicher nicht einlassen würden. Eugen schaute auf den schelmischen Blick von Vanneau und bemerkte erst dann die Teekanne, die neben ihm stand. »Mist, Greenpeace sollte dich holen!« »Die internationale Konvention schreit nach dir. Das ist ein Skandal!« »Ich werde mich bei den Vereinten Nationen beschweren. Ich werde einen Brief an den Papst schreiben.« Eugen empörte sich humorvoll noch eine gute halbe Stunde lang und verkündete den ungefähren Text seiner Beschwerden, die jeweils unweigerlich von Vanneaus urkomischen Kommentaren begleitet wurden. Die Scherze dieses Pärchens und ihr unaufhörliches Lachen führten sogar bei einigen zu den Lachkrämpfen im Bauch. Gut, dass Nikolai Andrejewitsch sich rechtzeitig in die Verfassung der offiziellen Brieftexte intervenierte und beschloss, die Zeit rationaler für ein Gespräch mit Sensei zu nutzen. Umso mehr war es möglich, sozusagen in Abwesenheit von Unbeteiligten offen über die wichtigsten Themen zu sprechen. Wano war zwar anwesend, stellte aber keine unnötigen Fragen. Auch Sensei selbst zögerte nicht, in seiner Anwesenheit über alles offen zu sprechen. Nachdem Nikolai Andrejewitsch gewartet hatte, dass sich das Lachen der Leute nach einem weiteren Witz beruhigte, begann er sanft, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Nein, wirklich, wohin ist unsere Spetsnaz verschwunden?« »Sie müssten ein fischreiches Plätzchen gefunden haben, wenn Sie sogar auf das Abendessen verzichtet haben«, vermutete Viktor und verschlang einen Keks nach dem anderen. »Ja, wenn die Fische beißen, vergisst man alles andere. Eine komplette Ausblendung der Zeit«, scherzte Nikolai Andrejewitsch. »Übrigens die Zeit. Ich wollte dich schon immer im Detail darüber fragen«, wandte er sich an Sensei. »Ich habe aktuell oft Phasen, besonders nach der Meditation, in denen der Begriff der Zeit auf der subjektiven Ebene fast verschwindet. Es tritt ein solcher Effekt ein, ich würde sagen, eines kristallklaren Zustandes des Bewusstseins. Die Leistungsfähigkeit steigt enorm. Es gibt einen solchen Eindruck, besonders wenn man nach der Meditation den Papierkram erledigt, als ob man die ganze Bibliothek zur Hand oder besser gesagt im Kopf hätte und alle notwendigen Informationen wären leicht an die Oberfläche des Bewusstseins gebracht. Eigentlich interessiert mich das Phänomen der Zeit als solches schon lange und ich habe eine Menge Fragen. Nun, mit dem offiziellen Teil ist alles klar. In der Wissenschaft wird die Zeit als Maßeinheit für bestimmte periodische Vorgänge verwendet. Es ist klar, dass sie in der Philosophie als ein Zustand der Materie, eine Form des fortlaufenden Wechsels der Ereignisse erscheint. Es ist klar, dass sie untrennbar mit dem Raum verbunden ist und die universellen Eigenschaften der Zeit sind Dauer, Unwiederholbarkeit und Unumkehrbarkeit. Die Eigenschaften des Raums sind Ausdehnung, Einheit der Kontinuität und der Diskontinuität. Das alles scheint klar zu sein, aber im Großen und Ganzen, meiner Meinung nach, gibt es einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir die Zeit messen und wie wir sie tatsächlich durchleben. Ich habe den Eindruck, dass es gleichzeitig mehrere Wahrnehmungen der Zeit in unserem Bewusstsein gibt, die um das Recht auf Mitsprache kämpfen. Die eine ist die wissenschaftliche, die versucht, die Präzision und Quantifizierung der Regeln der Zeit zu rechtfertigen. Die andere ist die soziale, die versucht, diese Regeln zu brechen. Die dritte hat mit der Wirkung der subjektiven Zeitwahrnehmung zu tun, zum Beispiel während der Meditationen. Die vierte verblüfft mit seinen Phänomenen in Stresssituationen. In diesem Zusammenhang habe ich eine Reihe von Fragen an dich. Aber zuerst würde ich gerne wissen, was die Zeit in Wirklichkeit ist. Die Zeit? Sensei schüttelte den Kopf und sagte, du fängst ein großes Thema an. Im Prinzip hast du richtig gesagt, dass Zeit ein ziemlich relativer Begriff ist. Bei der Aussage über die Zeit hängt vieles davon ab, wer dieses Phänomen beobachtet, aus welchem Referenzsystem. Und warum? Wenn wir sie in der Realität in ihrer Erscheinungsform betrachten, kann die Zeit in folgende Arten unterteilt werden. Erstens die wahre Zeit, die direkt von der Allatkraft abhängt. Wenn ihr euch erinnert, existiert alles in dieser Welt, sei es Materie oder Energie, einschließlich der Zeit nur dank Allat, wovon ich euch bereits erzählt habe. Zweitens die globale Zeit oder absolute Zeit, ist das Zeitintervall zwischen dem Erscheinen der Materie und ihrem völligen Verschwinden auf der Skala des Absoluten. Drittens, die objektive Zeit ist eine uns vertraute Zeitauffassung, Sekunden, Stunden, Monate, Jahre, die durch die Zeit des Umlaufs der Erde, um die eigene Achse und die Sonne bedingt sind. Das heißt, durch die stabile Wiederholung physikalischer Prozesse mit gleichen Zeitabständen. Viertens, die subjektive Zeit. Individuelle Wahrnehmung der Zeit von jedem Individuum. Aber damit du diese Vorgänge besser verstehst, werde ich dir wohl diese Zeitkonzepte anhand einer bildlichen Demonstration erklären. Sensei bat die Gruppe um eine Streichholzschachtel und nahm ein Streichholz raus. Pass auf, stellen wir uns vor, dass das Feuer dieses Streichholzes vom Moment des Anzündens bis zum Ende der Verbrennung des Schaftes ein Prozess der Erschaffung und Vernichtung aller Materie ist. Der Moment der Bewegung, wenn ich dieses Streichholz nehme, es an die Schachtel heranführe, mich bemühe, einen Funken zu zünden. Wenn das Streichholz sich entzündet und bis es vollständig verbrennt, all das ist, bildlich gesprochen, im globalen Maßstab der Ablauf der wahren Zeit. Das heißt, der Moment des Entstehens, Wirkens und Verschwindens der Allatkraft im Prozess der Erschaffung und Zerstörung der Materie. Für unsere menschliche Wahrnehmung gibt es in dieser Zeit keine Gegenwart. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft. Die globale Zeit ist die Spanne des Zeitverlaufes, vom Beginn des ersten Funkens bis zum Ende der vollständigen Verbrennung dieses Streichholzes. Dabei wäre es richtiger, den gesamten Prozess nicht beim Brennen des Streichholzes mit dem Schwefelkopf nach oben, sondern gerade nach unten zu charakterisieren. Achtet auf den Unterschied der Bewegungsgeschwindigkeit der Flamme. Sensei zündete ein Streichholz an und demonstrierte uns eine gleichmäßige, langsame Flamme bei der Position des Schwefelkopfes nach oben und drehte sofort das Streichholz mit dem Schwefelkopf nach unten. Die Flamme, die nach oben stieg, ergriff schnell den Schaft des Streichholzes. Sensei löschte sofort das Feuer, um sich nicht zu verbrennen. »Lasst uns diesen Augenblick anhalten«, sagte er mit einem Lächeln. »Achtet auf die Stellen, die in dieser umgedrehten Streichholzposition von Flammen ergriffen wurden.« Sensei reichte das erloschene Streichholz herum. Auf globaler Ebene läuft nun, grob gesagt, der gleiche Prozess ab. Das mit zunehmender Geschwindigkeit sich ausdehnende Universum beschleunigt zwangsläufig die globale Zeit, hat aber keine Auswirkung auf die wahre Zeit. Die moderne Physik hat folgendes Axiom über die Zeit. In jeder Hinsicht geschehen gleiche Phänomene innerhalb des gleichen Zeitabschnitts. Die globale Zeit ist für das menschliche Verständnis relativ, da die logische Bewertung dieses Prozesses durch die materiellen Strukturen des Gehirns erfolgt. Daher geht die heutige Wissenschaft davon aus, dass es keinen realen physikalischen Prozess in der Natur gibt, mit dem man die globale absolute Zeit messen kann. In diesem Zusammenhang gibt es ein solches Postulat, dass der Zeitlauf von der Bewegungsgeschwindigkeit des Referenzsystems abhängt. Wie das, begriff Nikolai Andreevich nicht. Nun, wie ich schon sagte, hängen die Ansichten über den Zeitlauf in vielerlei Hinsicht davon ab, von welchem Punkt des Referenzsystems aus dieser Prozess beobachtet wird. Stellt euch vor, dass dieses Versuchsstreichholz riesengroß ist, sagen wir 1 Kilometer lang. Ihr seid ein Beobachter, das heißt in unserem Fall der Punkt des Referenzsystems, der sich für die Erforschung dieses Brennvorgangs in einem gigantischen Hebewerk, einem Kran, befindet, der parallel zum Streichholz aufgestellt ist. Ah, Eugen erfasste den Sinn und sagte verträumt, so, ich wäre mit einem Helm im Feuerwehranzug und einem Feuerlöscher in der Hand. Die Jungs grinsten und Stas beschwerte sich scherzhaft bei Sensei. Nein, es ist unmöglich, auch nur mentale Experimente mit ihm durchzuführen. Ich stellte mir gerade vor, wie ich in einem weißen Kittel eines Wissenschaftlers mit einer jungen, schönen Assistentin dastehe. Als dieser beschmierte Typ mit einem Feuerlöscher in der Hand in meine klare Phantasmagorie eindrang. So ist es, bejahte Kostja. Die Gruppe lachte. Nun, das sind spezielle Fragen der Wahrnehmungsqualität, sagte Sensei halb scherzhaft. Nun, stellt euch vor, dass der Verbrennungsprozess begann und die Flamme, die in unserem Vergleich das Universum darstellt, das entstand und sich auszudehnen begann, sich von unten nach oben bewegt. Wenn eure Geschwindigkeit auf dem Hebewerk die gleiche ist wie die des Feuers, bleibt die Zeit für eure Wahrnehmung relativ stillstehend. Wenn ihr euch schneller als das Feuer bewegt, kommt es euch vor, als würde sich die Brennzeit verlangsamen. Und wenn ihr euch langsamer als die Flamme bewegt, werdet ihr sehen, dass die Zeit sich beschleunigt. Das verstehe ich nicht, staunte Kostja. Warum sollte ich aufgrund meiner eigenen Wahrnehmung Vermutungen anstellen, wenn ich zum Beispiel eine Stoppuhr verwenden könnte? Du bist so ein Schlapfen mit einer geerdeten Denkweise, grinste Eugen gutmütig. Wo ist die Stoppuhr und wo ist der Kosmos? Dabei nickte der Bursche ausdrucksvoll zum Boden und zum Sternenhimmel. Alle lachten wieder, darauf antwortete Sensei. Lacht nur, aber in gewisser Weise hat Eugen recht. Was ist eine Stoppuhr? Ein Instrument zur Messung von Zeitspannen in Sekunden. Und was ist eine Sekunde? Es ist nur eine konventionelle Maßeinheit. Ihre Definition wurde mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen in dieser Frage immer wieder verändert. Die moderne Definition von einer Sekunde wurde 1967 eingeführt. Heutzutage bezeichnen die Menschen als Sekunde das Zeitintervall, in dem eine bestimmte Anzahl von Perioden der Strahlung einer bestimmten Wellenlänge des Cäsiumsatoms stattfindet. Diese wird von ihnen derzeit als die genaueste aller Grundeinheiten des SI-Systems angesehen. Worüber können wir noch reden? Den letzten Satz, sagte Sensei, mit einer gewissen Zweideutigkeit. Dann schwieg er eine Weile und fuhr fort. Die objektive Zeit, am Beispiel des Brennens eines Streichholzes, ist ein Moment in der Zeit der physikalisch-chemischen Prozesse. Entstanden während des Brennens. Und die subjektive Zeit ist die individuelle Zeitwahrnehmung eines Teilchens dieses Prozesses. Da sich aber die globale Zeit ständig beschleunigt, beschleunigt sich auch entsprechend die objektive Zeit. Allerdings aus der Position der subjektiven Wahrnehmung des Menschen ändert sich die objektive Zeit nicht. Das heißt, wie ein Tag 24 Stunden dauerte, so dauert er immer noch so lang. Es entsteht ein Zeitparadoxon. Einerseits beschleunigt sich die Zeit und der Mensch fühlt es. Wie man sagt, kaum wacht man Montag auf, so ist es schon Samstag. Andererseits bleibt vom Standpunkt der Physik aus die objektive Zeit stabil. Ich meine, Jahr, Monat, Tage, Stunden, Sekunden. Und dieses ganze Phänomen der Zeit ist zunächst einmal dadurch bestimmt, dass die Zeit ebenso wie der Raum integrale Eigenschaften der Materie darstellen. Ohne die Materie gäbe es keine Zeit und keinen Raum. Die Zeit ist nun ebenso wie der Raum sehr eng mit der Gravitation verbunden. Mit Gravitation? Fragte Nikolai Andreevich erstaunt nach. Ja, Zeit, Raum und Gravitation sind Eigenschaften von Alat, die sich in der Energie des Teilchens Po manifestieren. Alat ist der Urgrund für die Entstehung und die Existenz der materiellen Welt. Gerade der innere Impuls nach vorn, der Energie Po, erschuf die Zeit. Heute kann Zeit als enorme Energie mit enormer Dichte definiert werden. Sowohl Zeit als auch Gravitation und Raum sind der gesamten materiellen Welt eigen. In der nichtmateriellen Welt oder der geistlichen Welt, in der Realität Gottes, wie auch immer man es nennen mag. Also in jener Welt, hinter der Grenze, gibt es überhaupt keine Zeit, Raum und Gravitation. Und was gibt es dort? Fragte Viktor. Weißt du, es ist im Prinzip unmöglich, logisch zu erklären, was es dort hinter der Grenze gibt. Warum? Weil das menschliche Gehirn materiell ist. Es ist begrenzt. Und seine Gedanken, obwohl sie eine feinere Struktur der Materie sind, sind aber dennoch Materie. Warum haben zu allen Zeiten geistliche Lehrer zu den Menschen gesagt, Glaube? Denn das Bewusstsein des Menschen kann diese Welt nicht vollständig wahrnehmen. Es kann ohne Widerstand entweder daran glauben, was als reiner Glaube bezeichnet wird. Wenn ein Mensch sich auf sein Agathodämon einstellt, oder es kann es als Hypothese akzeptieren, wenn ein Mensch zwischen seinen positiven und negativen Gedanken schwankt. Oder es kann all dies als Fiktion betrachten, wenn ein Mensch auf der Welle des Kakodämons ist, wenn er viele Zweifel hat. Aber das, was hinter der Grenze liegt, kann man auf innerer Ebene wirklich fühlen. Dazu muss man eine bestimmte Stufe der geistlichen Vollkommenheit erreichen. Befindet sich Shambhala auch hinter der Grenze, in der Zeitlosigkeit? Fragt es das. Ja, deshalb gibt es dort weder Vergangenheit noch Zukunft, wie wir sie verstehen. Nikolai Andreevich nutzte die Pause und versuchte, das Gespräch wieder auf das Thema Zeit zu lenken. Gibt es ein Spiegelbild der Welt? Denn wenn es wirklich existiert, können wir über die physikalische Rolle des Zeitvektors sprechen, sowohl in eine als auch in die andere Richtung. Zumindest sind die Beweise für die Materie und Antimaterie bereits gefunden. Und ich denke, wenn die Existenz des Spiegeleffekts der Zeit nachgewiesen wird, dann ist es durchaus realistisch, eine Zeitmaschine zu entwickeln. Eine Zeitmaschine? Lächelte Sensei. Ich kann dir versichern, dass alle diese Vermutungen Vermutungen bleiben werden. Aber warum? Weil es unmöglich ist, eine Zeitmaschine für materielle Objekte zu entwickeln, Ich erkläre warum. Die Zeit hat in der materiellen Welt einen Vektor. Das heißt, sie fließt in eine Richtung vom Moment der Manifestation der Materie bis zum Moment ihres Verschwindens. In der Tat unterliegt die materielle Welt dem gleichen Zeitzyklus, der wahren Zeit. Es ist klar, dass die materielle Welt vielfältig ist und es gibt darin viele Parallelen. Allerdings befinden sich all diese Parallelen nur auf unterschiedlichen Frequenzen, aber in derselben wahren Zeit. Das heißt, du kannst dorthin, im Raum teleportieren. Eine augenblickliche Teleportation ist für die materiellen Objekte durchaus real, aber du gelangst auf eine andere Frequenz in demselben globalen Zeitpunkt. Wartet, wie das? Verstand André nicht. Selbst wenn man von einem Punkt der Erdkugel zu einem anderen mit dem Flugzeug fliegt, gibt es einen Zeitunterschied. Was du meinst, gehört zum Konzept der subjektiven menschlichen Zeit. Es sind Momente. Wir sprechen später noch darüber. Übrigens, Momente. Im Grunde genommen ist die wahre Lebenszeit der materiellen Welt mit all ihrer Vielfalt in Wirklichkeit nur ein Augenblick. Mehr nicht. Für uns erstreckt sie sich über Milliarden von Jahren. In Wirklichkeit ist diese Zeit äußerst begrenzt. Unendlichkeit und Ewigkeit sind in ihrer wahren Manifestation nur in jener Welt hinter der Grenze, also der Realität Gottes eigen, aber keineswegs der materiellen Welt. Die materielle Welt für jene Seite ist wie ein gewisses Aufblitzen, das seinen Anfang und sein Ende hat. Das materielle Leben kann bildlich mit einem Wassertropfen auf einem von der Sonne glutheißen Wüstensand verglichen werden. Kaum ist er erschienen, verschwindet er sofort, verdunstet. Obwohl er in Wirklichkeit nur von einem Zustand in einen anderen übergeht, aber seine Momente des Verweilens auf dem Sand ist beispielsweise für die Ladung eines Elektrons, das sich darin befindet, ein ganzes Leben im grenzenlosen Universum. Das bedeutet, dass die Antizeit als solche also gar nicht existieren kann? Stellte Nikolai Andrejewitsch klar. Absolut richtig. Und was ist mit der Existenz von Teilchen und Antiteilchen? Es verstößt nicht gegen das Gesetz der Materie, schließlich existieren sie in der gleichen Zeit. Antiteilchen und Teilchen haben die gleichen Größenordnungen und andere physikalische Eigenschaften. Es ist nur so, dass einige ihrer Eigenschaften wie die elektrische Ladung oder der magnetische Moment gegensätzliche Zeichen haben. Das ist alles. Auch das, was die Wissenschaftler in der Zukunft entdecken werden, wenn natürlich diese Zukunft für diese Zivilisation eintreten wird, wird sich auf die Veränderung der Frequenz als solche beziehen, nicht aber auf die allgemeine Zeit. Nun gut, was ist dann mit der Tatsache, dass ein Mensch im Prozess der Reinkarnation in jede irdische Zeit gelangen kann, auch in die Vergangenheit? Das widerspricht im Allgemeinen deinen Worten. Hier liegt kein Widerspruch vor. Darin liegt das menschliche Paradoxon. Im Menschen ist eine Seele anwesend. Ein in der Materie verkapselter Einschluss von außerhalb, aus der Welt der Wirklichkeit Gottes. Im Prinzip ist sie nach allen Konzepten die wahre Antimaterie. Alles andere, was die Menschen als Antimaterie bezeichnen, ist nur eine Transformation der Energie Po. Wenn einem Menschen die Lebensenergie Prana ausgeht und er stirbt, geht seine Seele zusammen mit dem persönlichen Abdruck über die Grenze der materiellen Welt in die nichtmaterielle Welt. Also in die Zeitlosigkeit. Und was ist dieser persönliche Abdruck? Das ist ein interessanter Punkt. Der persönliche Abdruck ist natürlich ein bildlicher Vergleich. Das bedeutet jenes innere Wesen, das der Mensch während seines Lebens geschaffen hat. Zusammen mit all seinen Kümmernissen, dem Gedächtnis und Gefühlen. Wohlgemerkt mit den Erinnerungen von seinem ganzen Leben, von jedem Augenblick, vom Anfang bis zum Ende. Warum ist es sehr wichtig, das ganze Leben lang ein Mensch zu sein? Denn wenn du hier eine Wahl hast, sowohl in Bezug auf die Gedanken als auch in Bezug auf die Handlungen, dann wirst du dort nur das bekommen, was du durch deine Wahl verdient hast. Es gibt also im menschlichen Verständnis ein Konzept von Vergangenheit, weil wir subjektiv beurteilen, während wir uns in der Gegenwart befinden. Und das Leben ist in der Tat eine Abfolge von Augenblicken, die durch Isoosmos bedingt sind. Das heißt, ein ständiger innerer Impuls von der Energie Po in der Gegenwart. Hinter der Grenze existiert der Begriff der Vergangenheit nicht, genauso wie die der Zukunft als solcher. Wenn unsere Seele reinkarniert, das heißt, wenn sie aus der Zeitlosigkeit in die materielle Welt eintritt, betritt sie die vielschichtige Ebene der Realität der Gegenwart, die wir für uns in ihren einzelnen Erscheinungsformen als Vergangenheit oder als Zukunft wahrnehmen würden. Das war's. Deshalb kann die Seele in unserem menschlichen Verständnis so in der Zeit reisen und sich in neue Körper inkarnieren. Aber für jegliche materiellen Objekte ist das nicht möglich. Alles, was ihnen in der materiellen Welt geschehen kann, hängt mit der Transformation der Energie Po im gegenwärtigen Moment zusammen. Nikolai Andreevich, der offenbar die Worte von Sensei noch einmal gedanklich durchging, begann, wie zu sich selbst, leise zu sprechen. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, übrigens, ein Tod ist einem anderen Tod nicht gleich, fügte Sensei hinzu. Was ich erzählt habe, passiert genau in dem Fall, wenn die Lebensenergie des Menschen Prana ausgeschöpft ist. Dabei passiert es bei jedem auf die eigene Weise. Alles hängt von der subjektiven Zeit ab und das Alter als solches spielt keine Rolle. Prana kann bei manchen Menschen in der Kindheit ausgeschöpft sein, bei anderen im mittleren Alter, bei Dritten im hohen Alter. Es spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass die Seele danach den Zyklus der Wiedergeburt durchläuft. Es gibt aber Fälle eines vorzeitigen Todes, wenn der Mensch noch ausreichend Prana besitzt, aber zum Beispiel gewaltsam getötet wurde oder wenn er sich dummerweise das Leben genommen hat, dann geht seine Seele, die sich zusammen mit dem Astralkörper, ihren dünnen Hüllen, den Resten des nicht verbrauchten Pranas vom toten Körper trennt, nicht zur Reinkarnation über, sondern beginnt hier, in dieser Zeit, in diesem Leben, auf der feinstofflichen Ebene zu existieren. Sagen wir, in Form von einem Gespenst, wie die Menschen dieses Subjekt nennen. Es wandert in diesem Zustand, weder hier noch dort, für eine ziemlich lange Zeit. Viel länger, als der Mensch in seinem Körper gelebt hätte. Denn die Energie Prana wird ohne einen materiellen Körper sehr langsam aufgebraucht. Die Seele kann sich von diesem anhaltenden Albtraum nur dann befreien, wenn das Prana verbraucht und die feinstofflichen Körper aufgelöst sind. Wesentlich ist auch, dass in diesem Wesen alle Kümmernisse, die es angesammelt hat, als es noch im Körper war, sich um das Vielfache verstärken. Und mit diesen persönlichen Kümmernissen muss es die ganze Lebensperiode des Gespenstes existieren. Das ist keine beneidenswerte Perspektive, schnaubte André. Klarer Fall, erwiderte Sensei. Was die subjektive Wahrnehmung der Zeit durch den Menschen betrifft, so ist sie in vielerlei Hinsicht relativ. Warum ist das so? Erstens, weil alle Vorgänge im Mikrokosmos und Makrokosmos aus dem Blickwinkel des menschlichen Sehsinns mittels der Bewertung der Ereignisse durch das menschliche Denken wahrgenommen werden. Der Gedanke entsteht in erster Linie, ich erinnere euch daran, im materiellen Gehirn, das in seiner Wahrnehmung begrenzt ist. Die Menschheit hat eine Menge Konzepte über die Zeit angesammelt, die für die Menschen bloß für ein bequemeres Leben und das Erkennen der Welt um sich herum notwendig sind. Allerdings sind all diese Begriffe bedingt, angefangen vom Kalender und bis zu Sekundenbruchteilen. Mit ihren relativen Abweichungen nehmen wir zum Beispiel die Chronobiologie, die sich mit der Vielfalt der inneren Biorhythmen von Lebewesen beschäftigt. Auch hier ist der Begriff der Zeit für jeden Organismus relativ. Nun, im Prinzip ja, stimmte Nikolai Andreevich Sensei überein. Wenn wir einen Menschen nehmen, so arbeitet jedes seiner Organe mit seiner eigenen Frequenz, mit seiner eigenen Schwingungsperiode, Gehirnwellenschwingungen, die einer Zehntelsekunde entsprechen. Ein Atemzyklus von 6 Sekunden, ein auf Sekunden basierter Grundherzrhythmus und so weiter. Eugen, der diese Worte hörte, scherzte sofort. Ja, genau. Ich habe es das immer gesagt. Du bist kein Mensch. Du bist eine zufällige Ansammlung von Organen. Aber er hat mir nicht geglaubt. Und zu seinem Freund gewandt, fügte er hinzu. Hörst du, was ein kluger Mensch sagt? Nachdem der Arzt gemeinsam mit allen über Eugens Wortspiel gelacht hatte, kommentierte er dennoch diese scherzhafte Äußerung. Nur auf den ersten Blick scheint es so, als ob jedes Organ in seinen Schwingungsvorgängen zufällig wäre. Jeder Organismus hat seinen Hauptschwingungszeitgeber, der die Gesamtarbeit des ganzen Organismus synchronisiert. Wie ein zentraler Prozessor in einem Computer. Absolut richtig. nickte Sensei und präzisierte dann: Aber auch all diese Sekundenschwankungen sind relativ. Wenn sich die äußeren Bedingungen ändern oder ein psychologischer Faktor aktiv darauf Einfluss nimmt, kann sich die innere Zeit entweder verlangsamen oder beschleunigen. Genauer gesagt, in erster Linie verlangsamt oder beschleunigt sich der menschliche Isoosmos. Und dann verlangsamt sich bzw. beschleunigt sich entsprechend die Arbeit des Organismus. Zum Beispiel in Stresssituationen. Wie Pavlov schrieb, im Grunde der Zeitzählung im CNS liegt ein Wechsel zwischen Erregung und Hemmung vor, fügte Nikolai Andrejewitsch hinzu. Ja, Zeit ist also ein relativer Begriff, besonders in einem Biosystem. Alle Menschen, Pflanzen, Tiere und Insekten haben eine unterschiedliche Lebensdauer, altern unterschiedlich schnell. Vereinfacht gesagt, hat jeder Mensch einen unterschiedlichen Vorrat an Prana. Deshalb läuft die biologische Uhr bei jedem mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Dementsprechend ist die Zeitwahrnehmung von Objekten der Materie für uns unterschiedlich. Mit seiner eigenen Geschwindigkeit? Hakte Ruslan nach. Wie ist das zu verstehen? Nun, nehmen wir Reliktbäume, zum Beispiel die goldene Strauchreibe, die 2.000 bis 4.000 Jahre alt wird. Wie auch die anderen langlebigen Bäume wächst sie langsam. Aber dafür lebt sie länger. Oder nehmen wir Schildkröten. Viele ihrer Arten werden bis zu 100 Jahre alt. So ist beispielsweise die Reaktionsgeschwindigkeit der Landschildkröten 2 bis 3 Mal langsamer als unsere. Wenn du an ihnen vorbeigehen würdest, wäre es für sie so, als ob du rasen würdest, so wie ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 Stundenkilometer an dir vorbeirasen würde. Oder nehmen wir eine Fliege. Wir nehmen sie als ein Wesen mit einem eigenen Zeitzyklus wahr, das sich von unserem völlig unterscheidet. Rein rechnerisch dauert ein Lichttag für eine Fliege so lange wie für uns ein Kalendermonat. Wir sind für sie unvorstellbar langsame Geschöpfe. Und warum? Weil die Lebensgeschwindigkeit einer Fliege viel schneller als die eines Menschen ist. Entsprechend ist ihre Reaktionsgeschwindigkeit viel schneller. Während zum Beispiel Eugen seine Hand über sie hebt und versucht, sie zu fangen, wird sie genug Zeit haben, alle Beinchen und Flügel zu putzen, festzustellen, woher die Bedrohung kommt und wohin es für sie besser und sicherer ist, zu fliegen, bevor sich dieses faule Geschöpf dazu herablässt, seine Riesenhand zu senken. Dabei steigt die Fliege in aller Ruhe in die Luft, indem sie Dutzende von Flügelschlägen pro Sekunde macht und davonfliegt. »Ich bin doch kein Sadist«, verteidigte sich Eugen, blickte zu Pater Johann und fuhr fort. »Im Gegensatz zu manch anderen. Wir werden auf sie nicht mit dem Finger zeigen. Ich liebe die Natur.« Doch dann sah er eine Mücke, die sich auf seinem Arm niedergelassen hatte und klatschte unwillkürlich darauf. Die Gruppe fing an zu lachen. »Man kann es sehen«, grinste Vanneau. »Es ist nur ihr Schicksal«, rechtfertigte sich Eugen, indem er die Mückenreste von seinem Arm abwarf. »Interessant, ob man die eigene Zeit so einteilen kann, dass man, wie man sagt, lange und glücklich leben und am selben Tag sterben kann?« fragte Ruslan, der von seinen Träumen gefesselt war. Kostja grinste und bemerkte sarkastisch. »Warum nicht? Der Geschichte ist sogar ein solcher Fall bekannt. Auch in Pompeji lebten sie lang und glücklich und alle starben an einem Tag.« Die Gruppe lachte wieder, setzte die Geschichte fort und überschüttete Ruslan mit Scherzen. Als die 5 Minuten des Lachens vorbei waren, sagte Sensei: »Ein Mensch ist zu vielen Dingen fähig. So wie er sein Leben gelebt hat, nutzt er praktisch keine seiner Fähigkeiten, die in ihm angelegt sind. Allerdings kann er in extremen Situationen, wie ich euch bereits erzählte, ihre Manifestation beobachten. Das gilt auch für die Zeit. Die subjektive Zeitwahrnehmung wird stark beschleunigt. Die äußere gewöhnliche Zeit hingegen scheint sich zu verlangsamen. Am häufigsten werden natürlich die Menschen mit gefährlichen Berufen damit konfrontiert. Piloten, Rennfahrer, Stuntmen und dergleichen. Unter extremen Bedingungen haben manche Menschen das Gefühl, dass sich die Zeit wirklich verlangsamt. Und in diesem Zeitintervall schaffen sie alles Mögliche zu tun, um die Situation zu korrigieren. Und wenn sie aus diesem Zustand herauskommen, entdecken sie, dass sie im Bruchteil einer Sekunde dutzendfach mehr Arbeit geleistet haben, als sie im normalen Leben hätten leisten können. Und wie kann man das erklären? Wird in diesen Momenten mehr Prana verbraucht? erkundigte sich Nikolai Andrejewitsch, nachdem er seine Vermutung geäußert hatte. Ja, eine rasante Freisetzung von psychischer Energie erzeugt einen kräftigen Prana-Schub, der wiederum den Esoosmos des Menschen beeinflusst. In diesem Fall beschleunigt er sich einfach, deswegen schafft es der Mensch, in einem Augenblick viel mehr zu machen als in seinem natürlichen Zustand. Die gleichen Empfindungen erleben auch gewöhnliche Menschen, wenn sie mit akuten Krisensituationen konfrontiert werden. Der Ausdruck, das Leben zog an dir wie ein Film im Schnelldurchlauf vorbei, sind also nicht nur Worte. Hier ist in der Zeitspanne, in der wir uns befinden, gibt es eine gemeinsame Welle der Zeit, oder besser gesagt, um es einfacher zu verstehen, wir fahren mit einem bestimmten Auto des Lebens, das sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt. Wir sehen nur das, was wir sehen. Warum? Weil unsere Atome sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen. Wenn sie um ein Vielfaches schneller werden, bedeutet das nicht, dass wir schneller sterben, sondern nur, dass das, was wir sehen, verschwindet. Und ein völlig anderes Bild oder eine andere Abbildung erscheint. Es gibt viele Dimensionen, es ist ziemlich real und daran ist nichts auszusetzen. Im Gespräch entstand eine kurze Pause. Nikolai Andrejewitsch schwieg eine Weile, dachte über etwas nach und fragte dann erneut. Bezüglich der Teleportation. Ich erinnere mich an unsere Gespräche über Teleportation, aber ehrlich gesagt, kann ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen, wie das in der Realität abläuft. Um genauer zu sein, zu glauben, korrigierte ihn Sensei mit einem Lächeln und nannte die Dinge beim richtigen Namen. Der Arzt verzog das Gesicht. Offensichtlich hatte er eine solche Fragestellung während des Gesprächs mit Sensei vermieden. Vielmehr, um für sich selbst die Grundlage des Phänomens zu verstehen, redete sich Nikolai Andrejewitsch aus der Patsche und senkte den Blick irgendwie schamhaft. Als ob er versucht hätte, seine Gedanken zu sammeln und eine genauere Frage zu diesem Thema zu formulieren. Und dann, plötzlich, fast neben sich hörte er die Stimme von Sensei mit einem Hauch von Ironie. Die Grundlagen, sagst du? Grundlagen sind natürlich eine gute Sache. Nur muss der Glaube vor ihnen da sein. Nikolai Andrejewitsch sah sich überrascht um. Neben ihm, auf dem freien Platz, so, als ob nichts geschehen wäre, saß Sensei, der auf unklare Weise dort auftauchte. Richtig, ertönte Senseis Stimme erneut, aber diesmal hörte der Doktor sie aus der vorigen Entfernung. Erst in diesem Moment bemerkte Nikolai Andrejewitsch, dass aus Sensei zwei geworden waren, der eine saß auf seinem Platz ihm gegenüber und der andere, ganz real, wie man sagt, aus Fleisch und Blut, saß auf einem Baumstamm neben Nikolai Andrejewitsch. Ist das Hypnose? Sagte der Psychotherapeut erstaunt. Das Erste, was ihm in den Sinn kam. Die beiden Senseis grinsten gleichzeitig. Schlimmer, sagte der, der neben ihm saß, mit einem Lächeln und teilte ihm mit Flüsterstimme. Als ob das ein Geheimnis wäre, mit »Es ist eine Persönlichkeitsspaltung. Wie nennt man das bei euch?« »Schizophrenie, oder?« murmelte Viktor, automatisch, nicht weniger erstaunt, ohne seinen Blick von dem anderen Sensei, der in der Nähe saß, abzuwenden. Der zweite Sensei schüttelte sich in stillem Gelächter. Nikolai Andrejewitsch schüttelte leicht den Kopf und versuchte, seine Fassungslosigkeit zu kontrollieren, indem er sich entweder an Viktor wandte oder sich selbst überzeugte. »Es wäre Schizophrenie, wenn nur du alleine das alles gesagt hättest. Aber wenn das massenweise...« Dann stockte er und sah den anderen Sensei wieder aufmerksam an. »Das ist ja keine Hypnose. Das ist es nicht.« Beruhigt ihn Sensei, der ihm gegenüber saß. Als ob außer Hypnose nichts anderes existieren würde, bemerkte der andere Sensei spöttisch und wandte sich an den ersten. Das passiert, wenn man voreilig Wissen teilt. Man fängt sofort an, einen neuen Helm zu einer alten Unterhose anzuprobieren. Der erste Sensei lächelte über diese Interpretation seines Klons und begann geduldig, Nikolai Andrejewitsch zu erklären. In der Tat ist hier alles genial einfach. Der Raum ist mit der Gravitation verbunden, die Gravitation ist mit der Zeit verbunden. Und alles zusammen ist untrennbar mit der Wirkung von Allat verbunden. Für dieses Phänomen sind die einfachen fundamentalen Gesetze eigen. Nikolai Andrejewitsch schaute verwirrt von einem Sensei zum anderen. Offensichtlich traute er seinen Augen und Ohren nicht ganz. Eugen dagegen, als er ein solches Wunder gesehen hatte, verschluckte sich beinahe an der Marmelade, die er zuvor. Wie eine Katze, die Härchens saure Sahne verputzt hat. Ohne seinen erstaunten Blick von diesem Spaß abzuwenden, als ob er Angst hätte, dass alles gleich verschwinden würde, stoß der Bursche Stas vorsichtig an. Hey, kneif mich. Stas, der von dieser Erscheinung einen leichten Schock erlitt, erfüllte so gewissenhaft die Bitte seines Freundes, dass Eugen wie verbrüht aufsprang und das Glas mit Marmelade umwarf. Autsch, bist du verrückt geworden? Du hast mich doch selber darum gebeten, zuckte Stas mit den Achseln. Nun, aber nicht so. Guck, was für einen blauen Fleck du mir gesetzt hast. Und dann sagte er mit einem Ton des Bedauerns mit dem Blick auf die verschüttete Marmelade. Oh Mann, so viel Leckeres ist nun hin. Doch die Marmelade war sofort vergessen, denn im nächsten Moment richtete sich Eugens Aufmerksamkeit komplett auf den zweiten Sensei. So seltsam es auch erscheinen mag, aber während dieses kleinen Kuriositäten-Zwischenfalls, der die Aufmerksamkeit einiger Anwesenden ablenkte, verschwand der zweite Sensei nicht. Und auch später, egal wie sehr die Leute versuchten, die Erweckungsaktion mit sich selbst durchzuführen, blieb der zweite Sensei hartnäckig an seinem Platz. In der Zwischenzeit setzte sich Eugen, nachdem er den verblüfften Viktor beiseite geschoben hatte, neben den zweiten Sensei hin und reichte ihm, da ihm nichts anderes einfiel, die Hand. Hallo. Hi, grinste der zweite Sensei und schüttelte ihm fest die Hand. Eugen starrte sie aufmerksam an, als wäre es ein Goldbarren, und dann senkte er die Stimme zu einem spannenden Flüstern und sprach mit Zweifel. Sensei, bist du es etwa? Und nachdem er sich zu dem ersten Sensei umwandte, fügte er hinzu. Das ist... Er begann seine Fragen über den zweiten Sensei mit Hilfe von Mimik zu telegrafieren. Obwohl er ernst aussehen wollte, kam es eher witzig rüber. Daraufhin brachen sowohl der erste Sensei, an den dieses Telegramm gerichtet war, als auch der zweite Sensei, nachdem sich Eugen erkundigen wollte, vor lachenden Tränen aus. Eugen hingegen, als er sah, dass seine stillen Botschaften unentschlüsselt blieben, versuchte sie zu verlautbaren. Darf ich, dich, berühren? Der erste Sensei nickte, nicht in der Lage, etwas laut auszusprechen. Eugen tastete behutsam den Armbizeps des zweiten Sensei, worauf dieser sich die Tränen vom Lachen wegwischend sagte: Siehst du, und du wolltest ihnen noch von höheren Gesetzen erzählen, wie kommst du denn darauf, dass sie dazu bereit sind? Ich persönlich sehe hier nur eine Umwandlung der traditionellen Orientierung, sonst nichts. Der zweite Sensei winkte hoffnungslos mit der Hand ab. Eugen wollte zwischenzeitlich, als würde er seiner rechten Hand nicht trauen. Auch mit der linken die Schulter des Doppelgängers abtasten. Aber in diesem Moment verschwand der zweite Sensei genauso blitzschnell, wie er erschienen war. So schnitten die Handflächen des Burschen ruckartig durch die Luft. Anstatt auf seiner Schulter zu stützen, Eugen war selbst von dieser Unerwartetheit verlegen, führte verdutzt die Handflächen zusammen und schaute sich peinlich um. Nikolai Andrejewitsch legte sofort seine Hand auf den Baumstamm, wo der zweite Sensei saß. Na sowas, es ist warm, stellte der Doktor mit unbeschreiblichem Erstaunen fest. Als die anderen das hörten, sprangen sie von ihren Plätzen auf, weil sie sich persönlich davon überzeugen wollten. Nur Sensei und Wano blieben auf ihren Plätzen. Dabei saß Pater Johann ganz still und betrachtete die Geschehnisse mit einem ernsten Gesichtsausdruck. »Sensei, wie hast du das gemacht?« fragte André erstaunt. »Ach«, winkte Sensei mit der Hand ab, »vergesst es.« »Was meinst du mit »vergesst es«? Wie kann man das vergessen?« entrüstete sich Eugen. Nachdem er aus dieser schockierenden Erscheinung erwachte. »Ich, wisst ihr, opferte für die Wahrheit die Hälfte meiner Flanke diesem Ungeheuer«, er nickte aufs Das, »beraubte mein Ego des süßen Genusses.« Er zeigte auf das umgestürzte Glas mit Marmelade. »Und überhaupt bekam ich beinahe einen Dachschaden. Und das alles nur, um es zu vergessen?« Aber Sensei grinste und schmunzelte und antwortete nur mit den Witzen. Offensichtlich wollte er, nachdem er die Reaktion der Jungs gesehen hatte, nichts mehr erklären. Nach einer Weile, als alle mehr oder weniger zur Besinnung gekommen waren, verkündete Nikolai Andrejewitsch: »Nein, also wirklich, Sensei. Ich verstehe, dass wir von der Seite dumm aussahen. Dennoch wäre es schade, wenn diese momentane menschliche Schwäche uns das Wissen über solch ernste Dinge berauben würde. Und vielleicht nicht nur uns«, fügte Anastasia für alle unerwartet hinzu. Sensei schaute den Sprechenden aufmerksam in die Augen, dann lächelte er zustimmend und sagte: »Nun, wenn das so ist, dann gut, wie ihr wollt.« Alle wurden munter und setzten sich bequem hin. »Du sprachst von einigen Gesetzen, die diesem Phänomen innewohnen«, erinnerte ihn Nikolai Andrejewitsch. »Absolut richtig«, bestätigte Sensei und sprach bereitwilliger. »Die momentane Teleportation im Raum ist für den Menschen eine elementare Sache. Und hier bedarf es überhaupt keiner Beschleunigung, über die sich die Wissenschaftler jetzt den Kopf zerbrechen. Man muss nur lernen, wie man die Teleportation nutzt. Und um das zu tun, muss man die allgemeinen Gesetze der Zeit kennen. Dann wird Teleportation für den Menschen genauso selbstverständlich werden wie heute zum Beispiel das Licht. Denn als Edison die Glühbirne erfand, war das für viele Menschen ein Schock. Aber dann wurde die Erfindung so alltäglich, dass wir heute, wenn wir einen dunklen Raum betreten, routinemäßig das Licht einschalten, ohne überhaupt darüber nachzudenken, was Elektrizität ist. In der Tat jedoch wissen die Menschen immer noch nicht, was Elektrizität wirklich ist, da ihnen nur eine sehr allgemeine Vorstellung davon gegeben wurde. Dennoch haben sie sich an solche Erscheinungen dieser Kraft gewöhnt und nutzen diese erfolgreich. Und sie gingen sogar so weit, dass sie Computer mit ihrem gemeinsamen Informationsnetzwerk erschufen. Was ich euch jetzt erzähle, betrifft also die Gesetze der wahren Zeit, die dieses Phänomen bestimmen. Mit diesem Wissen kann jeder neue Edison die Phänomene der Zeit verstehen. Also, die Zeit ist, wie ich schon sagte, eine riesige Energie, die durch die Umwandlung der Allatkraft in das Teilchen der Energie Po entstanden ist, die wiederum den Esoosmos Po erzeugte. Die Zeit fließt nur in einer Richtung von der Vergangenheit in die Zukunft. Sie ist eng mit der Gravitation verbunden. So wie sich die Zeit ausbreitet, so breitet sich auch die Schwerkraft aus. Für die Zeit sind Ursache und Wirkung charakteristisch. Zwischen Ursache und Wirkung gibt es einen Raumzeitpunkt oder die Gegenwart. Sie gehört weder zur Ursache noch zur Wirkung. Durch sie findet jedoch die Umwandlung von Ursache in Wirkung statt. Ist es soweit verständlich? Jetzt kommt das Wichtigste. Betrachten wir das Prinzip, wie die Zeit funktioniert. Im allerersten Energieimpuls Po, der die Zeit erzeugt, gab es einen Energiesprung von der Gegenwart in die Zukunft. Das heißt, von der Gegenwart zur Wirkung, der den einzelnen Vektor der Zeit festlegte. Aufgrund des Teilchens Po, das die Zeit erzeugte, sind die Gravitationselemente entstanden. Die Ursache wird durch die Gravitationskräfte zur Gegenwart hingezogen und erzeugt auf diese Weise das Gravitationsfeld. und sogleich geschieht durch den inneren Impuls Po, der die Zeit erzeugt, ein Sprung von der Vergangenheit in die Zukunft. Das heißt, die Ursache geht in die Bewegung der Zeitenergie über. Dabei wird die Konstanz der Zeitenergie in Abhängigkeit von der Dichte der Materie beibehalten. Gäbe es zum Beispiel keine Zeitenergie und dementsprechend keine Gravitation, wäre unsere Sonne längst ausgebrannt. Magnetfelder hätten nicht existieren können, das Atom hätte seine Elektronen nicht halten können und so weiter. Einfacher ausgedrückt, durch eine solche esoosmische Manifestation der Zeit wird sowohl das äußere als auch das innere Element der Materie aufrechterhalten. In diesem Moment, auf einem freien Platz abseits der Sitzenden, erschien plötzlich Senseis Doppelgänger. Er warf die in der Nähe liegenden Äste ins Feuer und begann dann, als wäre nichts geschehen, wie selbstverständlich die Erzählung Senseis zu ergänzen. Ja, aber vergiss nicht zu erwähnen, dass die Zeit abgesehen von ihren allgemeinen Eigenschaften ein Individualitätsmerkmal in jeder Entstehung der Materie aufweist. Wo es einen Prozess der Verdichtung der Zeit gibt, gibt es immer einen Prozess der Verdichtung der Gravitation. Allmählich nimmt auch die Kraft der Zeit zu. In der materiellen Welt können Zeit und Gravitation als die mächtigsten Energien betrachtet werden. Natürlich nach der Energie Po. Wobei die Gravitation ein vorisoosmischer Zeitzustand im Prozess der Evolution der Materie ist. Die Gravitation kann als eine der Komponenten der Zeit bezüglich der Vergangenheit bezeichnet werden. Die Gegenwart ist nur der Moment der Manifestation der Energie Po, die den inneren Impuls, das heißt den Esoosmos, erzeugt. Vergesst nicht mitzuteilen, dass für die Zeit eine Asymmetrie charakteristisch ist, erklang die Stimme des dritten Senseis, der hinter Eugen stand. Während sich alle erstaunt umdrehten, legte er seine Hand auf die Schulter des Burschen. Dieser zuckte überrascht zusammen und schaute zaghaft zu dem neben ihm stehenden Sensei, der, als er seine Reaktion sah, ihm wie ein alter Bekannter zuzwinkerte und ihm auf die Schulter klopfte. Ja, ja, mein Freund, eben dank der Asymmetrie der Zeit findet der Fortschritt statt. Alles Materielle existiert seine Zeit lang und wird für die Transformation der Energien in neue materielle Form aufgewendet. Die Energie geht dank Esoosmos von einer Form in eine andere über. Während er sprach, schaute Eugen ihn von der Seite an, wie ein Bär das Objekt seines großen Schreckens anschaut. Der Bursche drehte langsam seinen Kopf und blickte auf Senseis Hand, die auf seiner Schulter ruhte. Eugen schien nicht einmal zu atmen. Inzwischen ertönte die Stimme des vierten Senseis aus der Dunkelheit. »Nun, wenn schon so eine Party losgeht«, sagte er, während er sich aus der Richtung des Lebensmittelzeltes mit Keksen in der Hand, die er aß, dem Feuer näherte. »Dann erzählt ihnen auch über die Lichtgeschwindigkeit. Wie lange kann man die Bewunderung der Menschen für diese Schildkröte Tortilla beobachten?« Der vierte Sensei grinste über seinen eigenen spielerischen Vergleich, ging auf Wano zu, reichte ihm freundlich die Packung mit Keksen und bot die süße Leckerei an. Wano nahm vorsichtig einen Keks und nickte konfus dankend. Aber er aß den Keks nicht, sondern hielt ihn in den Händen, als wäre er eine Reliquie. Sensei lachte, als er ihn ansah, und verschluckte sich dabei. Er fand keine Flasche Mineralwasser in der Nähe und schnappte sich sofort eine Tasse abgekühlten Tee aus Wanos Händen und nahm ein paar Schlucke. »Ich bedanke mich«, sagte er zufrieden und gab die Tasse zurück. Wano antwortete wieder mit einem Nicken. »Ja, erzähle ihnen von der Lichtgeschwindigkeit«, bat der zweite Sensei. »Es ist höchste Zeit, dass sie davon erfahren«, stimmte der dritte Sensei zu. Denn sie können nur eins mit eins multiplizieren und schaffen es aber nicht, zwei mit zwei zu multiplizieren. So berechneten sie zum Beispiel 1972 mit großer Genauigkeit, nach Quantenfrequenzstandards, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ungefähr 299,79 mal 106 Meter pro Sekunde beträgt. Und das war's dann auch schon. Es ist doch ein Witz, diese Geschwindigkeit bis jetzt als Grenzgeschwindigkeit der Ausbreitung von physikalischen Einflüssen zu betrachten. Sag ihnen, dass es in der Tat bei weitem nicht so ist. Nun, wenn ihr so meint, zuckte der erste Sensei mit den Schultern. Bitte sehr. Die Lichtgeschwindigkeit wird heute mit der Zeit in Zusammenhang gebracht. Und das ist wirklich falsch. Das Licht breitet sich dank des Gravitationsfeldes aus. Der primäre Impuls, der dem Photon die Beschleunigung verleiht, übersteigt die Lichtgeschwindigkeit beträchtlich. Die Bewegung der Lichtgeschwindigkeit hängt lediglich von den physikalischen Eigenschaften des Lichts ab. Und die Gravitation verleiht dem Licht die Geschwindigkeit und erhält es aufrecht, da sie die Photonen anzieht und damit das Licht beschleunigt und es zum Esoosmos heranzieht. Betrachtet man es aus der Perspektive der Zeit, so bewegt sich das Licht sprunghaft, wobei es sich am Übergangspunkt der Zeit verlangsamt und danach beschleunigt. Dies beweist, dass die Geschwindigkeit der Gravitation schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist. Ohne Gravitation und Esoosmos würde das Licht stillstehen und es gäbe nicht einmal eine primäre Freisetzung des Lichts. Da dies der Ursache entspricht und die Ursache, während sie in die Wirkung übergeht, geht durch den Punkt der Gegenwart, das heißt den zeitlichen inneren Impuls. Dieser ganze Prozess beruht auf der primären Anziehungskraft von der Vergangenheit auf die Gegenwart und durch Esoosmos in die Zukunft, das heißt als Folge. Sensei wurde still und die Gesprächspartner in seiner Gestalt verschwanden. Das Interessanteste daran ist, dass die Gravitationswechselwirkung in der modernen Physik als die schwächste der wirkenden Kräfte angesehen wird. Gemeint ist die Gravitationswechselwirkung von materiellen Körpern, zum Beispiel Ziegelsteine auf der Straße oder Planeten im Weltraum. Der Witz dabei ist, dass trotz der Menge an verschiedenen Theorien niemand jemals herausgefunden hat, was die Gravitation eigentlich ist. Allerdings müssen wir es würdigen. Es wurde rein theoretisch berechnet, dass die Gravitation aus Teilchen besteht. Sogar ein Name wurde ihnen gegeben, das Graviton. Aber niemand hat eine Ahnung, was dieses Graviton ist. Und das, obwohl in der Geschichte einiger Völker nicht nur genau dieses Graviton erwähnt wird, sondern auch seine physikalischen Eigenschaften recht detailliert beschrieben werden. Denn das Graviton ist nichts anderes als das Teilchen Po. Genau aus diesen Teilchen besteht, wie ich schon sagte, das gesamte Universum. Zum Beispiel besteht das Neutrino, wie ihr bereits wisst, aus 5 Teilchen Po. Dabei hat es eine regelmäßige Form eines 5-zackigen Sterns. Übrigens dadurch, dass sich Alat größtenteils durch das Neutrino manifestiert, wurde es oft in Form eines 5-zackigen Sterns dargestellt, was einen doppelten Sinn hatte, als Symbol des weiblichen Ursprungs und als Alat, obwohl es im Großen und Ganzen ein und dasselbe ist. Warte, Sensei, was bedeutet es, dass sich Alat größtenteils durch das Neutrino manifestiert? Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, murmelte Nikolai Andrejewitsch. Weißt du, Neutrinos unterscheiden sich im hohen Maße von anderen sogenannten Elementarteilchen. Erstens, das Neutrino kann eine Masse haben und es kann keine haben. Es kann mit dem Gravitationsfeld mit den gleichen magnetischen oder elektromagnetischen Feldern interagieren. Oder auch nicht. Außerdem kann sich das Neutrino mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Aber im Gegensatz dazu kann es sich verlangsamen und seine Flugbahn ändern. Am fantastischsten aus der Sicht der modernen Physik ist wahrscheinlich die Fähigkeit des Neutrinos, sich augenblicklich auf unendlicher Entfernung zu bewegen. Wie das? Fragte Eugen. Ganz einfach. Bei der Wechselwirkung mit dem Gravitationsfeld geht das Neutrino von einem Zustand in einen anderen über. Sagen wir, von dem Teilchenzustand in einen Energiezustand mit einer streng definierten Frequenz. Dabei erzeugt das angeregte Gravitationsfeld zum Beispiel an einem bestimmten Punkt unseres Sonnensystems eine Gegenanregung, an einem bestimmten Punkt des Gravitationsfeldes in einer anderen Galaxie. Und so verschwindet das Neutrino hier und jetzt ohne Zeitverlust und unabhängig vom Raum und erscheint dort und jetzt. Es bildet, wie Physiker sagen, ein Wurmloch in Zeit und Raum. Wow, brachen die Leute in Jubel aus. Die natürlichen bzw. physikalischen Eigenschaften von den Neutrinos nutzend, werden die Menschen auch in der Lage sein, beliebige Entfernungen mit minimalem Energieaufwand und fast ohne Zeitverlust zurückzulegen. Nun, Um ehrlich zu sein, klingt es wie Science Fiction, bemerkte Nikolai Andrejewitsch skeptisch. Nun, um ehrlich zu sein, betonte Sensei die ersten Worte. Vor 100 Jahren war die Atombombe auch Science Fiction. Und was die Neutrinos angeht, sage ich noch mehr. Gäbe es keine Neutrinos, gäbe es auch kein Leben. Das Neutrino spielt eine kolossale Rolle bei der Entstehung der für euch sichtbaren Welt. Und übrigens hat es genau wie Alat eine ganzheitliche Zeiteinheit. 11 Minuten. 56,74 Sekunden. Wow, das nenne ich ein Elementarteilchen, wunderte sich Eugen. Und was ist darin vom Elementaren übrig geblieben? Nur die Bezeichnung, scherzt es das. Wie man sagt, im Allgemeinen bedeutete bzw. implizierte in sich der Begriff Elementarteilchen ursprünglich etwas absolut Elementares, wie die Physiker sagen, den ersten Baustein der Materie. Nachdem jedoch in den 1960er Jahren Hunderte von Hadronen mit ähnlichen Eigenschaften entdeckt wurden, die innere Freiheitsgrade besitzen und aus Quarks bestehen, wurde der neue Begriff fundamentale Teilchen erfunden, womit die elementarsten Teilchen wie Leptonen, Quarks und andere vermeintlich strukturlose Teilchen gemeint waren, die nicht in ihre Bestandteile zerlegt werden können. Besser werde ich mich nicht in die Feinheiten der Physik vertiefen, es wird kaum interessant für euch sein. Aber ich gebe euch ein einfaches Beispiel zum allgemeinen Verständnis. Nehmen wir das Elektron. Ich hoffe, jeder weiß, was das ist. Natürlich, klar wissen wir das, sagte Eugen prahlerisch. Da sind so kleine negativ geladene Teilchen, die um ein Atom herumfliegen, wie Flöhe auf einem Hund. Alle lachten. Sensei winkte mit der Hand ab. So, als ob er sagen würde, dass es gut ist, dass es wenigstens dieses Verständnis in diesem überschwänglichen Kopf gibt, und fuhr fort. Das Elektron war also das erste Elementarteilchen, das 1897 vom englischen Physiker namens Thomson entdeckt wurde. Und das erste Antiteilchen, was entdeckt wurde, war Positron. Es ist ein Teilchen mit der Masse eines Elektrons, aber mit einer positiven elektrischen Ladung. Dieses Positron wurde 1932 von dem amerikanischen Physiker Anderson entdeckt. Nun, ich hoffe, ihr wisst auch, dass die elektronische Struktur des Atoms seine Eigenschaften bestimmt, einschließlich der für die Chemie wichtigen Fähigkeit des Atoms, chemische Verbindungen zu bilden. Ja, bestätigte Eugen stolz. Sowohl Hunde als auch Flöhe bestehen aus Atomen, die von Elektronen umgeben sind. Die Anzahl der Elektronen bestimmt, welcher von ihnen ein Hund und welcher ein Floh ist. Alle lachten und Sensei nickte zustimmend. Natürlich ist das ein grobes Beispiel. Aber im Wesentlichen zeigt es die Bedeutsamkeit der Elektronen. Elektronen gehören also nach Ansicht der modernen Physiker zu den fundamentalen, das heißt strukturlosen Teilchen. Tatsächlich besteht das Elektron aber aus 13 Teilchen pro oder Gravitonen. Weil das Graviton ein rein hypothetisches Teilchen ist und nicht experimentell bewiesen, sondern theoretisch berechnet wurde und für die Bezeichnung des Teilchens Po am besten geeignet ist, kann man rein hypothetisch mit Sicherheit sagen, dass von allen fundamentalen Teilchen nur das Graviton ein solches ist. Die anderen bestehen aus 3, 5, 7, 12, 33, 70 und anderer Anzahl der Teilchen Po. Außerdem spielen viele fundamentalen Teilchen, die aus der gleichen Anzahl von Teilchen Po bestehen, aber unterschiedliche Formen und Vorzeichen der Ladung haben, unterschiedliche Rollen in diesem Theater der Materie. Ein Beispiel dafür ist das Elektron und Positron. Beide bestehen aus 13 Teilchen Po und beide haben eine Spiralform. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das eine negative äußere Ladung, eine linke Spirale und ein positives inneres Potenzial hat, während das andere das gleiche hat, nur umgekehrt, eine positive äußere Ladung, eine rechte Spirale und ein negatives inneres Potenzial. Nikolai Andrejewitsch, der Sensei aufmerksam zuhörte, bemerkte taktvoll, »Ich bin natürlich kein Physiker, also werde ich es nicht bestreiten, aber soweit ich mich erinnere, hat das Elektron tatsächlich eine negative Ladung und das Positron eine positive. Über die Spiralform kann ich auch nichts sagen. Ich habe sie nicht gesehen. Aber Sensei, von welchem inneren Potenzial sprichst du? Das sind doch Elementarteilchen, oder? Ich kann dir hier nicht ganz folgen, Ich bin nicht derjenige, der an deinem Unverständnis schuld ist, lächelte Sensei, sondern Bohr. Was hat er damit zu tun? Bohr? Und wer ist das? Interessierte sich Ruslan. Er war ein dänischer Physiker, der zu seiner Zeit, genauer gesagt 1912, vorschlug, das Problem der sich um den Kern bewegenden Elektronen dadurch zu lösen, dass er für sie sogenannte stationäre Umlaufbahnen zuteilte, auf denen sich die Elektronen bewegten und dabei keine Energie verloren. Nun, was hat denn dieser Mann angerichtet? Fragte Eugen mit seinem untrüglichen Sinn für Humor. Geduld, mein Freund, Geduld, sagte Sensei mit einem Lächeln und fuhr fort. In der Tat ist alles viel einfacher, als sich die Wissenschaftler heutzutage vorstellen. Zum Beispiel hat unser Planet Erde eine negative äußere Ladung und ein positives inneres Potenzial, und die Sonne hat eine positive äußere Ladung und ein negatives inneres Potenzial. Die Erde und die Sonne bewegen sich zusammen mit der gesamten Galaxie mit einer enormen Geschwindigkeit im Gravitationsfeld. Dies kann man, um es euch zu verdeutlichen, zum Beispiel mit zwei Hanteln vergleichen, die von einem Schiff in den Ozean geworfen wurden. Auf ihrem Weg durch die Dicke des Ozeanwassers interagieren die Hanteln mit Wassermolekülen und bilden verschiedene Störungen und Wirbel. So verursachen auch die Sonne und die Erde, wenn sie die Dicke des Gravitationsfeldes durchqueren, dessen Störungen und Aufwirbelungen und erzeugen auf diese Weise ein elektromagnetisches Feld, das seinerseits eine äußere Ladung entsprechend dem Potenzial der sich bewegenden Körper bildet. Das heißt, wenn das innere Potenzial positiv ist, dann wird dementsprechend die äußere Ladung negativ sein, wie die des Elektrons und der Erde. Genau dieser Unterschied zwischen innerem Potenzial und äußerer Ladung erzeugt stationäre Umlaufbahnen, sowohl für die Planeten, um die Sonne, als auch für die Elektronen, um den Atomkern. Andernfalls würden Objekte einfach zusammenkleben oder auseinanderfliegen und niemals stationäre Umlaufbahnen haben. Da die äußere Ladung fluktuiert und im Gegensatz zum inneren Potenzial nicht konstant, das heißt nicht stabil ist, kann sie, ich meine die äußere Ladung, ohne Mitwirkung des stabilen inneren Potenzials keine stationären Umlaufbahnen erzeugen. Alle materiellen Objekte, vom Quark bis zu den Sternen, haben ein inneres Potenzial, sonst könnten sie nicht materiell sein. Gerade die Qualität der inneren Energie charakterisiert ein materielles Objekt. Wenn wir zum Beispiel rein hypothetisch einen Planeten und einen Stern gleicher Masse nehmen und sie zerstören, sagen wir zerreißen, würde der Planet eine kleine Menge an zerstörerischer Energie freisetzen, während der Stern im Vergleich zum Planeten eine riesige Menge. Ein ähnliches Ergebnis würde eintreten, wenn ein Elektron und ein Positron auseinandergerissen werden würde. Aber das vielleicht beste Beispiel, das ihr verstehen könnt, ist die Atombombe. Bei einer geringen Menge an Substanz entsteht eine Explosion von enormer Stärke, das heißt die Freisetzung des negativen Potenzials des Atoms. Zusammenfassend kann man sagen, dass der dänische Physiker Bohr teilweise recht hatte. Aber nur teilweise. Was die stationären Bahnen der Elektronen betrifft, und in vielerlei Hinsicht lag er in dieser Frage falsch. Das geladene Elektron verliert Energie, stellt aber mittels des Isoosmos das innere Potenzial wieder her. Aber die quantenmechanische Theorie der Atomstruktur, die das Atom als ein System von Mikroteilchen betrachtet, die nicht den Gesetzen der klassischen Mechanik unterliegen, ist absolut irrelevant. Auf den ersten Blick scheinen den Menschen die Argumente des deutschen Physikers Heisenberg und des österreichischen Physikers Schrödinger überzeugend zu sein. Aber wenn man das Ganze von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, sind ihre Schlussfolgerungen nur teilweise richtig. Und im Allgemeinen liegen die beiden falsch. Es liegt daran, dass der erste das Elektron als Teilchen beschrieb und der zweite als eine Welle. Übrigens ist auch das Prinzip des Wellenkorpuskeldualismus inaktuell, weil es den Übergang eines Teilchens in eine Welle und umgekehrt nicht erklärt. Das heißt, die Erklärung der gelehrten Herren ist irgendwie unvollständig. In Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Generell möchte ich sagen, dass die Physik der Zukunft sehr einfach und verständlich ist. Die Hauptsache ist, dass man diese Zukunft erlebt. Was das Elektron betrifft, so wird es nur in zwei Fällen zu einer Welle. Der erste ist, wenn die äußere Ladung verloren geht, das heißt, wenn das Elektron nicht mit anderen materiellen Objekten interagiert. zum Beispiel mit dem Atom. Der zweite, im vorosmischen Zustand, das heißt, wenn sein inneres Potenzial sinkt. Übrigens zum inneren Potenzial. Sensei, du sagtest, dass jedes materielle Objekt es hat. Und was ist mit dem Menschen? Fragte Nikolai Andrejewitsch. Ja, natürlich. Für den Menschen ist das nicht nur die Lebensenergie, sondern der entscheidende Faktor. Wer ist er? Ein Mensch oder ein denkendes Tier? Die Sache ist die, dass der Mensch im Gegensatz zu anderen materiellen Objekten sein inneres Potenzial vom Negativen, Destruktiven zum Positiven, Schöpferischen verändern kann. Und auch andere materielle Objekte steuern, erschien der zweite Sensei. Zum Beispiel nutzen wir die positiv geladenen Teilchen mit einem negativen inneren Potenzial ganz geschickt und ganz gerne. Übrigens, vielleicht ist es an der Zeit, Ihnen zu sagen, was es wirklich ist und wie es effektiver genutzt werden kann. Du meinst die Elektrizität, nicht wahr? Fragte der dritte Sensei, und als er die verblüfft erstaunten Gesichter der Zuhörer sah, sagte er humorvoll, ich glaube nicht, dass Sie allzu sehr daran interessiert sein werden. Zumal es nichts im Vergleich zu der Tatsache, dass Sie nun die Möglichkeit haben, mich in dreifacher Ausführung zu sehen. Obwohl in Wirklichkeit... Beide Phantome von Sensei verschwanden so plötzlich, wie sie erschienen waren. Obwohl in Wirklichkeit setzte Sensei die Erzählung des dritten verschwundenen Sensei fort. Als ob nichts geschehen wäre, ist das alles sehr einfach und für jedermann zugänglich. Genau wie die Elektrizität. Und es verstößt überhaupt nicht gegen die Gesetze der Physik. Es trat eine lange Pause ein. Hätte jemand die am Feuer sitzende Gruppe von der Seite betrachtet, hätte man meinen können, man sei in eine eingefrorene Zeit geraten. Offensichtlich hatten die Leute alle Mühe, ihre Gedanken nach einer solchen schockierenden Dosis an Eindrücken zu sammeln, ganz zu schweigen von den Informationen, die für die meisten nicht ganz verständlich waren und für einige sogar völlig unverständlich. Sogar Nikolai Andrejewitsch, der unersetzliche, gesunde Menschenverstand dieser Gruppe, fragte Sensei nach langem Schweigen. Was war das gerade? Hast du etwa erzählt, wie man einen Computer am Beispiel von Elektrizität erschafft? Sensei lächelte und antwortete ebenso scherzhaft. Nein, das ist nur eine Vorstufe zur Herstellung einer Glühbirne. Boah, platzte aus Pater Johann heraus, begeistert entweder von den Doppelgängern oder von dem, was er gehört hatte. Wie viele Jahre hast du deine Talente versteckt? Ich bin natürlich auch schlau, aber in diesem Ausmaß? Vanno schaute auf den Rest seines Tees und zuckte verwirrt mit den Schultern. Sensei, ich kapiere etwas nicht, sagte Victor und lauschte seiner eigenen Stimme. Wie kann man diese mehrfache Zweiteilung erklären? Es ist ganz einfach, wenn man die Reinheit der Gedanken des Agathodämons beherrscht, sagte Sensei irgendwie traurig, als ob seine Arbeit nicht richtig gewürdigt würde. Aber das war nur eine flüchtige Erscheinung seiner verborgenen Gefühle, denn er fuhr mit recht heiterer Stimme fort, denn gerade dadurch transformiert die Alat-Energie das Teilchen Po. Und Po ist, wie ihr wisst, ein Bestandteil aller Materie. Aber Leute, diese Reinheit der Gedanken muss erst erreicht werden. Auf dem Unterschied der Potenziale von euren Kakodämon und Agathodämon kommt man wie auf einer Landschildkröte nicht weit. Wir kehren also wieder zu unserem ursprünglichen. Doch den Rückfragen nach zu urteilen, war es die Technik der Teleportation, die die Gruppe am meisten interessierte. Woraufhin Sensei, der traurig diese Hektik beobachtete und offensichtlich bereits bedauerte, dass er eine solche demonstrative Vorführung arrangiert hatte, antwortete: All diese Wunder in einem Sieb sind unwichtig. Ich habe es schon oft gesagt und wiederhole es immer wieder. Es ist viel wichtiger für einen Menschen, ein Mensch zu werden, den inneren Glauben und die Liebe zu Gott zu entwickeln. Das ist wichtig. Das verdient die Aufmerksamkeit. Der Mensch ist im Grunde ein geistliches Wesen. Jenseits all dieser Materie. Nein, Sensei, man will einfach logisch verstehen, fing André an, sich zu rechtfertigen und stockte in der Mitte des Satzes. Gerade darin liegt das Problem und nicht nur eures, sondern das der ganzen Menschheit, seufzte Sensei. Warum gibt es so viele Religionen? Warum gibt es ständig Streitigkeiten, all diese Zankereien, gegenseitige Anschuldigungen? Weil der Mensch der Intuition der Seele die Logik des Denkens vorzieht. Alles, was er wahrnimmt, nimmt er durch Erklärungen, durch Logik wahr. Das sehe ich, das sehe ich nicht. Ich sehe, es kommt ein Auto, Wenn ich davor trete, wird es mich überfahren. Im besten Fall landet man in der Unfallchirurgie. Das versteht er. Die Steckdose ist unter Spannung. Er kann die Elektrizität nicht sehen, aber er weiß, dass er einen Stromschlag bekommt, wenn er seinen Finger hineinsteckt. Auch wenn er den Strom nicht sehen kann. Das ist die logische Erklärung. Gott kann er aber nicht logisch erklären. Das passt nicht in das menschliche Bewusstsein, denn sein Bewusstsein ist begrenzt. Warum ist es für den Menschen ohne innere Liebe und absoluten Glauben unmöglich, zu Gott zu kommen? Weil solange er in seinem Bewusstsein das geistliche Leben vom materiellen Leben nicht trennt und das Geistliche in den Vordergrund nicht stellt, kann der Mensch nicht einmal begreifen, dass Gott existiert. Er kann viel lesen, schön reden, kann spielen, indem er die Maske eines hochgeistlichen Menschen anprobiert, aber sich insgeheim nur ein materielles Leben wünschen. Worin besteht das Paradoxon? Der Mensch sieht die Manifestation Gottes in einem unerklärlichen Phänomen oder Umstand. Aber er kann das logisch nicht erklären. Und der Mensch ruft, das ist ein Gotteswunder. In religiöser Ekstase schlägt er sich fast mit dem Kopf auf den Boden. Aber sobald die Ekstase vorbei ist, vergisst der Mensch Gott. Er nimmt ihn wieder nicht wahr. Da hängen all diese Probleme der Menschheit in Bezug auf Gott damit zusammen, dass der Mensch ihn nicht aufrichtig wahrnehmen und verstehen will. Warum sagen in verschiedenen Ecken der Erde die wenigen, die es geschafft haben, die geistliche Vervollkommnung zu erreichen, zu ihren Anhängern, glaub und geh? Weil es unmöglich ist, ohne wahren Glauben zu Gott zu kommen. Der kleinste Zweifel macht alles zunichte. Das Gehirn ist nicht in der Lage, die Fülle Gottes zu erfassen. Hier muss der Glaube ohne Zweifel sein. Wenn der Glaube ohne Zweifel aufkeimt, legt der Mensch seinen tierischen Ursprung an eine Kette und wird geistlich vollkommener. Aus irgendeinem Grund denken die Menschen, dass dies sehr schwer ist, obwohl es im Grunde genommen nichts Schweres gibt. Die Schwierigkeit liegt in der Einfachheit. Schickt diese Materie mit ihren fiesen Gedanken einfach weit weg. Lasst keine schlechten Gedanken auf das Territorium eures Bewusstseins rein, wie beim Grenzübergang. Und die Materie, sie muss dich nach ihrer Natur ständig drillen, belästigen und schreien. Dass das alles ein Unsinn ist. Schau, was sie für eine Praline in schöner Verpackung sei. Und es ist unwichtig, dass sie manchmal wie Scheiße schmeckt. Die Hauptsache ist der Schein, die Schaffung einer Illusion, einer für dich objektiven Realität. Was für ein schönes Leben dich erwartet, wenn du daran glaubst. Das ist normal. Es ist, würde ich sagen, Luzifers professionelle Arbeit. Er hat bildlich gesprochen, wie ein guter Programmierer für den Menschen ein Spiel mit vielen materiellen, labyrinthischen Versuchungen auf dem Weg zum geistlichen Ziel erschaffen. Wer dieses Spiel bei ihm gewinnt, kann reif zu Gott kommen. Und Luzifer ist nicht schuld daran, dass die Menschen seine virtuelle Realität der Materie mehr als Gott lieben. Denn dem Menschen ist in diesem Spiel die Hauptwaffe des Sieges gegeben, die Kraft der Gedanken und die Freiheit der Wahl. Und die ganze Verantwortung für die Wahl in seinem Leben liegt beim Menschen. Und wenn er das Leben eines Sklaven der Materie gewählt hat, wird er so lange reinkarnieren, bis er ein komplettes Game Over erreicht hat. Wenn er aber frei sein und ein richtiges Leben in Liebe führen will, kann er sich mit Würde aus dem Labyrinth der Materie befreien. Worin liegt der Sinn? Je höher der Mensch geistlich aufsteigen kann, desto mehr und positiver kann er auf die unorganisierte materielle Substanzen Einfluss nehmen. Denn die wahre Reue ist, wenn man aufhört, das Spiel der Illusion zu spielen und beginnt, wahrhaftig zu leben, nach den Gesetzen der geistlichen Welt. Wenn du jedoch wegen der Schwäche deines Geistes kein wahres Leben führen kannst, wähle wenigstens das Spiel, das des Menschen würdig ist. Sensei verstummte. In diesem Moment waren Schritte aus der Dunkelheit zu hören. Alle blickten zum Ufer. Der einsame Strahl der Laterne glitt den Uferweg entlang und beleuchtete den Weg für die Nachtwanderer. Valera kam zum Feuer. Eugen atmete erleichtert aus. Trotz des kühlen Abends wischte sich Valera den Schweiß von der Stirn. Wladimir ist nirgends zu sehen. Ich spazierte am Ufer entlang. Wo sind Sie hin? Sensei schaute auf seine Uhr und schüttelte den Kopf. Nun, ich staune über Wladimir. Die Jungs kamen, um sich auszuruhen, und er arrangierte für sie wahrscheinlich einen Waldlauf. Vielleicht haben sie sich verlaufen, vermutete Ruslan und stockte. Als er das Grinsen der älteren Jungs sah, Genau, die Spetsnaz hat sich verirrt. Das ist wirklich ein Witz, sagte Stas mit einem Grinsen. Und warum nicht, warf Eugen ein. Ich kann also ein Susanin sein? Warum ist Wladimir schlechter als ich? Er übertraf mich bereits in allen Punkten. Ich führte euch lediglich 2 Stunden lang und er beinahe 5,5. Keine Sorge, Eugen. Ich glaube nicht, dass dich jemand als Irreführer übertreffen kann. Du bist ein exklusives Exemplar, lachte Viktor. Genau, neckte Stas Eugen. Ein seltenes, natürliches Exemplar des Halbleiters. Ja, nicht zu vergleichen mit Moses, sagte Pater Joran mit seinem Zahnlückenlächeln. Kennt ihr die Volksweisheit? Moses führte die Juden 40 Jahre lang durch die Wüste und es war nutzlos. Und unser Susanin hat die ihm folgenden in ein paar Tagen erledigt. Die Gruppe erbebte von einer erneuten Lachwelle. Schon gut, schon gut. Ich werde euch bei der nächsten Wanderung an diese Scherze erinnern. Gebt mir einfach Zeit, drohte Eugen mit Humor. Mit diesen Worten stand er vom liegenden Baumstamm auf und begann, um das Feuer herumzulaufen. Vano beobachtete ihn heimlich. Zu dieser Zeit begann Nikolai Andreevich mit Sensei leise über etwas zu sprechen. Eugen lief eine Weile rum, blieb dann stehen und setzte die Miene eines großen Denkerkombinators auf. Endlich kam ein Gedanke über seinen Lippen, der den Burschen quälte. Nein, wir dürfen nicht tatenlos dasitzen. Wir müssen dem Bruder Susanin helfen. Was, wenn er es mit seiner Garde wirklich übertrieben hat? Ohne es mit jemandem abzusprechen, begann Eugen enthusiastisch, ein Superfeuer zu entfachen und warf 3 große Bündel trockener Zweige ins Feuer. Die Flamme brach viel schneller aus, als er erwartet hatte. Wegen der starken Hitze und der Nähe zur Feuersäule sprangen alle sofort auf und flohen in verschiedene Richtungen, um einen sicheren Abstand zu gewinnen. »Was für ein Kindergarten«, sagte Sensei und schaffte es gerade noch, von dem heruntergefallenen brennenden Ast wegzuspringen. »Eugen, so ein Schädling, wozu hast du das gemacht?« Eugen selbst war von einer solchen Überraschung verwirrt, versuchte aber Ruhe zu bewahren und fand wie immer Ausreden für sein Handeln. »Warum sollte man das gute, trockene Zeug vergeuden? Wir reisen sowieso morgen früh ab und werden keine Zeit haben, einen solchen Berg zu verbrennen. So ist es nützlich für den Wald, die Asche als Dünger, und es ist kein schlechtes Signalfeuerchen.« »Feuerchen?« verspottete ihn komisch Vano. »Du bist mir einer. Wem willst du mit diesem Pionierlagerfeuer ein Zeichen geben, etwa fliegenden Untertassen?« »Ja.« Eugen machte ein begeistertes Gesicht und blickte hoffnungsvoll in den Himmel, den Brüdern im Geiste. Die Leute lächelten und Sensei winkte mit der Hand in seine Richtung ab. Vano nickte zustimmend. »Stimmt, er ist unverbesserlich.« Danach drehten sich beide um, gingen vom Feuer weiter weg und setzten ihr Gespräch mit Nikolai Andreevich fort. Eugens Aktion teilte die Gruppe ungewollt in einzelne Grüppchen. Alle warteten ungeduldig darauf, dass der Großteil der reingeworfenen Äste verbrennen wird. Das Feuer brannte lichterloh und verzehrte gierig den Berg von Kleinholz. Seine Kraft schien mit jeder Sekunde zu wachsen und erzeugte mit seiner mächtigen Naturgewalt ein atemberaubendes Schauspiel seiner mächtigen Elemente. Diese riesige Feuersäule schlängelte sich wie ein lebendiges Wesen in einem rasenden Tanz von tausenden hellen Flammenzungen nach oben. Sie kontrastierten mit dem dunklen Wald und erzeugten einen großen Feuerschein. Alles wäre gut, aber gerade in diesem Moment geschah ein unglaubliches Ereignis, das buchstäblich in einer einzigen Welle aller starken Eindrücke vom kürzlich Gesehenen hinwegfegte. Valera trat an Sensei heran. Zu dieser Zeit erzählte Nikolai Andreevich leidenschaftlich etwas, während Vano und Sensei aufmerksam zuhörten. Aber sobald Valera in der Nähe vor Sensei stehen blieb, seinem Gesichtsausdruck nach offenbar in Absicht, etwas Wichtiges zu sagen, wandte sich Sensei zu ihm. Ihre Blicke trafen sich. »Valera, wolltest du mich etwas fragen?« »Ja«, antwortete er mit fester Stimme. Die Leute, die in der Nähe standen, erstarrten und hielten den Atem an. Valera schaute Sensei offen in die Augen. Vielleicht lag es daran, dass sein Blick so offen war und nicht sein übliches Stirnrunzeln. Vielleicht beleuchtete ihn das Feuer zu hell oder aus einem anderen Grund. Aber Valeras Gesicht hatte sich verändert. Es nahm gewisse vollkommene flüchtige Züge an. Das, was Valera danach sagte, so, als ob er in jedes Wort ein Teilchen seiner Seele hineinlegen würde, verstanden wahrscheinlich nicht alle. »Ich bin mir bewusst, dass ich nur ein Mensch bin. Aber ich möchte ihn erkennen. Der Weg zu ihm ist einfach und schwer zugleich. Bist du bereit? Ich kenne den Weg nicht, aber ich werde dorthin gehen, wo auch immer du mich hinschickst. Pater Juran, der in der Nähe stand, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen und sagte sarkastisch: Was meinst du mit, ich werde dorthin gehen, wo auch immer du mich hinschickst? Was wäre, wenn er dich zum Beispiel ins Wasser schicken würde? Würdest du hingehen? Ich werde ins Wasser gehen, antwortete Valera zuversichtlich, ohne seinen Blick von Sensei abzuwenden. Nun, ins Wasser geht es noch, ließ Pater Juran nicht locker. Und was ist, wenn ins Feuer? Ich werde ins Feuer gehen, sagte Valera ebenso sicher. In diesem Moment, unerwartet für alle Anwesenden, streckte Sensei seine Hand nach vorne in Richtung des Feuers und sagte: Geh. Valera drehte sich schweigend um und ging, wie ein Mensch, der vollkommen furchtlos ist, auf das Riesenfeuer zu. Vanno beobachtete ihn zunächst mit einem Lächeln, aber sobald sich Valera dem Feuer näherte, zuckten Vannos Lippen und das Lächeln verschwand sofort aus seinem Gesicht. Valera schob die brennenden Äste mit dem Fuß beiseite und ging gelassen ins Feuer, als wäre es nicht das Feuerelement, sondern die kühle Nachtluft. Zu sagen, dass die Anwesenden schockiert waren, wäre sehr untertrieben. Sie erlebten eine echte tierische Angst und Entsetzen, verursacht durch ein Gefühl der Unwirklichkeit des Geschehenen. Vanno, Nikolai Andrejewitsch und Stas waren die Ersten, die in Aufregung versuchten, Valera zu retten. Aber Sensei, ohne seinen Blick von Valera abzuwenden, hielt sie mit einer Geste auf. Die Flammen brachen unterdessen in ein außergewöhnliches helles Feuer und schlossen Valera in einen engen Ring ein. Kaum zu glauben, aber seine Kleidung und er selbst blieben unversehrt. Es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Valera drehte sich langsam zu Sensei um. Sein Blick war immer noch zuversichtlich und offen. Er behielt absolute Ruhe, die an die Gleichgültigkeit gegenüber allem, was um ihn herum geschah, grenzte. Es schien, dass er in diesem Moment etwas ganz anderes sah und fühlte, was die Beobachter dieser Szene nicht sehen konnten. Sie hatten nur das Pech, seinen sterblichen Körper in Flammen zu sehen. Wahrscheinlich sind nur etwa 5 bis 10 Sekunden vergangen, bis Sensei die Hand hob und Valera wortlos aus der Feuersäule zurückwinkte. Aber für alle Anwesenden dehnte sich diese Zeit zu einer Ewigkeit aus. Die Realität und die Unwirklichkeit des Geschehens vermischten sich in ihren Köpfen und verwischten gnadenlos ihre Grenzen während der Betrachtung des atemberaubenden Spektakels. Valera begann, aus dem Feuer herauszukommen. Die Flammen griffen ehrfürchtig nach ihm, loderten ungewöhnlich lebhaft, als wollten sie ihren willigen Gefangenen nicht loslassen. Valera kam völlig unversehrt heraus, er näherte sich Sensei schweigend und dann geschah das, was man das große Geheimnis nennt. Zufällige Zeugen dessen waren 4 Leute, die neben Sensei standen. Nikolai Andrejewitsch, Vanno, Anastasia und Stas. Als Valera sich Sensei näherte, öffnete dieser seine Hand und reichte ihm einen erstaunlich reinen weißen Stein, auf dem irgendwelche Hieroglyphen eingezeichnet waren. Durch das ungewöhnliche Licht, in dem sie erstrahlten, war es fast unmöglich, sie besser zu erkennen. Dieses Leuchten verschmolz in eine Strömung und erzeugte ein seltsames Gefühl, als ob das Licht nicht von der Inschrift, sondern von den Augen des Betrachters ausgehen würde. Valera nahm schweigend den weißen Stein und versteckte ihn von neugierigen Blicken in seine Hand. Alles war wieder an seinem gewohnten Platz, als ob nichts gewesen wäre. Nur das aufgewühlte Lagerfeuer und der schockierte Zustand der Gruppe erinnerten an das unglaubliche jüngste Ereignis. Aus der Dunkelheit kam das Getrappel. Die Spetsnaz-Männer rannten völlig außer Atem auf die Lichtung hinaus. Puh, Wladimir wischte sich den Schweiß von der Stirn. Und wir dachten, hier brennen die Zelte, rannten wie zu einem Brand im wahren Sinne des Wortes. Warum habt ihr so ein Feuer gemacht? Pater Juran, wie immer ohne die Selbstbeherrschung zu verlieren, wandte sich zu Wladimir und antwortete: Alle Beschwerden an diesen Schlingel, zeigte er auf Eugen mit einer Kopfbewegung. Das Hirn des Burschen hängt. Heute hat er eindeutig eine Überdosis Adrenalin. Ach du lieber Himmel, empörte sich Wladimir spöttisch. Hast du Benzin ins Feuer gegossen, oder was? So kann man den Wald in Brand setzen. Verblüfft von dem, was er sah, sagte Eugen nicht einmal ein paar Worte zu seiner Verteidigung, wie er es immer tat, was Wladimir unsagbar überraschte. Er betrachtete die Gesichtsausdrücke der anderen und fragte verwundert: Was ist hier passiert? Das Übliche, antwortete automatisch Nikolai Andreevich. Nun, das Übliche heißt das Übliche. Wladimir hakte nicht weiter nach. Wenn nötig, werden sie es ihm selbst sagen. Und er eilte zu Sensei, um ihm die gute Nachricht zu überbringen. Wir haben einen wunderbaren Angelplatz gefunden. Schau, wir haben so eine Brasse und sogar ein Hecht gefangen. Wladimir zeigte stolz den Fang. Das ist nicht weit von hier, etwa 5 Kilometer flussabwärts. Lasst uns morgen früh dorthin fahren und erst dann nach Hause. Gut, stimmte Sensei zu und schaute sich die Trophäe des Spetsnaz an, als ob nichts gewesen wäre. Wir müssen nur früher ins Bett gehen, um den Sonnenaufgang nicht zu verschlafen. Die letzten Worte von Sensei rissen Eugen wie ein elektrischer Schlag aus seinem anhaltenden Stupor. Er blickte in die Richtung des lächelnden Vanno und sagte lautstark: Nein, ich werde morgen kein Wecker sein. Ich werde heute Nacht überhaupt nicht schlafen gehen. Mit seiner übertriebenen Empörung brachte er wieder die ganze Gruppe zum Lachen und versetzte ungewollt alle in einen Sturm von emotionalen Regungen zu diesem Thema. Während all diesem Trubel zog Valera unbemerkt in Richtung Strand zurück. Er wollte offensichtlich gerade in diesem Moment alleine sein. Zu dieser Zeit begannen die Zeugen des Geschehenen, sich mit den Rückkehrern, in denen sie eine treue Zuhörerschaft gefunden haben, über das neulich Gesehene zu unterhalten. In der Zwischenzeit stand Sensei in der Gesellschaft von Nikolai Andreevich und Vanno und rauchte eine Zigarette. Auf alle Bitten der Gruppe, das geschehene Phänomen zu erklären, lächelte er nur und schwieg hartnäckig. Dies entfachte ihre Leidenschaften noch mehr. Die Jungs zogen die Baumstämme vom Feuer weg, setzten sich darauf und begannen, ihre eigenen Version vorzutragen und zu versuchen, das Unerklärliche zu erklären. »Wie kann so etwas sein?« gestikulierte Ruslan. »Nun, manche Menschen laufen doch auf Glut«, überzeugte ihn André. »Glut ist das eine. Hier ist aber...« »Nein, wartet«, unterbrach sie Eugen. »Wie es bei der Glut geschieht, ist klar. Die Asche dient als Isolator.« »Aber wie war es hier?« »Das ist unmöglich«, bestand Ruslan darauf. »Warum ist das unmöglich?« Kostja versuchte, wie immer, die Aufmerksamkeit von allen auf seine Person zu lenken. »Ich habe gelesen, dass die Ureinwohner der Fidschi-Inseln, diese Inseln befinden sich im südwestlichen Teil des Pazifiks«, erklärte er stolz, mit seinen Geografiekenntnissen prahlend. »Kurz gesagt, führen diese Ureinwohner überhaupt rituelle Tänze auf Lavastein aus, die auf mehrere hundert Grad erhitzt sind. Übrigens, trotz der starken Hitze, wird sogar die Haut an den Fußsohlen nicht beschädigt. Das sind doch Lavasteine. Und das ist nur ein Lagerfeuer.« »Nun, geh hinein, wenn es so einfach ist«, riet ihm Ruslan lächelnd. »Bin ich etwa blöd?« schnappte Kostja zurück. »Ich fühle mich auch an der frischen Luft sehr wohl.« »Vielleicht war er im Meditationszustand«, vermutete Viktor. »Und weiß er überhaupt, was es ist?« schnaubte André. Alle schauten zu Wladimir, der versuchte zu begreifen, was hier geschah. »Nein, ich hatte ihm mal über die Lotusblüte geschrieben«, sagte er. »Aber nichts weiter Ernstes.« Sensei, der zu dieser Zeit nicht weit weg von der Gruppe stand und den Jungs zuhörte, blickte zu Nikolai Andreevich. Dieser verstand ihn ohne Worte und beeilte sich, sich den Diskutierenden anzuschließen. Er setzte sich auf den Baumstamm, ließ ein paar andere Leute zu Wort kommen und stieg dann locker in die Diskussion ein. »Das ist alles ganz einfach, Leute«, begann er mit den üblichen Worten von Sensei. »Aus wissenschaftlicher Sicht ist das alles durchaus erklärbar. Der ganze Trick liegt in den Fähigkeiten der Psyche und in der Realität der Physik. Der Kerl hatte bestimmt schon früher Probleme mit der Psyche, die mit inadäquatem Verhalten einhergingen. Und obwohl wir vor dem Rausgehen aus dem Feuer eine gewisse Losgelöstheit von der Außenwelt, Abwesenheit von den emotionalen Erscheinungen beobachtet haben, bin ich mir dennoch mehr als sicher, dass er vor dem Betreten des Lagerfeuers unweigerlich einen Schockzustand erlebte, der mit einer intensiven Adrenalinausschüttung ins Blut einhergeht. Und die Wirkung von Adrenalin verursacht in manchen Fällen ein starkes und lang anhaltendes Schwitzen. Es ist möglich, dass es sich bei ihm durch den erlebten Stress bestimmte Bereiche der Großhirnrinde erregt und gleichzeitig andere gehemmt haben. Dies wiederum wirkte sich auf die thermoregulatorischen Zentren des Hypothalamus aus, was zu Veränderungen in deren Arbeit führte. Die Folge dessen war eine Hypohidrose, kurz gesagt übermäßiges Schwitzen. Erinnert ihr euch an diesen Reflexweg? Nikolai Andreevich schaute sich die Anwesenden an. Vom Hypothalamus zur Medulla oblongata, dann zu den Rückenmarksneuronen auf der Höhe der Brust und den Lendenwirbel, über die Ganglien des Grenzstrangs zu den Schweißdrüsen. Wobei nicht das übliche Schwitzen auftrat, sondern wie schon gesagt, ist es durch die Hyperthydrolyse mit erhöhtem Wasseranteil bedingt. Als Folge, beim Eintritt in eine Hochtemperaturumgebung, begann eine intensive Verdampfung und die Bildung einer Art Schutzschicht. Zu beachten ist auch, dass er dort nur ein paar Sekunden lang war. Dies war gerade ausreichend für eine vollständige Verdampfung dieser Schicht. Und wenn er noch ein bisschen länger geblieben wäre, hätte er das Gleiche erlebt, was allen passiert wäre. Ja, vollkommen logisch, stimmte Vanot zu, so, als ob er aktiv zuhören würde. Und jetzt zerlegt das Feuer in seine Zonen mit ihren unterschiedlichen Temperaturen und alles wird sofort klar. Während Nikolai Andreevich das Gesehene aus wissenschaftlicher Sicht überzeugend erklärte, stand Eugen auf und begann sich intensiv aufzuwärmen, versuchte sogar, auf der Stelle zu laufen. Von außen betrachtet könnte man meinen, dass ihm die Beine vom langen Sitzen eingeschlafen wären. Und er beschloss, ein paar Übungen zu machen. Deswegen achtete niemand besonders auf ihn, sondern alle hörten Nikolai Andreevich leidenschaftlich zu. Der Verbrennungsprozess findet nur beim Vorhandensein und in einem bestimmten Verhältnis von drei Komponenten statt. Freiem Sauerstoff, brennbarem Material und einer Wärmequelle. Wie ihr wisst, ist die Verbrennung eine komplexe, schnelle chemische Umwandlung, die mit der Freisetzung großer Wärmemengen einhergeht. Die Verbrennung ist eng mit physikalischen Prozessen verbunden. Insbesondere die Umwandlung von Masse in Energie, genauer gesagt in Wärme, und unterliegt den hydro- bzw. gasdynamischen Gesetzmäßigkeiten. Es ist klar, dass die Grundlage der Verbrennung genau die chemische Umwandlung bildet. Das heißt, die Zersetzung einiger Moleküle der Substanz und die Bildung von anderen. In unserem Fall berücksichtigen wir die Gesetze, nach denen chemische Reaktionen ablaufen, ihren Mechanismus, ihre Geschwindigkeit. Im Allgemeinen, lasst uns ein wenig mit der chemischen Physik auseinandersetzen, insbesondere mit einem ihrer Bereiche, mit chemischer Kinetik. Während Nikolai Andreevich sich bemühte, die Wechselwirkung von Atomen und Molekülen bei der Verbrennung vor dem ohnehin schon trägen Publikum zu erklären, hatte Eugen inzwischen sein Aufwärmen beendet. Sein Körper war von der körperlichen Anstrengung mit Schweiß bedeckt. Sich anschauend, lächelte der Bursche selbstgefällig und sagte zu sich selbst, »Nun, Adrenalin habe ich ohnehin mehr als genug.« Und mutig ging er zum Feuer. Geschickt krempelte er sein Hosenbein bis zum Knie hoch, zog seinen Turnschuh und die Socke aus und stellte ohne nachzudenken seinen Fuß ins Feuer. Es dauerte keine halbe Sekunde, da zog Eugen abrupt das Bein raus und begleitete seine Bewegung mit lautem, spezifischen Aufschrei im Sinne »Euch werde ich es noch zeigen.« In der Luft verbreitete sich der eklige Geruch von verbrannten Haaren. Mit seinen unvorhersehbaren Handlungen erschrak der Bursche alle Anwesenden und danach brachte er sie zum Lachen. Vanot lachte über seine Aktion am meisten. »Andreevich, deine ganze Theorie ist Quatsch«, versuchte Eugen das Gelächter der Gruppe zu übertönen. »Ich bin verschwitzt, habe mehr als genug Adrenalin, aber ich habe mir nur das Fell auf dem Bein verbrannt. Jetzt kann ich nicht einmal den Strand mit unterschiedlich behaarten Beinen betreten.« »Das heißt, fühlt mal den Unterschied. Und im Winter? Dieses Bein wird jetzt doch frieren. Das ist alles deine Schuld, Andreevich.« »Warum ist es seine Schuld?« setzte sich Pater Johann für Nikolai Andreevich ein. »Er hat recht. Bevor du deine Gliedmassen ins Feuer steckst, solltest du dich mit klugen Leuten beraten. Bei Überhitzung hat sich dein Verhältnis von CO2 und O2 im Blut sowie das Säure-Basengleichgewicht verändert. Außerdem hat dein Schweiß heute eine andere Zusammensetzung. Neben Wasser und Natriumchlorid gibt es da eine hochentzündliche, sauerstoffhaltige, organische Verbindung namens HCOOH. »Was? Und was ist das?« war Eugen überrascht. »Wie, was ist das? Eine gesättigte Monocarbonsäure?« »Das kapiere ich nicht.« Pater Johann neigte den Kopf zur Seite, als ob er sich zum Erklären gequält hätte, und sagte mit einem Lächeln, die Worte genüsslich in die Länge ziehend, »Ameisensäure!« Die Gruppe brach in ein so schallendes Gelächter aus, dass es schien, dass sich die Bäume erschütterten. »Hey, du, du!« rang sich Eugen qualvoll ab und konnte seine schärferen Worte kaum zurückhalten. »Konntest du mich nicht früher warnen? Woher soll ich wissen, welcher Wind in deinem leeren Kopf weht? Du hast das Feuer gemacht, hast dich gebraten und ich bin daran schuld?« antwortete ihm Vanu lachend und sagte dann beschwichtigend, »Macht nichts, macht nichts. Du wirst jetzt wie ein geteertes Ferkel rumlaufen.« Und fügte verschmitzt hinzu, gepickt mit Ameisen. Ich sagte doch, Inquisitor, ich habe genug von dir und deinen Ameisen. Hast du genug? Vano machte ein überraschtes Gesicht. Warte, mein Lieber, die Nacht liegt noch vor uns. Mit diesen Worten heiterte er das Publikum endgültig auf und lenkte es komplett auf das Nachdenken über seine Ameisenstrategie in Bezug auf Eugen bzw. über alle möglichen Abenteuer der Nacht um. Letzten Endes, nachdem sie genug gelacht hatten, ging die Gruppe schlafen, um vor dem morgendlichen Angeln ausschlafen zu können. Nur Eugen blieb am Feuer sitzen und drohte Vano, dass er kein Auge schließen würde. Worauf Vano mit einem Lächeln antwortete: Ja, ja, mach nur, bewache mich, während meines tiefen und festen Schlafs. Aus Anastasias Tagebüchern. Es ist unmöglich, all die Herrlichkeit in Worte zu fassen, die ich zweimal in so kurzer Zeit erlebt habe. Ich habe Angst, dieses außergewöhnliche Gefühl zu verlieren, das in mir noch lebt. Also beeile ich mich, es in meinem Tagebuch zu beschreiben. Erstaunliche innere Freiheit, grenzenlose Liebe, ein unglaublich reales Gefühl seiner Gegenwart. Valera hat es verstanden. Er hat sich geöffnet. Das ist wirklich das wahre Leben, vor dem die Seele schwingt, die Illusion verschwindet. In seiner Realität gibt es keine Hindernisse. Ein unendliches Gefühl von Freiheit, ein helles Licht und ein beeindruckendes inneres Gefühl des Einsseins mit ihm. Wie schade, dass die menschliche Sprache so dürftig ist und es keine Möglichkeit gibt, seine Realität zu beschreiben. Aber wie erstaunlich es ist, auch nur für ein paar Augenblicke darin zu sein. Es ist unvergleichlich. Es ist wirklich das große Glück des Menschen, eines Menschen, der in sein wahres Zuhause zurückkehrt.